Melons, ahoi, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Joe. Mein Name ist Merlin. Und ihr hört gerade Uncommon Taste Podcast. Zu hören unter www.uncommontaste.de. Genau, wir schreiben heute die 66. Folge und wie letzte Folge ja bereits angekündigt, haben wir gerade, ja, die TGS sind halbwegs hinter uns, eigentlich sind sie gerade noch im Gange, jetzt wo wir gerade aufnehmen, aber es ist nur noch der morgige Tag eigentlich und deswegen, ja, wird sich diese Folge gänzlich um die TGS und die News, die drumherum irgendwie ja rumgeflogen sind, drehen. Mhm. Aber bevor wir jetzt in die Folge einsteigen, die obligatorische Frage, wie geht's dir, Merlin? Ja, mir geht's ganz ausgezeichnet. Ich kann mich nicht beschweren. Es steht ja der Umzug kurz bevor, das heißt ja, also derzeit ist hier... Das könnte die letzte Folge in Tübingen sein, fällt mir gerade so ein. Das könnte nicht nur, das wird die letzte Folge in Tübingen sein. Ja, nächste Woche, Mittwoch spätestens, sind wir beiden raus. Das heißt also, ja, das wird die letzte Folge hier sein in Tübingen. Ja, eine glorreiche Zeit geht zu Ende, aber entsprechend ist jetzt auch gerade relativ viel los und um die Ohren und so gedödelt, deswegen ist jetzt auch nicht so mega viel Zeit zum Spielen. Ich versuche einfach nebenher so meine paar Tage Smite irgendwie immer wieder zu spielen, weil ich da gerade anfange, Ranked Matches zu spielen, 1 gegen 1, und das macht extrem viel Spaß und versuche ich gerade noch ganz viele Götter auf das Level zu pushen, dass ich sie dann auch im Ranked spielen darf und so ein Kram. Deswegen bin ich einfach, das ist das Einzige, was ich nebenher gerade so wirklich ein bisschen spiele. Der ganze Rest ist eigentlich, ja, sonst mache ich eigentlich fast nichts, ehrlich gesagt, weil ich einfach auch keine Zeit habe. Aber ansonsten, ja, ist ja auch spannende Zeit und so ein Kram, wieder Aufbruchsstimmung. Es ist natürlich super traurig, dass wir beiden hier unsere gemeinsame WG-Zeit beenden. Ja. Aber ich glaube, letztendlich, ja, wird es ja nicht so sein, dass wir uns in Zukunft nicht mehr um die Ohren haben werden. Allein der Podcast wird uns zusammenhalten, aber auch darüber hinaus, glaube ich, haben sich da zwei Freunde fürs Leben gefunden. Oh. Und entsprechend, ist es natürlich traurig, aber auch ganz cool, dass irgendwie jetzt was Neues passiert in so einem Kram. Wir waren ja auch beide jetzt, also ich meine, ich war natürlich wesentlich länger in Tübingen, ich habe ja auch meinen Bachelor hier gemacht, du hast ja nur den Master hier gemacht, aber wir waren ja trotzdem beide relativ lange in Tübingen, entsprechend. Zeit für was Neues, ist ja auch das schön. Stimmt auf jeden Fall. Ja, wie sieht's bei dir aus? Bei dir, ja. Ich meine, gut, bei dir ist es ja ähnlich letztendlich. Bei mir ist es ähnlich, richtig, also es ist auch relativ viel zu tun. Hab ein bisschen Yakuza 3 angefangen, aber hauptsächlich spiele ich momentan da doch irgendwie doch eher in Final Fantasy 14 rum, weil man das eigentlich recht gut noch nebenbei irgendwie machen kann, aber ja, ansonsten natürlich auch viel Organisationskram, Umzug muss vorbereitet werden und, also ja, viel Zeit ist also nicht. Wir hatten trotzdem natürlich Zeit, auch mal wieder nochmal, bevor wir wechseln, nochmal Towerfall zu spielen. Stimmt, in einer unsere Towerfall-Party. Sehr illustren Runde. Mhm. War wie immer wieder, ja, super lustig. Extrem awesome. Ja, ja. Wir haben das Add-on ja das erste Mal gespielt. Ich meine, wir beiden haben ja schon das Add-on durchgespielt, solo, also was da an Solo-Inhalt oder Koop-Inhalt dabei war, damit wir eben schon die Archer und die Level und die neuen Pfeile freischalten. Genau, aber dann war das erste Mal richtig, ja, das neue Add-on mit neuen Pfeilen, einem drum und dran, dann das erste Mal ausprobieren mit Leuten, kompetitiv, wie sie es gehört. Extrem lustig. Unser Nachbar, der sehr lärmempfindlich war über uns, ist auch genau kurz vor uns, so einen Monat jetzt, bevor wir ausziehen, ausgezogen. Deswegen, das ist auch ganz gut, glaube ich. Weil ja, deswegen haben wir auch geschrien, wie wir konnten, bis nachts um 1 oder 2. Wann haben wir aufgehört zu spielen? 2, 3, ja, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ja. Ein sehr unterhaltsamer Zeitvertreib, wie immer, ja. Tatsächlich, Towerfall ist einfach auch immer noch das Beste, würde ich behaupten, Couch-Koop- und Couch-Kompetitiv-Spiel, was man so spielen kann. Definitiv. Lokal. Ja, und ansonsten halt jetzt durch die letzten Tage viel mit TGS rumgehauen. Das ist ja dann ja so irgendwie die Zeit, in der ich dann relativ viel dann vorm PC verbringe und mir die Sachen anschaue. Aber ja, ansonsten würde ich fast sagen, können wir eigentlich fast wieder einsteigen, oder? Sagen, gehen wir über die namensgebende TGS, können wir dann hier gleich direkt mal loslegen. Wir werden es jetzt vom Aufbau her so machen, dass wir uns erstmal mit der Sony-Pressekonferenz beschäftigen. Die war ja schon im Vorfeld der TGS, das ist ja immer so klassisch der Fall, das ist ja letztendlich bei der E3 und so ähnlich. Mit der werden wir uns erst beschäftigen, da sind so mit die interessantesten News was rausgekommen. Und werden dann auch schon da so ein bisschen mit einbauen, wenn es an der Stelle passt, andere Sachen, die dann eben erst im Zuge der TGS im Laufe der Tage eben auf der Messe bekannt geworden sind, die aber gut zu Themen passen, die wir eben da schon behandeln. Und ganz am Ende werden wir dann nochmal kurz auf die Sachen eingehen, die so ein bisschen außerhalb des Ganzen waren, auch nochmal kurz über Konami sprechen. Das war jetzt eine News, die nicht direkt auf der TGS quasi rausgekommen ist, sondern einfach quasi so parallel dazu, über die wir kurz reden wollen. Und wir werden nochmal kurz auf die Pressekonferenz für Asia eingehen. Da hat ja Sony nochmal eine eigene Pressekonferenz gehabt. Das ist jetzt nicht so, dass da nochmal groß viel fürs Spiel angeht drin ist. Aber es ist ganz interessant zu sehen, wie Sony eben in Zukunft mit dem gesamtasiatischen Markt quasi umgehen will. Man merkt einen krassen Push, die haben auch Verkaufszahlen und sowas veröffentlicht, da werden wir dann am Ende nochmal ganz kurz drauf eingehen. Und passt ja auch zum Hauptthema der letzten Folge. Korrekt, da haben wir uns ja sowieso schon mal drüber unterhalten, von daher passt das jetzt sogar perfekt dazu. Und ja, aber da würde ich sagen, steigen wir mal mit der Pressekonferenz von Sony ein. Und wie gesagt, da gibt's ja auch schon inhaltlich extrem viel zu holen vom Prinzip her. Und ja, das Spannendste, würde ich behaupten, vielleicht für dich und auch für mich als jemand, der jetzt eben mit dem ganzen japanischen Markt ja nicht so drin hängt, war vielleicht tatsächlich auch schon Sony Computer Entertainment selbst mit Bloodborne. Also da gab es ja die DLC-Ankündigung, wann die kommt. Richtig, also der DLC, dass der kommen würde, das wurde ja schon vor längerer Zeit von Shuhei Yoshida verraten, aber jetzt haben wir jetzt auch endlich einen Termin und einen Titel. Also der DLC heißt The Old Hunters und wird weltweit am 24. November erscheinen. Wird vom Umfang her, so hat vom Software gesagt, ungefähr 2 DLCs umfassen. Also sie haben ursprünglich geplant, vielleicht 2 separate DLCs zu machen, aber haben sich dann doch entschlossen, einfach ein komplettes Package zu machen. Also ein bisschen mehr wie eine Expansion. So. Richtig. Quasi. Und also jeder, der jetzt zumindest mal eine Souls Expansion gekauft oder gespielt hat, weiß ja, dass die ja fast schon nicht mehr so als, sagen wir mal, normal DLCs bezeichnet werden können, sondern schon wirklich sehr viel Content auch drin ist und das sozusagen dann auch normalerweise dann auch sein Geld wert ist. Es wird für in Europa für 15 Euro, glaube ich, rauskommen. Es wird neue Gebiete geben, neue Bosse, 10 neue Waffen. Man hat auch schon ein paar neue Waffen in dem im Trailer gesehen. Weiß nicht, wie man es nennen soll. Also komischer Morgenstern, der gleichzeitig Motoren betrieben ist und ein bisschen erst fast so wie das Rad, das es ja auch gibt. Messer, das sich gleichzeitig in einen Bogen verwandeln kann und so. Also sah es schon mal super cool aus. Auch die paar Glimpses von den neuen Bossen, die man gesehen hat, sahen ziemlich vielversprechend aus. Wie man den DLC jetzt, sage ich mal, betreten kann, das ist ja bei den Soulspielen immer so eine Sache, also haben sich noch nicht ganz genau dazu geäußert, aber es wird irgendwann so in der Mitte des Spiels anscheinend sein und nähere Details dazu soll es aber dann später noch geben. Es soll auch natürlich einen sehr knackigen Schwierigkeitsgrad haben, also für alle, die schon in New Game Plus Plus oder New Game Plus Plus Plus sind, wird das auf jeden Fall eine richtige Herausforderung werden, denke ich. Mhm. Und ja, also ich fand den Trailer sehr super cool aus. Ich bin mega gespannt drauf. Ich habe ja eh schon, als sie gesagt haben, es kommt ein Bloodborne DLC, gesagt, ich hole mir dieses DLC auf jeden Fall. Ich habe super viel Bock, noch mehr Zeit mit diesem Spiel zu verbringen. Und 24. November kann gar nicht schnell genug für mich kommen. Ja, der Trailer sieht auf jeden Fall super cool aus. Ich finde auch die ganze Idee, dieses ganze The Old Hunters eben, ne, diese ganze Idee mit den alten zurücklehnenden Huntern, die ja auch immer wieder dann in der Story erwähnt werden und so ein Kram, dass man auf die trifft, quasi ein bisschen challenge-mäßig auch, das sieht extrem cool aus, finde ich auch. Außerdem sowieso dieses klassische DLC-Ding, was du ja gerade schon angesprochen hast, so richtig DLC-mäßig sind ja die meisten FromSoft-DLCs letztendlich nicht. In 2 war es ein bisschen was anderes. Da waren das dann schon etwas kleinere Pakete, aber gerade wenn ich auch an 1 denke, mit dem Notorious-DLC, der war ja auch riesig, was den Inhalt angeht. Haufenweise neue Bosse, ein paar Optionale auch, neue Challenges und so ein Kram, neue Ausrüstung, super viele NPCs und so. Also da gab es schon super viel zu holen. Entsprechend ist das, glaube ich, dann schon definitiv immer sein Geld wert. Und allgemein, klar, ich glaube auch für alle sowieso, die Bock da noch drauf haben, mehr Bloodborne zu spielen, die werden sich eh drüber freuen. Und natürlich, und das ist ja auch so ein klassisches DLC-Ding, die Dark Souls und allgemein die FromSoft-DLCs sind auch immer meistens dann nochmal ein ganz Stück knackiger als eben das Hauptprogramm. Das merkt man eigentlich immer und entsprechend auch cool, einfach nochmal eine andere Challenge dann einfach zu haben. Von daher... Stimmt. Von vorne bis hinten cool, definitiv. Und der Trailer definitiv angucken. Ich meine, das sieht immer gut aus, so ein Kram, aber trotzdem, es sieht auf jeden Fall sehr, sehr spannend aus. Umso mehr ein Wehmutstropfen für mich, weil ich ja leider nicht so richtig spielen kann, das Ganze immer noch. Ich meine, vielleicht noch so als kurze Nebeninfo, Sony hat auch neben der Pressekonferenz dann bekannt gegeben, dass sich Bloodborne weltweit mittlerweile jetzt über 2 Millionen Mal verkauft hat. Ja. Und sehr offensichtlich sehr zufrieden mit diesem Titel ist, wenn man denkt, dass es nur auf der PS4 rauskam. Ja, richtig. Nur auf der PS4, dann ist es auch nochmal so ein Titel, der ja eigentlich ursprünglich vielleicht mal Nische gewesen richtig. Wäre. So richtig riesig Mainstream ist auch selbst Bloodborne. Ich meine, Bloodborne ist definitiv mit Abstand der größte Teil der Serie bisher. Wenn man jetzt eben die Souls-Serie mit Demon's Souls, Dark Souls und eben jetzt Bloodborne, wenn man das als Continuum betrachtet, dann ist das, glaube ich, jetzt vom Hype her und der Aufmerksamkeit her schon der größte Titel. Und trotzdem ist natürlich immer noch ein Stück weit Nische. Also immer noch ein Hardcore-RPG. Das spricht immer noch nicht alle PlayStation-Besitzer an. Von daher, glaube ich, hat sich das für seine Verhältnisse schon sehr gut verkauft. Gerade jetzt zu dem Zeitpunkt mit 2 Millionen. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Titel von Sony Computer Entertainment. Es wurde eigentlich schon auch letztes Jahr wurde schon geteased, dass sowas kommen würde. Es war auch allen eigentlich schon klar, dass sowas kommen müsste, nämlich schon. Ein neues Mina no Golf. Mhm. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie es im West bekannt ist. Ich glaube, Everybody's Golf. Everybody's Golf heißt ein Titel, oder? Ja. Genau, also neuer Everybody's Golf Titel kommt für die PS4. es sieht halt aus wie Everybody's Golf. Also es ist nicht so, dass man jetzt davon erwarten könnte, dass nur weil es für die PS4 kommt, dass es jetzt grafisch sehr viel anspruchsvoller ist. Es ist halt diese klassische Everybody's Golf Grafik mit dem klassischen, ist nicht wirklich Chibi, ist so sein eigener Chibi-Stil von Charakteren. Und das macht es ja auch immer so das, was so den Charme dieser Titel eigentlich so ausmacht. Ich habe auch den Vita-Teil damals gespielt, weil es in Cosmos in Plus gab und so Arcade-Golf-Spiele funktioniert halt immer. Also auch genauso wie so ein Mario-Golf funktioniert, funktioniert auch Everybody's Golf eigentlich dann immer auf gleiche Art und Weise. Es sieht so aus, als wollen sie noch ein bisschen so mehr soziale Interaktionen machen. Also man hat im Trailer so ein paar Sachen gesehen, das so ein bisschen auch an so eine Art PlayStation Home erinnert hat. Vielleicht also so ein bisschen halb MMO-mäßig aufgebaut, dass du eben als Golfer dann auch in dieser Welt dann rumläufst und eben dann auch andere Spieler siehst, mit denen dich kontaktieren kannst und so weiter. Also Online-Multiplayer in irgendeiner Hinsicht würde ja auch Sinn machen für einen PS4-Titel. Aber jetzt mehr weiß nicht, ob ich da mehr noch dazu sagen müsste oder könnte. Nö, wahrscheinlich nicht. Also ich meine, grundlegend ist es auch so ein Ding, das ist ja das Interessante eigentlich auch daran, so wie du das damals angefangen hast zu spielen, weil es halt eben umsonst war, ist ja nicht so, dass du ein großer Golfsimulationsfan wärst, egal ob Arcade oder nicht. Trotzdem hast du gleich gesagt, irgendwie macht das auch eine merkwürdige Art und Weise Spaß und man bleibt irgendwie dran hängen. Und ich glaube, so geht's halt vielen. Es ist halt nicht darauf ausgelegt, dass es jetzt eine besonders anspruchsvolle Golfsimulation für Golffans ist. Und ich glaube auch nicht, dass es überhaupt groß auf Golffans ausgelegt ist. Ich glaube, die meisten, die spielen, interessieren sich nicht groß für Golf eigentlich, aber diese casual-ligen, arcadigen Sportsimulationen funktionieren halt immer auf ihre Art und Weise. Und vor allem, weil Golf natürlich auch an sich ein so einfach zu verstehender Sport ist. Also absolut. Eine Simulation ist nochmal was anderes, als wenn du einen Tiger Woods Pro Dingsbums spielst, nochmal was anderes, wenn du natürlich so einen Arcade-Title spielst. Aber an sich, naja, du musst einfach in so wenig Schlägen wie möglich den Ball ins Loch kriegen. Und es gibt nicht so krass viele Regeln, die zu verstehen gilt. Du musst nicht genau verstehen, wie jetzt der Zug beim Football das und das entscheidet, sondern genau, es ist ziemlich straightforward. Du hast einen Schläger, du hast einen Ball und du haust den Ball in Richtung Loch, fertig. Und Japan ist ja auch recht, also Golf ist ja auch relativ beliebt in Japan und dementsprechend, Everybody's Golf ist auch als Marke relativ erfolgreich in Japan. Muss man definitiv, sagen. Auf jeden Fall. Dann gehen wir zum nächsten Titel. Ein Titel, den ich, also vom Namen her, das ist ja sowieso so eine Sache. Das ist ja vom Prinzip hier eine große Liste mit Dingen, über die du gut reden kannst und von denen ich so viel Ahnung habe. Ich habe mich natürlich jetzt, ich habe mich eingelesen, ich habe mir alle Trailer angeguckt, ich habe mich damit beschäftigt und so und, ne? Über dich und auch allgemein, weil ich mich für die Videospielindustrie interessiere, kenne ich natürlich die ganzen großen Titel trotzdem. Ich kenne sie, ich habe vielleicht schon mal einen Trailer gesehen, weiß ungefähr, worum es geht, aber ich habe natürlich nichts davon wirklich gespielt und mich auch nicht tiefer damit beschäftigt über die Newsmeldung hinaus. Das heißt, also, das ist jetzt alles vom Prinzip her, vieles ist da für mich Neuland. Vieles betrachte ich auch mit Skepsis, da werde ich dann noch drauf eingehen, wenn wir dann bei den einzelnen Titeln sind. Aber das war so ein dieser Titel, den ich vom Namen her nur kannte, aber nie in bewegten Bildern gesehen hatte. Und den ich tatsächlich als positive Überraschung natürlich für mich, als wie gesagt, als Laien, der sich nicht groß damit auskennt, empfunden habe, weil er ziemlich cool aussah. Das war Gravity Rush. Es gibt zum einen Gravity Rush 2, wurde angekündigt, das 2016 für die PS4 kommt. Und es gibt ein Remaster von Gravity Rush 1, ebenfalls für die PS4, das ich glaube irgendwann, was war das, irgendwie Januar, Februar, glaube ich, in Europa erscheint. Ja, 10. Februar. 10. Genau. Februar. Und die beiden Titel sahen tatsächlich ziemlich awesome aus, ehrlich gesagt. Wie gesagt, ich hatte da nur den Namen von schon mal gehört, hatte das noch nie irgendwie in bewegten Bildern gesehen. Als ich dann eben das Remaster gesehen habe, habe ich schon gedacht, so, das sieht schon ziemlich eigen aus, was Spielmechanik und so angeht. Ziemlich speziell und auch ein Stück weit spektakulär zumindest, hatte ich das Gefühl. Und ich glaube, ein Stück weit war das ja auch so ein, also ich meine, das ist natürlich trotzdem immer noch Nische gewesen. Ich glaube nicht, dass der mega erfolgreich war, der Titel. Aber das ist halt einer dieser großen, jetzt ehemals exklusiven Vita-Titel. Was ja auch Sinn macht. Von Sony selbst. Ich habe den ersten auf der Vita gespielt, den gab es nämlich auch kostenlos im Plus. Und muss sagen, also der Artstyle ist halt ziemlich cool, finde ich schon mal. Alle mögen auch den weiblichen Hauptcharakter Cat ziemlich dolle, also viele hoffen auch so ein bisschen, dass die vielleicht so ein bisschen auch so eines dieser neuen Sony-Gesichter sein kann, weil sie ziemlich cool designt ist, super sympathischer Charakter ist und auch einfach, ja, auch im Spiel ziemlich gut rüberkommt. Und auch das Spielprinzip damals, man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, also letztendlich, was halt Gravity Rush so ausmacht, ist, dass du als Spieler sozusagen Kontrolle über die Schwerkraft haben kannst. Das heißt, du kannst dann in dem Sinne, du kannst quasi fliegen, weil du in 360 Grad sozusagen entscheiden kannst, ob jetzt sozusagen die Schwerkraft wieder angeht in die Richtung oder nicht. Das heißt, das ganze Spiel funktioniert oder basiert darauf, dass du bei der Vita mit der Gyrosteuerung eben in die Richtung, in die du jetzt fallen oder fliegen willst, dich eben drehen musst, dann auf die eine Taste drückst und dann halt mit riesiger Geschwindigkeit dann in diese Richtung eben springst. Und wenn du das richtig gut kannst, dann kannst du halt später, weil die Kämpfe auch darauf ausgelegt sind, dass du eben mit Cat hin und her springst vom Gegner zu Gegner und ihre Punkte und ihre Schwachstellen triffst, kannst du dann richtig coole Sachen machen und ja, verlierst dann zwar auch manchmal ein bisschen die Orientierung, weil du halt, naja, du bewegst ja im 360-Grad-Raum und veränderst die ganze Zeit die Schwerkraft hin und her. Ja. Aber wenn man das richtig drauf hat, sah das richtig, richtig cool aus. War auch richtig befriedigend, dann eben so eine Kolonne von Gegnern dann eben zu erledigen in so einer kurzen Zeit wie möglich. Eben hast du dann auch eben so dieses, bisschen so dieses, diesen Free-Run, dieses Free-Running-Gefühl, wie du auch bei Mirror's Edge hast, wenn du das Gefühl hast, du kommst jetzt ohne irgendwie kurz groß anhalten zu müssen, irgendwie von A nach B. So ein Flow-Gefühl halt, ne? Genau. Dass man irgendwie so in so einem Lauf drin ist, ja. Richtig, und da gab es natürlich auch so Challenges, ähnlich bei Mirror's Edge, wo man eben versuchen muss, von A nach B in möglichst kurzer Zeit zu kommen. So, das hatte da schon so ein ähnliches Feeling und ja, wie gesagt, auch Artwork-Technik und so, richtig, richtig cool. Ich freue mich auf jeden Fall auf Gravity Rush 2. Ein bisschen schade, dass natürlich jetzt die Vita-Version nicht, also es keine Vita-Version mehr gibt. Andererseits, naja, man merkt ja schon, Sony selbst hat die Vita schon so ein bisschen, zumindest was Software-Support angeht, ein bisschen fallen lassen. Also wenn wir nachher noch sehen, zumindest was die Third-Parties angeht, ist die Vita noch relativ gut am Leben, aber Sony selbst macht keine Anstalten mehr, jetzt groß noch Spiele für die Vita zu entwickeln. Stimmt schon, ja. Und ich meine, macht ja auch irgendwie Sinn, Gravity Rush als Marke ist, dem ist durchaus auch schon, ja, global bewerbbar, würde ich behaupten. Und da macht es natürlich viel mehr Sinn, das natürlich für die PS4 zu pushen. Absolut. Ich meine, davon abgesehen, muss man natürlich auch mal sagen, gerade so ein Spiel, das eben mit dieser 360-Grad-Perspektive, klassische Vita-Spiele sind sowas wie zum Beispiel SRPGs oder so ein Kram, ne? Also Sachen, die dann ein bisschen ruhiger sind und so. Und ich habe gerade das Gefühl, dass so ein Spiel, auch wenn es natürlich mit dieser Gyrosteuerung extrem cool funktioniert bestimmt, ist das ja letztendlich so eine Art Gimmick fast. Ich habe das Gefühl, sowas auf dem großen Bildschirm zu sehen, ist bestimmt mega awesome. Also ich kann es ja mit dem DualShock 4 genauso gut machen. Also genau, ja. Also von daher ist es schon, eben klar, weil ich meine einfach nur, weil du es halt dann in der Hand hältst quasi richtig. Und dann einfach den Bildschirm auch in der Hand ist und du drehst quasi den Bildschirm. Richtig, also das ist schon ein bisschen, ist schon ein bisschen intuitiver, weil du genau schon mit dem Controller, den du bewegst, auch den Bildschirm siehst. Wenn ich dann wäre das sogar was für die, wo man sagen würde, das Wii U-Tablet wäre dafür endlich mal geeignet. Wahrscheinlich, aber ja, das habe ich nämlich auch gerade schon gedacht. Aber gut, das ist natürlich völlig außer Frage, weil ich meine, sowas ähnliches könnte ja Nintendo zumindest nicht mehr. Ich meine, Star Fox Zero weiß man nicht wieder, wie sie das Touchpad nutzen werden. Stimmt, ja. Also zumindest habe ich das Gefühl, dass es auch auf dem großen Bildschirm sehr gut funktionieren könnte. Und gerade auch für ein Vita-Spiel hatte das trotzdem schon eine super schöne Grafik auf jeden Fall das erste. Ich meine, ich habe natürlich jetzt nur die Remastered-Version gesehen, habe mir aber nochmal einen Trailer vom anderen angeguckt und muss sagen, das hat eh schon, ne, also hatte schon damals eine super schöne Grafik. Ich glaube auch der erste Teil wird gut auf der PlayStation 1. Auf jeden Fall. Ich meine, das Artstyle ist ja da natürlich auch wieder das, so das ist so das Relevante und da ist ja auch Japan Studio auch eigentlich immer relativ sattelfest, wenn es um Artstyle geht. Das stimmt. Also auf jeden Fall für mich ein dieser Titel, der ziemlich, ziemlich cool aussah, also den ich auch super spannend fand auf jeden Fall. Dann kommen wir schon zu Sega. Ja, Sega hat ja schon vornherein auch schon sehr relativ viele Sachen geteased und es wurde auch, glaube ich, zwei Tage vor der Pressekonferenz gab es auch schon eine Teaser-Seite zu einem neuen Yakuza, das heißt, wir mussten, ein neues Yakuza wird kommen. Und wie immer, Produzent von Yakuza persönlich, ein bisschen zu lange im Sonnenstudio gewesen diesmal, glaube ich. Und in den Öltopf gefallen, der sah wirklich wieder super schön aus. Ich hab's ja nicht live gesehen mit dir, es war ja nach dem Towerfall-Abend war dann eben der Tag, wo die Pressekonferenz war und Joe und ein Kumpel, Sascha, sind eben dann wir haben alle zusammen gespielt, nächsten Morgen sind die aufgestanden, sind die Pressekonferenz angeguckt und ich habe die ja nicht live gesehen, das heißt, ich habe alles im Nachhinein gesehen und die hat mir ja schon gesagt, dass er so aussieht und trotzdem, als ich dann mir das nochmal angeguckt habe, die Videoaufnahmen davon, der Typ ist einfach so schön, ich weiß auch nicht, das ist einfach so schön, das ist einfach, dieser Mann existiert, ist einfach schon, finde ich einfach, weiß ich auch nicht, eine Hommage an sein eigenes Spiel, dieser wandelnde Öltopf, dieses schön getänte, diese Anzüge, ach, der Typ ist einfach super. Ja. Jedenfalls hat er ja tatsächlich ein neues Yakuza angekündigt. Zuerst mal wahrscheinlich viel mehr überraschend als das, was danach angekündigt wurde, nämlich ein Remake, also kein Remaster, sondern ein komplettes Remake vom allerersten Yakuza, das seinerzeit für die PS2 erschien. Wird komplett remastered in moderner HD-Grafik sozusagen für die PS3 und für die PS4. Das heißt, Yakuza 1 Kiwami, ich glaube Kiwami ist sowas wie Extreme, jetzt müsste mich der Japanologe verbessern, wenn er es besser wüsste, aber... Der Japanologe weiß auch nicht besser, keine Ahnung. könnte schon sein, ja. Auf jeden Fall eine Remake-Version, soll im Januar in Japan erscheinen und wir dachten alle schon so, war es das jetzt? Wäre schon ein bisschen lame, auch wenn es irgendwie cool ist, weil es nicht nur ein Remaster ist, sondern schon ein komplettes Remake. Sie haben Yakuza 6 angekündigt, es gab noch leider kein Footage dazu, sie haben nur gesagt, es wird im Herbst 2016 erscheinen, und es wird nur für die PS4 kommen, das heißt, Yakuza verlässt die Cross-Gen-Gefilde und wird nur noch exklusiv auf einer Next-Gen-Konsole, nämlich der PS4, erscheinen. Ich denke mal, in den nächsten Wochen, Monaten werden wir auch mehr Details dazu kriegen. Yakuza 6, wie gesagt, erscheint in einem Jahr und ja, mal gespannt, wie das aussieht. Ich bin auf jeden Fall froh, dass die Yakuza-Serie dann damit sozusagen die PS3 auch hinter sich lässt. Womit sozusagen zum einen ein bisschen mehr Vertrauen dann auch in die PS4, was ihre Japan-Performance angeht, vielleicht auch als Zeichen gewertet werden kann und generell natürlich auch mal gespannt ist, weil Yakuza eines der wenigen Serien noch ist, die annähernd AAA-Niveau erreichen, was sowohl, sage ich jetzt mal, Budget als auch grafische Power sozusagen angeht. Mal gespannt ist, was das Yakuza-Team eben anstellen kann, wenn es eben exklusiv für die PS4 entwickeln kann. Ja, absolut. Ich muss ja sagen, dieses Remake fand ich auch relativ spektakulär, zumal sie sich ja anscheinend krass viel Mühe damit geben, ja. Was jetzt in der Ankündigung schon drin war, was ich glaube ich auch im Nachhinein, ich glaube es gab in der Famitsu da nochmal ein paar Infos dazu, dass sie super viel neue Dialoge reinpacken, sie packen Teil der Story neu mit rein, sie schreiben es ein bisschen um, sie versuchen, also weil es wohl anscheinend, ich habe ja Yakuza 1 nie gespielt, aber anscheinend gab es eben in der Story auch so ein paar Momente, wo nicht so ganz klar war, wie gewisse Dinge entstanden waren und sowas, das bauen sie alles noch auf, sie teilen quasi so ein bisschen Yakuza Zero mit rein, was ja letztendlich quasi ein bisschen die Vorgeschichte ist. Das heißt, also, wenn man Yakuza Zero gespielt hat, dann gibt's direkt quasi einen guten Tie-In zu Yakuza 1 quasi in dem Remake eben. Also sie geben sich anscheinend krass viel Mühe mit. Ja. Das ist tatsächlich meine, der Producer hat selbst auch gesagt, sie haben im Nachhinein so gedacht, so, naja, wir haben jetzt, glaube ich, 10 Jahre bald Yakuza-Jubiläum und wir haben dann, als sie zurückgeblickt haben, haben wir gedacht, so im Nachhinein sind wir nicht ganz zufrieden, wie Yakuza 1 geworden ist. Wir hätten schon gerne anders gemacht. Ich glaube, alle haben auch gesagt, Yakuza 2 war damals auch das bessere Spiel als Yakuza 1, aber wie das oft ist mit diesen ersten Teilen, irgendwann muss man ja mal anfangen. Und dementsprechend, ich glaube, Yakuza 1, was nochmal aufgefrischt, schön gemacht ist. Wie war cool. Ich meine, Wermutstropfen natürlich für uns immer hier. Yakuza 6, glaube ich, würde ich sagen, kommt jetzt ganz drauf an, wie Yakuza 5 laufen wird. Also alle, die in irgendeiner Weise an dieser Reihe interessiert sind, kauft Yakuza 5. Ich glaube, was alles andere ist sonst ansonsten völlig hoffnungslos. Yakuza 1, ich meine, man könnte uns sagen, okay, es gibt schon eine englische Version, das heißt, es wäre dann vielleicht nicht ganz so mit so viel Aufwand verbunden wie ein ganz neuer Teil, aber trotzdem bin ich da relativ skeptisch, ob das der in den Westen schaffen wird. Ja. Aber letztendlich gilt, wenn ihr mehr Yakuza im Westen haben wollt, führt nichts dran vorbei, Yakuza. Kauft ein Spiel Yakuza, ja, genau. ja, das ist, ich glaube, 6 hat tatsächlich da eine halbwegs okaye Chance, wenn jetzt 5 einigermaßen läuft, 1 tatsächlich schwierig zu sagen, irgendwie, wie das läuft. Ich habe auch bei Zero, aber ich bin mir nicht ganz sicher zum Beispiel. Also, 6 als neuer Teil, glaube ich, lässt sich auch in dem Sinne dann immer noch ein bisschen einfacher vermarkten, theoretisch. Ja, auf jeden Fall. Aber ja, muss also abwarten, wie das jetzt laufen wird im Westen. Ja, Yakuza, das stimmt schon. Ja, das ist richtig. Gucken wir mal. Aber auf jeden Fall einfach im Auge behalten. Wie gesagt, auch gerade das 1-Remake, glaube ich, für Leute, die eben vielleicht den 1 auch nicht gespielt haben. Wenn es in Westen kommt, glaube ich, wäre das durchaus interessant für den einen oder anderen, halt so eine Definitive Edition davon quasi zu haben. Ja, dann war Hatsune Miku noch da. Hatsune Miku Project Diva Future Tone, das für die 4 PS4 kommen wird. Ja. Da können wir auch gleich im Zuge dessen wahrscheinlich nochmal kurz über das Hatsune Miku Project Diva X sprechen. Genau, also es ist einfach der neue Teil der Project Diva-Reihe für PS4 und Vita. Diesmal wieder mit einem gestaffelten Release. Ich glaube, ich habe es letztes Mal schon mal erwähnt, weil Sega möchte die Double-Dipper haben und deswegen erscheint die Vita-Version schon nächsten März und die PS4-Version erst im Herbst. Mhm. Und was Future Tone jetzt ist, das kam so ein bisschen aus dem Nichts. Da waren wir alle doch ein bisschen überrascht davon. Also letztendlich, Sega macht ja nicht nur mit den Hatsune Miku-Spielen nicht nur Gewinn auf den Konsolen, sondern auch in Arcades. Sega ist einer dieser großen, klassischen, ehemaligen oder immer noch aktiven Arcade-Hersteller und Hatsune Miku ist da eben auch ziemlich beliebt. Also das Future Tone eben, was die Arcade-Version von Project Diva ist, existiert seit 4 Jahren in Japan, erfreut sich große Beliebtheit, hat ein bisschen anderes Gameplay als die Konsolenversion, also dadurch, dass es einfach im Arcade ist, ist ein bisschen andere Gameplay-Systeme möglich. Sie haben noch ein spezielles Touchpad, womit man rechts-links Bewegungen machen kann. Die Tasten, also es sind trotzdem die PS-Tasten, muss man dazu sagen, aber die sind halt anders angeordnet. Das heißt, es ist dann auch möglich, 2 von diesen Face-Buttons gleichzeitig drücken. Also auf einer Konsole wird es wahrscheinlich schwierig werden, zum Beispiel Dreieck und X oder eben Kreis und Viereck gleichzeitig zu drücken, weil die genau gegenüberliegend sind. Da wird es wahrscheinlich schwierig, aber das ist halt in der Arcade-Version möglich. Und die Arcade-Version läuft auf einer ganz anderen Engine, also die ist auch sehr viel stärker, die Engine, wie das bei Arcade-Spielen ja oftmals der Fall ist, und läuft halt komplett in Full HD und 60 Frames per Second, was in den Konsolenversionen nicht immer funktioniert hat. Ja. Und das kommt jetzt eben für die PS4. Da waren sich viele Leute erstmal so, naja, wird wahrscheinlich einfach Free-to-Play sein, weil klassisches Arcade-Modell ist halt, du bezahlst halt einmal, hast 5 Versuche, wenn du da fertig bist, dann musst du halt nochmal bezahlen. Und die Arcade-Version besitzt halt über 200 Lieder, deswegen haben alle gesagt, okay, das wird Free-to-Play werden mit Mikrotransaktionen. Du musst dir wahrscheinlich Coins kaufen und so weiter. Und auf der TGS, auf der Präsentation haben sie ja gesagt, nee, für uns ist, wir wollen das auf die PS4 bringen, das ist für uns so ein bisschen für ein Geschenk für die ganzen Hatsune-Miku-Fans. Das wird alles in einem Paket rauskommen mit allen Liedern, allen Modulen, die es dafür gibt. Keine DLCs, keine Mikrotransaktionen, ein Package. Bisher wollen sie es nur digital veröffentlichen, aber sie überlegen sich vielleicht doch auch physisch herauszubringen. Aber es soll so ein bisschen auf jeden Fall so ein Geschenk für die Fans sein, womit viele Leute schon rechnen, sie werden wahrscheinlich an einer neuen Arcade-Version demnächst arbeiten oder demnächst wird die halt rauskommen und sie wollen halt das nochmal so als Gesamtpaket eben an die Fans auf die Konsole rausbringen. Wird auch auf der PS4, wie man jetzt auf der Farm jetzt schon gehört hat, komplett in 1080p und 60 Frames per Second laufen, was bei Rhythm Games auf jeden Fall immer ein Vorteil ist. Ja. Und auch ich muss sagen, wir sind uns nicht ganz sicher, ob das in den Westen schaffen wird, aber PS4 ist region-free, einfach einen Japan-Account machen und sich über einen japanischen Store kaufen. Also ich muss sagen, ich finde das relativ, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein, generous von Sega, dass sie das so als... Großzügig, dass vor allem für eine japanische Firma, dass sie das so als Gesamtpaket rausgeben und mit über 200 Liedern, glaube ich, ich habe das Gefühl, ich hole das auf jeden Fall. Man hätte das super melken können, auf jeden Fall, das Ganze. Auf jeden Fall, ja. Vom Prinzip her, glaube ich, hätte ich auch ehrlich gesagt damit gerechnet, das stimmt schon. Also es ist ein relativ ungewöhnlicher Move. Gerade weil eben die japanischen Publisher und Spielhersteller im Normalfall wissen, dass es in Japan auch genauso gut funktioniert, ohne einen großen Aufschrei. Genau, es ist sehr gut melkbar. Richtig, also es ist nicht so mal so, dass man irgendwie da Angst haben muss, dass sowas auch nach hinten losgehen kann. Ich glaube, für den japanischen Markt ist das völlig irrelevant. Das heißt, da sie ja eh nicht jetzt irgendwie, keine Ahnung, da sie jetzt keinen großen Push in den Westen machen und sagen, oh, das wird jetzt ein riesiges westliches Spiel, da müssen wir aufpassen, sondern das ist erstmal für den japanischen Markt gedacht. Ist es halbwegs ungewöhnlich. Es fühlt sich tatsächlich wie eine Art Dankeschön an, wie ein, hey, dieser Arcade-Spiel war super erfolgreich, wir arbeiten an einem neuen, hier ist quasi so als Dankeschön. Ne? Das fühlt sich tatsächlich ein bisschen so an, das stimmt schon, ja. Das ist schon ganz cool, dass sie das so gemacht haben. Definitiv. Dann kommen wir zum nächsten Titel. Das wurde ja auch schon im Vornherein geteased, nämlich der neue Titel von VanillaWare. Der ist jetzt herausgestellt als 13 Sentinels Aegis Rim für die PS4 und die Vita. Klassisch VanillaWare, also das ganze Art-Design her, ich glaube, jeder, der ein VanillaWare-Spiel kennt, der wird genau wissen, wie diese Spiele aussehen. Es wird auch, also man hat leider noch nicht so viel Gameplay gesehen, man weiß, wie noch Mechas vorkommen. Es wird auf jeden Fall wieder 2D-Sidescrolling sein, weil VanillaWare noch nie ein andere Spiele gemacht hat. Ist auch schon genauso aus, ja. Und VanillaWare vielleicht so als Nebeninfo für die, die es noch nicht so auskennen, VanillaWare besteht ja eigentlich auch mehr aus Artists als auch wirklichen Game-Codern. Also es sind super kleine Studios, sind glaube ich 20 Leute, davon sind 2 oder 3 Leute für den Code verantwortlich, der Rest sind alles Artists. Und deswegen ist auch das Artwork auf jeden Fall immer so das Wichtigste in diesen Spielen und das Drumherum ist halt immer so, naja, 2D-Sidescrolling, Beat'em-Ups meistens. Und gehe mal davon aus, dass das jetzt auch ähnlich sein wird. Wie gesagt, so viel haben wir noch nicht gesehen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, so dieses... man sieht, die Hauptcharaktere haben alle so klassische japanische Schuhuniformen an und der Mix mit Mecha, der Vergleich mit Neon Genesis Evangelion bietet sich da relativ schnell an. Das stimmt. Ja, ich muss jemand sagen, dass ich als jemand, der da, wie gesagt, so ein bisschen, ne, außenstehend ist, so ein Kram, das war in dieser Trailer, der mir persönlich nicht wirklich gefallen hat. Ist natürlich so eine Sache, ob man Artstyle mag oder nicht, ist natürlich was rein Persönliches und Subjektives. Hat also nichts wirklich mit meiner objektiven Betrachtung des Spiels zu tun. Ich mochte ihn nicht wirklich, aber das sei mal dahingestellt. Ich fand halt die Animation ein bisschen weird und hakelig, wie sie rumgelaufen sind. Mir hat sich auch nicht so ganz erschlossen, was jetzt tatsächlich da jetzt Game... Ich meine, ich fand es ein bisschen merkwürdig, dass sie so viel Engine in Anführungsstrichen gesehen haben, ohne dass jetzt irgendwie in irgendeiner Form Gameplay dabei war. Man hat nur gesehen, wie Leute durch Hintergründe laufen. Was mir super gut gefallen hat, waren eben gerade die Hintergründe und so ein Kram. Dieses ganze Gezeichnete, das sah super schön aus tatsächlich. Wenn man die Klassenräume hat, wenn man diese Straßenzüge und so ein Kram hat, super, super schön. Wie gesagt, Animation, habe ich das Gefühl, könnte ein bisschen besser sein, als der Mecha aufgetaucht ist. Wusste ich gar nicht mehr genau, was das jetzt damit zu tun hat eigentlich. Ich kann ja sogar Japanisch, ich habe auch neben mir zugehört. Ich habe nicht das Gefühl, dass sich da viel erschlossen hat aus diesem Trailer. Ja, war nicht unbedingt so mein Fall, habe ich das Gefühl. Zumal mir auch einfach dann dieses leicht übersexualisierte, dieses Schulmädchen, Schuluniform-Dingsmäßige bei den Frauen ein bisschen... Weiß ich auch nicht, ist halt nicht mein Ding. Tut mir leid, aber werde ich mich nie groß mit anfreunden können und das eine Mädel ist einfach nur einen Swimsuit anhat und dann halt irgendwie noch einen Pulli da drüber und so ein Kram und ach, ich weiß auch nicht, mir ist das alles irgendwie einfach nicht meins. Aber ansonsten, wie gesagt, also die gezeichneten Hintergründe haben mir gut gefallen und jetzt ist halt die Frage, wie das überhaupt vom Gameplay aussieht. Ich fand, es war einfach ein etwas merkwürdiger Trailer, dass man die Charaktere einfach nur vor den Hintergründen sieht. Ich glaube, das ist halt so ein Ding, VanillaWare, viele wissen auch, warum Leute VanillaWare-Spiele spielen. Ich meine, Gameplay funktioniert schon ganz gut. Also Dragon's Crown war, glaube ich, noch das Beste davon, auch mit dem ganzen Online-Coop und so weiter. Aber ansonsten ist wirklich schon Ich würde nicht sagen Style over Substance, aber Style ist auf jeden Fall schon etwas, was bei Vanillaware-Titeln sehr, sehr wichtig ist. Ja. Auch die Art und Weise, wie sie zum Beispiel Bosskämpfe, zum Beispiel auch in Mother Master damals, Mother Master zum Beispiel designt haben, nach diesen klassischen japanischen Folklore-Sachen, Tanuki und so weiter. Also das ist schon immer das, was so bei Vanillaware-Titeln so am meisten hervorsticht. Ja. Ich würde sogar sagen, zum Beispiel jetzt, was das Sexualisierte angeht, also Dranks Shroud war da auf jeden Fall sehr viel schlimmer. Viel schlimmer, natürlich, klar. Also ich meine, die Zauberin zum Beispiel und so Kram, die ganze Animation auch in Dranks Shroud, ohne Frage, definitiv. Das ist schon so. Ich glaube, es ist natürlich so eine Sache, dass halt Schuluniformen sind und dadurch natürlich dann halt Schüler im Bereich von 14 bis 18 hat man so das Gefühl, ne? Dieses typische Lollicon-Ding und... Ich meine, dieses klassische Highschool-Setting ist ja eh das klassische, wo klassische japanische Spiele immer an, also... Absolut, ja, definitiv. Also ich meine, ich muss zum Beispiel, also was ich ja, aber deswegen ging es halt auch quasi darum, du hast natürlich recht, es war vielleicht einfach so eine Art Artwork-Showcase auch, aber es gibt eben sowas wie Mother Master Rebirth, es gibt sowas wie eben Dragon's Crown, wo halt, auch wenn, ich habe die beiden Spiele nicht gespielt, ich habe nur jeweils Playthroughs gesehen oder halt einfach mal so ein bisschen, ne, Videos und so ein Kram davon, entsprechend kann ich jetzt nicht sagen, wie gut die Mechanik war, aber man hat schon das Gefühl gehabt, es war trotzdem vollwertiges Spiel, es war voll mit Mechanik, definitiv. Gerade Dragon's Crown hat gut funktioniert, Mother Master Rebirth hatte ja sogar ein richtig cooles Kampfsystem, wie gesagt, habe ich einen Teil von Playthrough gesehen, weil ein YouTuber, den ich super gerne gucke, hat eben dann Playthrough zugemacht, ich habe mir ein paar Episoden von angeguckt, ehrlich gesagt sah Mother Master Rebirth ziemlich cool aus sogar, ist es was Mechanik angeht. Cool, ja. Von daher war es das halt so ein bisschen, ne, also du hast natürlich recht, das ist natürlich jetzt ein Team aus Artists, entsprechend steht natürlich auch dieses Artwork im Vordergrund, aber trotzdem war diese ganze leere Welt, durch die sie einfach nur durchlaufen, also ein bisschen befremdlich. Es ist für einen japanischen Trailer auf jeden Fall schon sehr ungewöhnlich, weil japanische Trailer ja meistens relativ stark auch auf Gameplay ausgelegt sind im Vergleich zu westlichen Trailern zum Beispiel. Absolut, ja. Deswegen ja. Aber ich nehme davon aus, dass wir uns auch in nächster Zeit dann auch mehr dazu sehen werden. Also das wahrscheinlich. Davon ist auszugehen, ja. Genau. Ja, dann haben wir noch SNK mit King of Fighters. Ja. King of Fighters 14, das für die PS4 angekündigt wurde. Diesmal in 3D. Stimmt, ja. Was aber nicht wirklich auf Gegenliebe stößt, wenn ich... Ich meine, bin überhaupt nicht drin, aber... Ich meine, das Ding ist, ich glaube, Street Fighter hat es ein bisschen besser, weil ich muss auch sagen, also, ich meine, Sie wissen, King of Fighters ist halt dieser einer, ich weiß nicht, ob es irgendjemand gibt, der King of Fighters sich kennt. Selbst wenn King of Fighters kennt jeder. Es hat diese große SNK-Fighting-Serie, wie gesagt, die 14 sagt ja schon alles darüber aus, wie lang und langlebig diese Serie schon ist. Aber trotzdem kam diese Ankündigung auch für mich irgendwie aus dem Nichts, weil, ehrlich gesagt, King of Fighters hatte ich auch schon lange nicht mehr so groß im Kopf. Schon. 14 auf jeden Fall kommen jetzt für die PS4 und auch ich muss sagen, die 3D-Transition ist bei denen nicht ganz so gut gelungen wie jetzt bei anderen, zum Beispiel Guilty Gear, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, XRD, also Xrd oder keine Ahnung wie, sieht viel besser aus in dem 3D, wie sie gemacht haben. Auch Street Fighter 5, also oder Street Fighter allgemein hat den Sprung in 3D viel besser hingekriegt als King of Fighters und ich kann schon nachvollziehen, warum viele Fans sagen, ja, ist eigentlich schon cool, dass jetzt noch ein neues King of Fighters für die PS4 kommt, um ehrlich zu sein, das sieht echt nicht gut aus. Also vom Artstyle her. Ich glaube tatsächlich, was mein Problem ein bisschen war, dass ich auch nicht genau verstanden habe, warum sie es gemacht haben, weil ich gerade das Gefühl habe, das ist so ein bisschen, natürlich ist King of Fighters jetzt nicht das Dragon Quest der Fighting Games, aber King of Fighters ist halt eine Serie mit extrem long standing und langer Tradition. Ich habe das Gefühl, gerade so eine Serie kommt gut auch mit noch davon, das nicht in 3D zu porten. Vor allem bei Fighting Games habe ich das Gefühl, dass es völlig egal immer noch, ob 3D oder 2D. Absolut, 2D-Kampf oder Fighting Games sind in Japan sogar nicht beliebter, weil Street Fighter 5 ist halt oder Street Fighter 4 beziehungsweise halt der King, aber 2D-Beat'em-Ups sind immer noch super beliebt in Japan. Also von absolut, daher, ist immer noch riesig. Deswegen habe ich auch das Gefühl, das wäre nicht unbedingt nötig gewesen heutzutage. Und dann, wenn es natürlich auch noch so grumpelig dann aussieht, habe ich auch das Gefühl, als Fan ist man, glaube ich, ein bisschen zurecht so... Warum habt ihr sie einfach im 2D belassen? Das hat sich doch niemand beschwert. Das ist ja nicht so, dass die Leute auf die Barrikaden gegangen sind und gesagt haben, wir wollen endlich 3D. Also wenn ihr 3D macht, dann ist alle anderen haben es gezeigt, es kann auch besser aussehen in 3D. Absolut, definitiv, ja. Deswegen ist es ein bisschen schade, habe ich auch das Gefühl, ein bisschen unnötig in der Hinsicht quasi, dass sie das quasi in 3D gepusht haben. Aber ansonsten, glaube ich, viel dazu sagen kann man sonst noch nicht. Wir haben halt einfach nur ein bisschen quasi was von der Engine und so gesehen und das war's. Gibt, soweit ich weiß, auch keinen Veröffentlichungstermin, ne? Nee. Ich nehme an, 2016 irgendwann. Irgendwann wahrscheinlich, ja. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich noch weiter zu Bandai Namco. Genau, Bandai Namco, ich würde mal sagen, die zwei Ankündigungen, die sie auf der Pressekonferenz gemacht haben, sind nicht irrelevant für den Westen, weil das erste zum Beispiel ist ein neues One-Piece-Spiel, nämlich One-Piece Burning Blood. One-Piece, das ist ja nicht nur in Japan sehr großer Beliebtheit erfreut, sondern auch im Westen. Absolut. One-Piece Burning Blood kommt für die PS4 und die Vita. Handelt sich diesmal nicht um einen Warriors-Titel, also keine Kooperation mit Koei Tecmo, sondern es wird von Spike Chunsoft entwickelt und es soll diesmal eher so eine Art Fighting-Game sein. Also so wie ich das gesehen habe, eher so wie ein Dragon Ball Z Tenkaichi ungefähr. Richtig, also so oder sowas mit 3D-Umgebung, Naruto, genau. Oder so die klassischen, eigentlich so die klassischen. Genau, und sowas, ja. Also auch dieser, genau dieser Grafikstil, also auch der Grafikstil, der auch bei Naruto eigentlich schon recht gut rüberkommt, halt klassisches Cell-Shading. Mhm. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich auch jemand, der schon lange viel mit Animes machen hat, sondern ich bin auch nie so der riesen One-Piece-Fan, auch wenn ich weiß, dass es mega, mega, mega groß ist. Deswegen, so viel kann ich nicht sagen, es sah einigermaßen gut aus und wird bestimmt auch einigermaßen gut. Also Bandai Namco hat zumindest, was Manga- und Anime-Lizenzen mittlerweile angeht, ein relativ gutes Händchen, was die Spieleversoftung angeht. Auf jeden Fall, ja. Und ich auch dementsprechend braucht man sich da, glaube ich, nicht so viele Sorgen machen. Ich habe auch das Gefühl, Lokalisierungschancen relativ hoch, weil es einfach ein One-Piece-Titel ist. Richtig. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wie groß so One-Piece-Titel überhaupt, oder allgemein, ich meine, das ist ja auch bei Dragon Ball-Titeln oder so ein Kram. Zum einen werden davon Naruto, Dragon Ball, One-Piece, da wird ja alle 5 Minuten ein Titel ausgeschmissen, der irgendwie irgendwas damit zu tun hat. Deswegen weiß ich gar nicht irgendwie, also so die großen laufen schon gut. Zum Beispiel jetzt Dragon Ball Xenoverse, das letzte, stimmt, wo du auch selbst einen Charakter erstellen konntest. Das lief anscheinend super gut im Westen. Also das war ein richtiger Überraschungserfolg im Westen. Die Naruto Ultimate Ninja Storm Teile funktionieren auch. Das sind halt diese, sag ich mal, Flagship-Titel von den großen Serien. Die laufen auch sehr gut und sind auch, ehrlich gesagt, relativ gute Spiele. Absolut. Also funktionieren ja solche klassischen Fighting-Prügler und so ein Kram. Genau. Funktioniert ja eh immer ganz gut. Jetzt bei den Crossover, das was neu rauskam, weiß ich nicht, wie das gelaufen ist. Das fand ich auch damals beim Anspiel schon nicht ganz so gut. Aber an sich, One Piece Pirate Warriors 3 ist auch neulich jetzt im Westen rausgekommen. Ich glaube, mit diesen Serien kann man auf jeden Fall schon auch Geld machen im Westen. Durchaus. Also, okay. Deswegen bin ich auch nicht, also wenig pessimistisch, was die Lokalisierungschancen von dem neuen One Piece Spiel angeht. Also klar, das ist auf jeden Fall ein größerer Titel, das heißt entsprechend ja. Fighting Games zu porten oder zu lokalisieren ist eh immer ein bisschen einfacher noch. Definitiv, ja. Da gibt's auch einfach immer noch einen Markt für, das stimmt. Richtig. Schon. Das zweite Spiel, was sie hatten, war Mobile Suit Gundam Extreme vs. Force für die Vita. Ja. Das war tatsächlich, glaube ich, ja, schwer zu sagen, ehrlich gesagt. Ich glaube, das Ding war ja, dass viele Leute einfach, Gundam ist einfach im Westen nicht existent vom Prinzip her. Quasi, richtig. Sie haben jahrelang nichts, sie sich ja überhaupt nicht drum gekümmert, da irgendwas draus zu machen im Westen. Ich glaube auch einfach, dass es halt, die Serie gab es nicht so wirklich. Wir hatten halt Transformers so ungefähr und damit hatte sich Gundam so ungefähr erledigt. Und so longstanding und erfolgreich wie Gundam auch immer noch in Japan ist, habe ich das Gefühl, das ist eine dieser wenigen richtig großen japanischen Sachen, die halt im Westen nie so richtig groß Fuß gefasst hat. Ich glaube, die meisten sagt zumindest Gundam der Name was, aber ich glaube, die wenigsten haben wirklich eine Ahnung, wie das alles funktioniert. Vor allem, ich meine, wenn du jetzt vorhin gesagt hast, alle 5 Minuten kommt irgendein Naruto oder One Piece, alle 2 Minuten kommt ein neues Gundam-Spiel raus ungefähr. Schon ziemlich, ja. Aber es gibt bloß davon wirklich gar keine Beste. Ich meine, da muss man halt natürlich sagen, das ist diese Gundam Extreme Versus Serie, wahrscheinlich, weil du auch nicht weißt, was die jetzt ungefähr ausmacht. Also letztendlich basiert es auf einem Arcade-Spiel. Es war damals im Arcade relativ groß, weil es ein relativ taktisches Gundam-Spiel ist, sehr oft 2 versus 2 PvP-Spieler-Matches ausgelegt, wo natürlich du kannst alle möglichen Gundams der Vergangenheit aus 30 Jahren Seriengeschichte ungefähr steuern, wie du willst. Und was halt Fans an den Teilnehmern so cool fanden, ist eben dieses recht taktische Two-on-Two-Gameplay, dass du eben nicht mit deinem Partner absprechen musst und die ganzen Kämpfe relativ taktisch sind, also nicht nur einfach rumballern und mit Lightsabers eben rumschneiden, sondern halt du auch sehr strategisch vorgehen musst. Und es kommt halt für die Vita, muss man dazu nochmal erwähnen, also die Third Parties unterstützen das Ding schon noch immer noch, während Sony ja gar nichts mehr dazu macht. Schon. Und was vielleicht interessant ist, weil an sich könnte ich sagen, okay, es ist völlig irrelevant. Es ist tatsächlich das allererste Gundam Extreme Versus Spiel, was auch in englischer Sprache verfügbar sein wird. Zu Asien werden wir später noch ein bisschen mehr reden, aber sie haben auf jeden Fall auf der Asia Conference angekündigt, es wird in Asien erscheinen, in Englisch, in Traditional Chinese und in Koreanisch. Das heißt, diejenigen, die es importieren wollen, könnten das machen und hätten zum ersten Mal ein Gundam Extreme Versus auf Englisch auch spielbar auf der Vita. Ich habe dieses Spiel nie gespielt. Ich kenne ja Gundam sogar noch einigermaßen und bin auch durchaus auch irgendwie an Mechas interessiert, aber auch ich habe noch nie diese Gundam-Spiele gespielt. Von daher, keine Ahnung, vielleicht, je nachdem wie gut es wird, schaut man sich vielleicht auch mal an. Ist zumindest halt das erste Mal, dass man es wirklich anschauen kann, sinnvoll. Also richtig, ja, zumindest ohne, ich meine, die meisten kann man schon irgendwie spielen, auch ohne Englischkenntnis, ohne Japanischkenntnis, aber es ist natürlich schon sehr viel angenehmer, wenn man das auch richtig lesen und verstehen kann. Absolut, ja. Ja, dann war Koei Tecmo auf der Bühne. Ja, Koei Tecmo, die ja momentan so ein bisschen so auf einem, ja, A, expandieren und B, auch so ein bisschen on the roll sind, wie ich finde. Also die ganzen Crossover und so und Sachen, die sie, Kollaborationen, die sie gemacht haben. Und sie haben auch waren auf der Sony-Pressekonferenz haben gleich erstmal ein neues Spiel angekündigt, nämlich Tokiden 2. Tokiden 1 kam im Westen auch raus, war ein Hunting-Spiel. Ist sogar für den PC erschienen, glaube ich, im Nachhinein. Okay. Gibt's auf Steam, ist aber, glaube ich, super schlecht auf Steam gelaufen. Überraschung. Und, ist halt so ein klassisches Hunting-Game. Damals haben wir schon viel gesagt, das war so dieser Monster-Hunter-Ersatz auf der Vita eben. Bisschen mehr, also da jagst du eben nicht Monster, sondern eben so Oni. Und das Ganze spielt so in Sengoku Jidai Japan. Das heißt, man hat auch so dieses Dynasty Warriors-Feeling gehabt. Man hatte so das Gefühl, es ist ein bisschen so ein Dynasty Warriors X Monster Hunter mäßig. Mhm. War in Japan relativ erfolgreich. Es kam dann auch, wie bei diesen ganzen Hunting-Spielen üblich, dann so eine Art Expansion dann raus. Und deswegen hat jetzt auch niemanden ungefähr die Ankündigung von Toki den 2 überrascht. Das kommt für die PS4, PS3 und für die Vita. Und noch ein bisschen überrascht war, um ehrlich zu sein, dass eine PS4 und PS3-Version angekündigt wurde, weil sich die PS4-Version, ehrlich gesagt, in Japan unfassbar schlecht verkauft hat. Hunting Games, wir wissen schon seit langem, funktionieren einfach auf Home-Konsolen nicht so gut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Vita-Version auf jeden Fall die Hauptplattform sein wird, für die sie entwickeln und wo auch die meisten Verkaufszahlen erreicht werden. Gameplay ist aber nicht viel gesehen. Man hat jetzt nur einen Render-Trailer gesehen. Ich nehme an, es wird einfach so wie Tolkien 1 auch sein, eben relativ große Monster, abschneidbare Extremitäten und so weiter, Hunting Game halt. Ich würde sagen, also ja, Monster Hunter anders. Richtig. Im Prinzip, ja. ja, keine Ahnung, also das sah an sich, fand ich auch eigentlich ganz okay aus, so ganz spannend sogar. Ich bin ja grundlegend jetzt niemand, der groß Monster Hunter gespielt hat, finde aber schon verständlich, warum dieses Spielprinzip so gut funktioniert. Ja. Dieses ganze Sammelding und so ein Kram, die ganze Idee einfach zu sagen, okay, es gibt einfach keine kleinen Monster mehr, die man verprügelt, sondern es gibt einfach durchgehend nur große Bosse, so ungefähr. Das, was ja Monster das ein bisschen noch ausmacht, dass halt eben nichts dich in der Welt voranbringt, außer gegen diese riesigen Monster zu kämpfen. Ja. Finde ich an sich schon ein cooles Prinzip auf jeden Fall. Ich fand es auch immer relativ faszinierend, was Monster Hunter gemacht hat. Entsprechend, dieses Toki, der sieht auch cool aus auf jeden Fall. Ich mag dieses ganze Uni-Ding und so ein Kram, das ist eben nicht, das ist halt der einzige Unterscheidungsgrund letztendlich von Monster Hunter. Ist ja die Art von Gegner, die du hast. Das sieht alles ganz cool aus und bin da auch durchaus gespannt drauf, wie das dann letztendlich läuft. Ich glaube, da ich das eben die Vita mit drin ist, hast du jetzt eben auch eins dieser wenigen Spiele, das nicht PS4 und Vita exklusiv in Anführungsstrichen, sondern das eben die PS3 noch mit drin hat. Ja, das ist eines der wenigen Spiele tatsächlich. Ja, deswegen PS3 also, wurde sonst fast gar nicht erwähnt, das ist auch gut so. Wollte sagen, absolut, ist auch richtig so, dass sie jetzt quasi die PS3 begraben. Ich glaube tatsächlich, das ist halt so ein Titel. Zum einen ist es, glaube ich, wenn die Vita Hauptplattform ist, ist es nochmal einfacher, das quasi auch für die PS3 noch rauszubringen. Und zum anderen, glaube ich, ist natürlich auch da so ein Ding, man möchte möglichst viele Plattformen eben da haben. Ja. Aber es ist ja, ist einer der wenigen Titel, den sie quasi dafür noch pushen. Wo wir gerade schon bei Sengoku waren, da sind wir gleich noch weiter, nämlich mit Nioh oder Nioh oder ich keine Ahnung, wie man es letztendlich jetzt ausspricht. Da gab es ein Re-Reveal quasi für die PS4. Das wurde ursprünglich 2004 angekündigt für die PS3. einer dieser merkwürdigen Endlos-Titel, die halt vor Ewigkeiten mal exklusiv für irgendwas angekündigt wurden und dann einfach 10 Jahre lang verschwunden waren. Sie haben wohl ab und an ja immer wieder zwischendurch was dazu gesagt. Haben dann gesagt, okay, wir haben schon was umgestellt, jetzt ist es hier, jetzt bei Team Ninja. Aber 2010 so wirklich in den Köpfen der Leute weiß ich auch nicht, weil Koei Tecmo vor 10 Jahren wirklich noch, das waren einfach die Dynasty Warriors-Macher. Davon abgesehen war es ja damals auch nur einfach Koei, die das gemacht haben. Gab es nicht mal Koei Tecmo. Da gab es nicht mal Koei Tecmo, das war nur Koei damals. Richtig. Deswegen ist also einfach ewig her, ich glaube, niemand hat das mehr wirklich auf dem Schirm. Es gab auch damals tatsächlich schon einen Ankündigungstrailer, der natürlich mehr Tech-Demo war als richtiger Trailer, wo man schon was gesehen hat, aber trotzdem. Jetzt haben sie es re-revealed, haben auch schon gleich ein bisschen Gameplay gezeigt, beziehungsweise so ein bisschen längeres Gameplay, wenn man sich ja noch ein bisschen im Internet damit beschäftigt hat. Und es ist vom Prinzip her eine weirde Mischung aus allen möglichen. Team Ninja ist dafür verantwortlich. Das merkt man auch. Man merkt gleich, dass es gerade das Kampfsystem so ein bisschen an Ninja Gaiden erinnert. Dann ist da so ein bisschen Witcher mit drin. Einfach nur hauptsächlich, weil der Hauptcharakter einfach aussieht wie Geralt, um ehrlich zu sein. Nur ohne Falten und wie man sich halt einen japanischen Geralt. Richtig, japanischen Geralt, genau. Die japanische Version von einem Geralt quasi. er hat auch so fast weißes Haar, lang mit einem Pferdeschwanz. Er hat so blaue Augen, wird damit erklärt, dass er halt der Sohn eines Japaners und einer westlichen Edelsdame quasi ist. Es geht auch um Monster Hunting. Er huntet quasi Yokai, das heißt also, er ist auch quasi auf Monsterjagd, in Anführungsstrichen. Und dann ist da vielleicht auch noch so ein bisschen, keine Ahnung, da hat man irgendwie ein paar Spiele, Onimusha ist noch ein bisschen mit drin, wenn man jetzt gerade das längere Gameplay ein bisschen noch gesehen hat. Sieht an sich erstmal super cool aus, muss ich sagen. Ich habe das Gefühl, das ist tatsächlich so ein Titel, der aus dem Nichts kommt, obwohl er eben schon mal angekündigt wurde, hatte den, glaube ich, niemand irgendwie in irgendeiner Form auf dem Schirm. Es war auch nicht so dieses Oh, The Last Guardian mit Re-Revealed Feeling, sondern überhaupt nicht. So, da war auch wie, da gab's schon mal was? Richtig, die meisten, glaube ich, konnten sich gar nicht dran erinnern, dass da was gab. Ich, mir inklusive, ich hatte noch nie was von gehört. Also ich musste das mir auch alles im Nachhinein erst erarbeiten quasi. Was ein bisschen schade tatsächlich jetzt so quasi im Nachhinein auch ist, wenn man sich dann nochmal beschäftigt, was das ursprüngliche Spiel eigentlich werden sollte. Das war eigentlich eine Zusammenarbeit zwischen Akira Kurosawa beziehungsweise / seinem Sohn Hisao Kurosawa und Koei damals. Und der Plan war, dass es parallel einen Film dazu geben sollte. Das Spiel sollte erscheinen und es sollte parallel dazu einen Film geben. Und das Ganze war ein Drehbuch, das Kurosawa wohl schon vor Ewigkeiten geschrieben hatte. Das hat er dann quasi an seinen Sohn weitergegeben und hat gesagt, hier, du schreibst es zu Ende und machst da eben was draus. Und dann hat eben sein Sohn das zusammen mit Mitarbeitern von Koei eben zu Ende geschrieben, dieses Drehbuch. Und dann sollte eben ein Film draus sein. Das sollte eben quasi ja so eine Art Vermächtnis von Akira Kurosawa an seinen Sohn sein und der sollte das dann eben auch drehen, so sein Einstieg quasi in die Filmbranche. Daraus ist letztendlich nie was geworden, wie wir jetzt logischerweise wissen. Das Ganze ist jetzt 11 Jahre her und wir haben nie einen Film oder ein Spiel gesehen. Und sie haben auch nichts mehr dazu gesagt. Ich gehe einfach stark davon aus, dass logischerweise der ganze Teil gestorben ist, dieses Deals. Aber grundlegend ist das natürlich übertrieben spannend, wenn man sich vorstellt, dass halt Akira Kurosawa halt das Drehbuch dafür geschrieben hat, ursprünglich zumindest große Teile. Sein Sohn das quasi dann aufgenommen hat, noch weiterverarbeitet hat und dann wäre dazu parallel ein Film gekommen vom Sohn von Akira Kurosawa, das wäre schon ziemlich spektakulär gewesen. Ist fast schon wie dieses, ist ja fast schon das neue Silent Hill dann in dem Sinne. Genau. Außer, dass das Spiel ja immerhin noch existiert. Richtig, aber genau darauf wollte ich mich auch gerade hinaus, dass es so ein bisschen diese Zusammenarbeit da, inwiefern jetzt quasi diese Story immer noch genau das ist, also natürlich so die grundlegenden Sachen haben sie übernommen, diese ganze Idee mit diesem Dämonenjäger, mit diesem Yokai-Jäger und dieses, ne, dass er halb westlich, halb japanisch ist und so ein Kram, das war alles im Original Skript mit drin, das heißt also, das ist schon noch übernommen worden. Wie viel jetzt aber dieses Skripts wirklich da drin noch ist, ob sie das 1:1 umgesetzt haben oder ob sie das alles umgearbeitet haben, das wissen wir nicht. Wäre tatsächlich für mich super spannend, ob sie da vielleicht irgendwann was zu sagen. Aber so grundlegend könnte das natürlich auch trotzdem immer noch spannend sein. Theoretisch steckt da halt immer noch ein Teil, ne, immer noch Akira Kurosawas Arbeit drin, was halt total spektakulär wäre. Einfach mal angucken. Ich glaube, es ist tatsächlich ein dieser Titel, der auch gutes West-Appeal hätte. Definitiv. Es sieht, wie gesagt, es erinnert natürlich jetzt einfach, weil Witcher 3 Wild Hunt gerade hatten, erinnert es erstmal auf den ersten Blick sehr daran auf jeden Fall. Allerdings glaube ich, dass halt die Kampfmechanik, weil es eben Team Ninja ist und so ein bisschen an Ninja Gaiden erinnert, glaube ich, wesentlich dynamischer, schneller und auch einfach besser ist. Also ich habe ja noch sie haben es ja auf dem Stage-Event haben sie noch mehr Live-Gameplay gezeigt und da hat man auch gesehen, also letztendlich ist es auch sehr Stance-basiert. Du kannst mit dem D-Pad kannst du eben in 4 verschiedene Stances wechseln, die alle verschiedenes Moveset haben. Dann auch verschiedene Grundstellungen und also Samurai halt, verschiedene Grundstellungen und eben verschiedene Schläge und dann eines aggressiver, eines defensiver, einer stärker auf Konter ausgelegt, also auch so ein bisschen wie Devil May Cry 3, fast schon ein bisschen mit den vielen Spezi, nur halt komplett auf Katana Gameplay eben ausgelegt. Und hat auch schon gesehen, was man da eben machen kann, wenn man eben die Stance dann eben mittendrin wechselt. Die Kämpfe sind in dem Sinne, du hast doch relativ eher wenige Gegner, aber die dafür auch relativ aggressiv sind und auch relativ viel Schaden machen. Also da ist auch dieses Dark Souls-Feeling so ein bisschen drin. Man sieht die Leichen von anderen Spielern, also auch das ist Dark Souls, wo so Katanas einfach in den Boden gesteckt werden. Und man kann dann eben anscheinend, also da ist es aber nicht so, dass man einfach sich nur angucken kann, wie sie gestorben sind, sondern man kann dort anscheinend also die AI des gestorbenen Spielers, des anderen Spielers eben beschwören und gegen ihn kämpfen. Wenn man ihn besiegt, dann kriegt man eben bessere Items. Das Ganze auch, das Currency-System so ein bisschen erinnert ein bisschen an Onimusha, also du sammelst so Seelen in deinem Arm auf, also Onimusha hat ja immer diesen einen Armband, der diese Seelen eben aufsammeln konnte. Und man hat auch schon so einen ersten Boss gesehen, also der sah auch sehr ein bisschen klassisch Onimusha-mäßig aus, so ein Oni halt, und man hat auch schon gesehen da, Ausweich-Moves, Blocken und so weiter, das ist, spielt eine große Rolle, deswegen auch dieses, sag ich jetzt mal, Ninja Gaiden-Gameplay ist definitiv drin. Und ich muss sagen, ich bin auch mega gespannt drauf, weil das Erste, was ich gesehen habe, war zuerst so, oh Gott, Onimusha ist back. Stimmt, ja. Oder das neue Onimusha, was wir niemals von Capcom gekriegt haben. Generell, ich mag ja eher diese super schnellen Character-Action-Games, bin auch sowieso der Meinung, es wird immer wieder Zeit, so ein Samurai-Character-Action-Game zu haben. Es wird exklusiv für die PS4 kommen, soll nächstes Jahr erscheinen. Ich bin super gespannt auf dieses Spiel. Es kam wirklich so aus dem Nichts und es ist schon diese große Überraschung auf jeden Fall für mich von der TGS. Definitiv. Und auch für mich als westlichen Spieler wahrscheinlich so das große Ding, was halt auch mich total angesprochen hat, logischerweise. Ich glaube tatsächlich, dass natürlich diese Art von Spielstil, dieses ganze Ninja Gaiden-mäßige, vielleicht dann doch nicht unbedingt jetzt jeden Westler irgendwie groß anspricht, aber Ästhetik, ist es halt eher, sieht eher wie eine AAA-Produktion und so ein Kram aus, ne? Wie gesagt, das mit Witcher und so, diese ganzen Anleihen, die man, glaube ich, dann auch ganz gut irgendwie dann im Westen wiedererkennt, so ungefähr, sind natürlich nicht unbedingt Anleihen, aber Und ich meine, das muss ich erstmal von Koei Tecmo ja auch so ein bisschen nicht gewohnt. Also man hat schon das Gefühl, Koei Tecmo hat's irgendwie, ist momentan dabei, seine Position auch innerhalb Japans auf jeden Fall zu stärken, eine dieser großen Publisher zu werden und dann auch absolut weltweit erfolgreich zu sein. Und das ist definitiv ein Titel, der dafür gut funktionieren könnte. Ja. Und da Just Dance Ninja dahinter steckt, habe ich auch das Gefühl, das hat relativ gute Chancen, tatsächlich dann auch so rauszukommen, wie es dann sein soll und auch zu funktionieren. Ja, also zum Beispiel auch Team Ninja ist ja auch eine, die, also es soll auf jeden Fall jetzt schon in 60 Frames per Second laufen, was ja bei diesen Spielen auch immer einigermaßen wichtig ist, wenn du relativ kurze oder wenig Frames Zeit hast, um bestimmte Sachen zu machen. Von daher, ich glaube auch technisch gesehen wird das relativ gut werden. Absolut, ja. Ja, dann gehen wir weiter zu Square Enix. Ja, die haben so diesen bisschen Größenkatalog. Absolut. War ja irgendwie abzusehen. Zuerst gab es einen neuen Trailer zu World of Final Fantasy. Ich glaube, so viel muss ich dazu nicht sagen. Hat neue Dings gesehen. Es sieht halt aus wie ein etwas, was ich vielleicht eher auf dem 3DS erwarten würde, aber wo man auch sagen würde, naja, warum auch nicht auf der PlayStation? Auch Sony möchte, hat vielleicht Interesse daran, eben so ein Spiel zu haben. Es soll klassisch ATB haben. Sieht ehrlich gesagt auch für das, was es sein will, relativ ja süß aus. Ich glaube, das Ziel, irgendwie damit auch die jüngere Generation ein bisschen für das klassische Final Fantasy Gameplay zu interessieren, wird auf jeden Fall irgendwie erfüllt werden. Also ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass es jetzt irgendwie mega schlecht aussieht. Nur, dass ich halt nicht so viel mit dem Stil anfangen kann, aber ich glaube schon, dass es einigermaßen gut werden wird. Ich glaube auch tatsächlich, dass einfach gerade diese Zielsetzung ja auch letztendlich nicht den Hardcore-Fan anspricht. Es geht eben darum, die ganze Familie ins Final Fantasy-Ding reinzubringen. Ne? Junge, die vielleicht einfach diese ganze Final Fantasy-Serie noch nicht kennen mit dem ganzen Katalog und sowas, die dann halt über so ein Spiel dazukommen. Man soll ja auch viel von der Welt erklären, der Story erklären. Man sieht ja auch relativ viel Crossover, hat ja auch schon Lightning in dem Sinn gesehen, Cloud soll ja auch drin sein. Das heißt, man kann erwarten, diese ganzen Staples, so ein bisschen Fanservice-mäßig, okay, das ist so die Welt von Final Fantasy. Genau. Und ich glaube, das funktioniert tatsächlich dann. Also mit der Zielsetzung kann das auch gut funktionieren. Ich glaube nicht, dass die ganzen Hardcore-Fans werden es trotzdem kaufen, weil ist es eben Fanservice, aber ich glaube trotzdem tatsächlich so die Zielsetzung könnte dann doch. Und ich meine, so erfolgreich wie Level 5 im Westen ist, glaube ich auch, dass im Westen genug Leute trotzdem noch irgendwie sagen, naja, ich habe nichts gegen den Stil auszusetzen. Von daher. Definitiv auf jeden Fall. Ja. Ja, dann gab es einen Teaser zu Saga Scarlet Grace für die Vita. Das wurde, also das neue Saga-Spiel wurde ja schon letztes Jahr angekündigt als einfach nur als Saga 2015. Man hat jetzt auch noch nicht so viel Neues gesehen, außer das Artwork ist halt, ich habe den Namen schon vergessen, aber ist halt der klassische Art-Designer von den Saga-Spielen, die ja immer so ein bisschen so, weiß nicht, neben Mana, Star Ocean und so weiter, so ein bisschen so dieses, ja, wie soll ich sagen, etwas komische Schaf, sage ich mal, der Familie war. Ja. Aber sie haben auf jeden Fall gesagt, das neue Saga-Spiel ist auf jeden Fall kein Spin-off und kein Remake, sondern ist auf jeden Fall ein neuer Haupttitel der Saga-Reihe. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wann das letzte große Saga rausgegangen ist. Das muss Unlimited Saga auf der PS2 gewesen sein. Was übrigens mega schlecht war, aber einen fantastischen Soundtrack hat. aber ich bin auf jeden Fall super gespannt. Man hat leider noch gar nichts Neues zum Gameplay gesehen. Aber allein die Tatsache, dass Square Enix bereit ist, die Saga-Reihe aus der Versenkung rauszuholen, stimmt mich auf jeden Fall positiv. Keine Ahnung, ob das jemals irgendwas mit Westen und so weiter aussieht. Dafür ist alles irgendwie noch ein bisschen zu früh, aber ich hoffe mal, dass wir demnächst ein bisschen, mehr aus dem Spiel sehen werden, weil, ich hatte zwischenzeitlich schon gedacht, entweder sie haben es wieder aufgegeben oder sie poolen es jetzt um für PS4, aber anscheinend ist es immer noch ein Vita-exklusiver Titel. Deswegen mal schauen. Aber spannend ist auf jeden Fall. Ja, genau, ist es bestimmt. Ich habe mir einfach nur den Teaser angeguckt und das war's. Mehr habe ich da auch nicht beizutragen. So ähnlich sieht es letztlich bei Star Ocean aus. Star Ocean 5 kommt am 25. Februar angekündigt in Japan. Yep. Und man hat nochmal einen Trailer gesehen, man hat nochmal wesentlich mehr Gameplay gesehen. Ich glaube, das große Ding war ja, das hast du ja damals auch schon erwähnt, dass dann eben Gameplay und dann sind da plötzlich wesentlich mehr Leute dann in der Party auch im Kampf, als man es sonst so gewohnt war. 8-9 Leute und wie funktioniert das alles? Man kann ja theoretisch alles steuern, rumspringen, Kombos machen und so ein Kram. Ich glaube, auch gerade dazu haben sie relativ viel gezeigt und das scheint ja auch jetzt im Trailer zumindest alles so ausgesehen zu haben, als ob das wirklich gut funktionieren würde, ne? Ja, also Star Ocean 5 sieht jetzt schon einigermaßen polished aus, muss ich sagen. Das, was sie ja schon bei der E3-Pressung gesagt haben, sie wollen, dass möglichst alles relativ seamless ist. Da war einer noch so, na, ich weiß, das haben Japaner schon oft gesagt, aber so richtig gut haben sie es trotzdem nicht hingekriegt. Ja. Der Übergang von normaler Exploration in Kampfbildschirm ist tatsächlich ziemlich gut gelungen, was Seamlesskeit oder was das Ziel angeht, seamless zu sein. Man hat eigentlich überhaupt keine Unterbrechung, es geht sofort los. Du bist sofort drin, kannst sofort Kombos machen. Man hat im Trailer schon gesehen, 7 Charakterporträts ohne Statussymbol. Das heißt, du kannst tatsächlich einfach deine komplette Party im Kampf die ganze Zeit dabei haben. Was theoretisch, dadurch, dass man ja schon gesehen hat, wie das Kampfsystem aussieht, also sie haben anscheinend so ein paar Mechaniken aus 4 wieder gescrappt, was ich selbst ein bisschen traurig fand, weil zum Beispiel Blindside, was, ich werde es nicht groß erklären, aber die Blindside-Mechanik, für die, die Sergeant 4 gespielt haben, die ist wahrscheinlich draußen. Sie werden aber Weak und Strong Attacks wieder zurückbringen aus Sergeant 3, was ziemlich wichtig war, wenn es darum ging, eben Guard Breaks Moves machen zu können. Auch die Bonusleiste wieder dabei, das ist das, was Star Ocean Spieler so immer am meisten mögen, also es ist eigentlich für die, die es nicht kennen, wenn man einen Kampf mit bestimmten Bedingungen erfüllt, dann kriegt man so einen Punkt in die Bonusleiste und je nachdem, was man gemacht hat, kriegt man einen anderen Bonus, zum Beispiel 1% mehr EXP oder 10% mehr Gold oder andere Sachen und die Leiste kann man dann füllen und die, das heißt, man kriegt dann immer mehr Bonus EXP und diese Leiste geht nie kaputt, außer man kriegt einen kritischen Treffer ab, das heißt, teilweise, wenn man dann Sergeant 3 gespielt hat, da hat man die Leiste voll und war so, eigentlich möchte ich jetzt aufhören, aber ich habe jetzt diese volle Leiste und die wird nicht benommen, wenn man speichert. Das heißt, man hat noch 2 Stunden gespielt und man hat gesagt, okay, ich krieg gerade so viele Erfahrungspunkte. Und dann kriegt man diesen einen kritischen Treffer und so, oh, okay. Und dann kann ich jetzt aufhören. Ja, jetzt kann ich anhören. Jetzt kann ich speichern, aufhören. Das ist auch alles drin. Sie haben ja damals schon gesagt, sie orientieren sich ein bisschen eher an Sergeant 3, das merkt man auch. Und Sergeant 3 war auch definitiv als Gesamtpaket das bessere Spiel als Sergeant 4. Vom Kampf sind vielleicht nicht ganz so gut. Aber trotzdem immer noch ein sehr gutes Spiel. Man hat auch schon gesehen wieder, dass man überall auch wieder Crafting Materials aufsammeln kann. Crafting ist ja auch so eine Sache, die bei Star Ocean schon immer sehr gut funktioniert, weil es ein sehr intuitives und gleichzeitig relativ komplexes System hatte, mit dem man, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat, schon relativ früh auch das Game breaken kann, theoretisch, aber trotzdem relativ viel auch dafür machen und planen muss. Das heißt, es ist zum einen einfach zu bedienen, aber zum anderen auch sehr schwer zu meistern. Das ist auch etwas, was Star Ocean immer ausgemacht hat. Und wie gesagt, was ich bisher gesehen habe, sieht ziemlich cool aus. Ich freue mich ja mega doll auf das Spiel. Ich glaube auch, dass es nicht so lange dauern wird, bis im Westen rauskommen wird. Ich denke mal, irgendwann auch im Frühjahr wird es dann auch im Westen soweit sein. Und ja, das, was ich gesehen habe, sieht besser aus, als das, was ich erwartet habe. Ich glaube, es wird so, dadurch, dass, ja, das kann ich jetzt schon sagen, Persona 5 schon verschoben wurde, wird es wahrscheinlich das erste große JRPG für die PS4 werden. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ja, zu Recht auch. Also, mir gefällt halt der Stil überhaupt nicht, muss ich sagen, aber das ist ja auch nicht dafür gedacht, dass es mir gefällt quasi. die ganze Idee von dem, was man vom Kampfsystem her gesehen hat, sieht ziemlich awesome aus auf jeden Fall. Ziemlich dynamisch, extrem viele Möglichkeiten. Das ist wieder etwas, was mir halt persönlich dann super gut gefällt, definitiv. Von daher, ja, sind wir mal gespannt, wie das dann auch ankommt. Ich glaube, Star Ocean ist ja da in der Hinsicht auch nochmal ein bisschen also kleiner als so eine andere große Serie. Ich meine, Star Ocean, da sieht man auch wieder, es ist schön, mal wieder so ein Double-A JRPG zu sehen. Ist auf jeden Fall ein höheres Budget als jetzt so ein Handheld-JRPG, aber auf jeden Fall. Es ist kein so Final Fantasy, richtig. Oder? Ja. Aber ja. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus, ja. Ja, dann kommen wir zu Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue. Der dümmste, längste Titel des Universums. Ich weiß, ob es der dümmste ist, wenn es schon Kingdom Hearts 358 geteilt durch 2 Days gab. Ja, stimmt. Tut mir leid. Vielleicht auch nicht. Aber zumindest gehört Kingdom Entschuldige Hearts. Entschuldige dich bei diesem Spiel. Ja, auf jeden Fall gehört Kingdom Hearts der Titel. Welche Iteration von Kingdom Hearts ist, wissen wir noch nicht. Das muss dann noch per Publikumsvote entschieden werden. Aber auf jeden Fall ist auch der sehr dumm. Ich meine, das Lustige ist ja, es ist irgendwie ein paar Tage vor der Pressekonferenz, ist schon bei einem LinkedIn-ID-Profil von einem ehemaligen Square Enix-Mitarbeiter schon anscheinend geleakt, dass er an einem Kingdom Hearts HD 2.9 gearbeitet hat. Deswegen, habe ich schon damit gerechnet, okay, jetzt kommt Kingdom Hearts HD 2.9. Und dann kommt dieser Trailer, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue. So, was? Mann, ey, das ist echt so bescheuert. Ich meine, letztendlich ist es ja einfach eine große Sammlung. Richtig, also es gab ja schon, für die, die es nicht wissen, es gab schon Kingdom Hearts HD 1.5, das war das Remaster von 1 zusammen mit Chain of Memories und eben 358 durch 2 Days. Und dann gab es auch Kingdom Hearts HD 2.5, das hat eben den HD Remaster von Kingdom Hearts 2, sowie Birth by Sleep und die Zwischensequenz aus Codec eben beinhaltet. Und jetzt macht es einfach eigentlich nur Sinn, vor Kingdom Hearts 3 auch wirklich alles zusammenzubringen, nämlich noch Kingdom Hearts Dream Drop Distance, was damals exklusiv für den 3DS erschienen ist, Kingdom Hearts Chi, was für ein Mobile erschienen ist, und was noch drin ist, das war bisher noch gar nicht da, das ist Birth by Sleep 0.2, das ist anscheinend noch ein extra Chapter von Birth by Sleep, was anscheinend dann auch die Brücke schlagen soll zwischen 2 und 3. Und ich glaube, Square hat mittlerweile damit auch erkannt, es macht keinen Sinn, wenn du eine Serie hast, die zusammenhängende Story hat, was ja für ein JRPG-Universum eh schon relativ ungewöhnlich ist, über PS2, Game Boy Advance, Handy, Nintendo DS, Nintendo 3DS, PSP und Mobile Phones zu verteilen. Das macht schon Sinn, bevor du den dritten Hauptteil machst, alles auf eine Plattform zu bringen. Es ist komisch, auf der anderen Seite, weil Kingdom Hearts 3 scheint für die Xbox One, und Xbox One hat weder 1.5 noch 2.5, noch wird sie 2.8 bekommen. Das heißt, Mainzeit weiß ich gar nicht, warum sie überhaupt Kingdom Hearts 3 für die Xbox One bringen, weil... Niemand weiß es. Wenn du wirklich Xbox-Fan die ganze Zeit warst, warum solltest du mit Kingdom Hearts 3 anfangen? Du wirst von vorne bis hinten nichts verstehen. Selbst als jemand, der... Ja, tut mir leid. Selbst als jemand, der Kingdom Hearts gespielt hat, hab mittlerweile das Gefühl, okay, das ist noch komplizierter und noch verwischter als irgendwie Metal Gear Solid. Das hat ja schon anscheinend eine ziemlich komische, verwurschte Storyline. Also... Das ist halt das große Problem daran. Also ich meine, zum einen, ich bin eh kein Freund von endlosen Spin-Offs und Kingdom Hearts ist das beste Beispiel für endlose Spin-Offs. Meine Fresse, das ist ja ähnlich wie Final Fantasy. Nur, dass man bei Final Fantasy immer noch das Gefühl hat, so... Du kannst die Spin-Offs halt ignorieren und spielst halt den nächsten Hauptteil. Richtig, und das ist ja auch das Schöne daran. Final Fantasy basiert auf der Idee, dass sie halt bei jedem Spiel eigentlich was anders machen und das quasi so neu machen, das ist ja eine neue Welt. Es gibt natürlich wiederkehrende Konzepte, es gibt wiederkehrende Charaktere, wie in Cid zum Beispiel und so, die zwar immer wieder anders aussehen und anders ausgebaut sind, aber ne, immer wieder dieselbe Art von Charakter und so. Es gibt natürlich schon durchgehende Konzepte, die man immer wieder findet, aber du kannst jedes von sich eigentlich alleine spielen. Aber Kingdom Hearts macht das eben nicht. Kingdom Hearts macht diese ganzen 1000 Spin-Offs, dieses ganze verteilte über jeden Scheiß, aber hat immer noch eigentlich theoretisch eine zusammenhängende Story, die natürlich keine Sau versteht. Ich wette mit dir, selbst wenn du den ganzen Kram spielst, verstehst du es trotzdem nicht. Aber, also ich weiß auch nicht, allein schon, dass du halt einen, wenn du einen Titel hast, der 2.8 im Namen hat, dann hast du schon alles falsch gemacht. Es kann nicht sein, dass sowas gibt wie, 2.5 ist schon dumm, aber immerhin hast du dann halt einen halben Zwischenschritt, ist in Ordnung. Aber 2.8, wo sind wir denn? Ich rechne damit, dass nur 2.9 kommt, wo alles drin ist. Ja, siehst du, das glaube ich nämlich aus. Glaube ich nämlich, es wird 2.9 geben und da ist dann einfach alles drin. Da hast du dann die ganzen anderen Zusammenfassungen noch mal einmal in einer großen Zusammenfassung. Ich finde das super bescheuert einfach. Das eine ist, das T ist auch einfach, das ist ein Film, oder nicht? Also, so wie ich das gelesen habe. Also das, was in der Kollektion drin sind, also ist ja auch so, zum Beispiel das 83 durch 2 Days, das war auch gar nicht als Spiel komplett in der Collection drin, sondern da waren die Zwischensequenzen, da haben sie das Spiel nicht komplett noch geportet. Okay. Das wird bei Shi wahrscheinlich eh nicht sein. Das war bei Codec schon so, bei Codec war ja auch ein Spiel, das war damals noch für die Feature-Phones in Japan. Das haben sie auch nicht geportet, sondern einfach die Zwischensequenzen reingemacht. Also es ist hauptsächlich wirklich dafür gedacht, dass du die Story mitkriegst. Das ist echt so bescheuert, keine Ahnung. Und ich meine, für jemanden wie mich, der halt Kingdom Hearts 1 und 2 gespielt und sonst nichts, ich brauche die Teile wahrscheinlich auch, bevor ich 3 spiele. Also ich hoffe irgendwie schon, dass 2.9 kommt, wo alles drin ist, weil ich habe keine Lust, jetzt noch 2.5 und 2.8 also separat zu kaufen, wenn es nicht irgendwie anders möglich ist. Ich hätte gar keinen Bock, mich da durchzuspielen, wenn ich ganz ehrlich bin, bei aller Liebe, aber irgendwann, ich keine Ahnung, das ist ja auch das Problem an der ganzen Geschichte, wenn du halt 15.000 Plattformen hast, ich bin halt nun mal niemand, der jede Art von Videospiel mag. Ich bin niemand, der halt, ich stehe super auf Handhelds, ich stehe super auf Main-Titel, ich stehe super auf Mobile-Games, ich gucke mir super gerne einfach Zwischensequenzen an. Das ist ja auch eine so wirre Mischung aus Spielen, daraus bestehen ja auch Spin-Offs. Spin-Offs sind dafür gedacht, dass du das Hauptspiel nimmst, Teile des Hauptspiels nimmst und sie auf eine andere Plattform bringst und quasi damit Leute ansprichst, die vielleicht sich für die Hauptgeschichte nicht interessiert hätten. Und der Sinn von einem Spin-Off ist ja auch, dass es nicht relevant ist für die Main-Serie. Es ist ein Spin-Off. Das heißt, du kannst es ignorieren, wenn du willst. Nur haben sie das anscheinend nicht verstanden, weil sämtliche Spin-Offs total relevant sind. Das heißt, als ein Kingdom Hearts Fan bin ich fast gezwungen, diesen ganzen Scheiß auf allen möglichen Plattformen zu spielen. Erstens, immerhin haben sie jetzt eine Collection und zweitens, immerhin sind die Spiele anscheinend auch alle relativ gut. Das heißt... Das stimmt. Immerhin, ja. Hätte natürlich auch anders nach hinten losgehen können, aber... Trotzdem finde ich halt einfach... Das ist der einzige Grund, warum sonst würde ich mir einfach die zusammenfassen. Zum Beispiel Birth by Sleep soll richtig gut sein, das habe ich das auf der PSP nicht gespielt, ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie kam ich dazu nicht. Und Dream Drop Distance soll auch relativ gut sein und wenn ich nicht auf dem 3DS spielen muss, bin ich auch relativ zufrieden damit, von daher. Das stimmt ja auch, also ich meine, ist ja auch qualitative Unterhaltung und jetzt so weit ist der Sprung jetzt zu einem 3DS-Titel auch nicht von einem Main-Title, aber trotzdem habe ich halt, weißt du, das ganze Prinzip dahinter ist einfach, ich habe das Gefühl, Square Enix hat sich da irgendwie in was verrannt auch, ich glaube. Ziemlich, glaube ich, ist Square Enix einfach Tetsuya Nomura, das ist komplett auf seinem Mist gewachsen. Ich glaube, Square Enix hat damit nicht so viel zu tun. Also. Aber das ist halt so das Problem, dass man das Gefühl hat, so jetzt müssen sie halt irgendwie so völlig hanebüchen irgendwelche merkwürdigen Collections zusammenbauen, die bescheuerten Namen haben, weil sie halt feststellen, ohne funktioniert's halt nicht. Und das sollte eigentlich nicht Ziel der ganzen Geschichte sein. Kingdom Hearts 3 hätte schon vor 5 Jahren erscheinen müssen, aber richtig. Naja. Wir wissen ja, Square ist damals durch eine dunkle Zeit gegangen. Durch eine schwierige Phase. Ja. Richtig. Keine Ahnung. Mehr muss man, glaube ich, auch nicht zu sagen. Das ist jetzt in dem Sinne auch nichts wirklich Neues, sondern es ist einfach eine Zusammenfassung von schon bereits Vorhandenem. Und halt für die Leute relevant, die sich halt auf Kingdom Hearts 3 akribisch vorbereiten. Es kommt mir vor, als ob die für eine Hausarbeit recherchieren müssen. So dense und komplex ist dieser Mist. Immerhin kannst du nicht mehr Videospiele spielen, aber ich weiß auch nicht. Ich wäre da raus. Also ich würde einfach aus Prinzip sagen, tut mir leid, das tue ich mir nicht an. Also wenn mir 1 und 2 damals nicht so gut gefallen, wäre ich auch raus, aber... Ja. Ich habe das Gefühl, ich würde einfach aus Prinzip sagen, die Story kann nicht gut genug sein, dass es das rechtfertigt, dass ich mir diesen ganzen Scheiß antue, aber naja, du wirst es ja wahrscheinlich alles irgendwann spielen. Ja, irgendwann. Das heißt, du kannst dann ja berichten, wie es dann funktioniert hat und wie es dir gefallen hat. Ich finde es einfach tatsächlich ein bisschen, es ist schon beyond abstrus. Ich habe das Gefühl, das ist ein Fehler, den sie jetzt versuchen auszubügeln. Das ist irgendwie so, weiß ich auch nicht, Katastrophenhilfe nach einem Tsunami oder sowas, die sie da gerade betreiben bei ihrem Spiel. Aber naja, nächster Titel, viel, viel spannender. Und auch sehr überraschend. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir irgendwas sehen würden, was richtig ist. Stimmt. Ja, Project Cessna wurde nochmal gezeigt, nachdem es ja auf der E3 noch so als, ja, wir haben Concept Arts und das wird irgendwann kommen, wir haben dieses Studio und ja, TGS ist schon soweit, wir revealen erstes Gameplay, wir revealen, auf welche Plattform es kommt und so weiter und wir revealen auch den richtigen Namen, nämlich Project Cessna, offizieller Titel ist Ikenie Toyuki no Cessna. Übersetzt heißt das ungefähr sowas wie der Schmerz von Schnee und Opfer oder Opferung oder sowas. Also bei Ikenie bin ich mir nicht sicher, weil es kann auch Moment heißen, es kann aber auch genau beziehungsweise bei Setsuna war ich mir nicht sicher, ob es Moment heißt oder was mit Setsunasa, also Schmerz zu tun hat. Bin ich mir nicht ganz sicher. Aber irgendwas, auf jeden Fall ist es relativ melancholisch. Es wird für die PS4 und für die PS Vita erscheinen, auch schon relativ, also bald, also anscheinend early 2016. Also da merkt man auch, das ist halt kein AAA-Titel, der halt jahrelange Entwicklung braucht, sondern ist halt auch demnächst fertig. Es sieht auch ehrlich gesagt natürlich überhaupt nicht wie AAA aus. Also es hat relativ, sag ich jetzt mal, basic 3D-Grafik. Hat relativ schönen Artstyle, wie ich finde. Also das, die ganze Welt, in der sie spielt, ist anscheinend vor allem eine Schneelandschaft. Die Story, was man bisher schon mitbekommen hat, hört sich alles schon ein bisschen, also hatte man alles schon mal so ein bisschen, also irgendwie Dämonen, die die Welt heimsuchen und dass man dann eben immer wieder Personen dafür opfern muss, um eben diese Dämonen gnädig zu stimmen und die als nächstes geopfert werden soll, ist halt der namensgebende Charakter. Das ist ein Mädel namens Setsuna und die hat halt verschiedene Guardians, die halt sie dafür sorgen sollen, dass sie halt an den Ort kommen, wo sie geopfert werden soll. Also wir hatten sowas ähnliches, gab es zum Beispiel in Final Fantasy X, also das ist zum Beispiel das, was mir am ehesten eingefallen ist. Aber was man schon gesehen hat, also ist auf jeden Fall diese Ankündigung, dass sie sagen, wir wollen damit zum einen wieder ein bisschen mehr Low-Budget gehen, zum anderen zurück zu diesem traditionellen JRPG, das konnte man auf jeden Fall sehen. Es hat diese klassische Overworld. Es hat zwar keine Random Encounters, aber es hat klassisches ATB-System, was in dem Moment nicht so aussieht wie bei Final Fantasy, sondern eher aussieht wie bei Chrono Trigger, also dass dann auch die Charaktere nicht so schön in einer Reihe aufgestellt sind, sondern auch über das Feld so ein bisschen rumlaufen. Man hat im Trailer auch schon sowas gesehen wie Dual Attack, das wäre auch eine Hommage an Chrono Trigger auf jeden Fall. Der Soundtrack, den ihr bis gesehen habt, der ist wunderschön. Extrem schön. Haben sie auch schon gesagt, der wird hauptsächlich fast nur Piano-Soundtrack sein. Super dezent, aber leicht melancholisch, wunderschöne Melodien. Es gibt auf der offiziellen Webseite schon 2 Tracks, die man hören kann. Ich habe, keine Ahnung, ich habe die Webseite schon 2 Stunden laufen lassen. Und das Schlimmste ist aber, ich kann immer noch nicht raushören, welcher Komponist das ist. Sie haben es auch immer noch nicht gesagt. Es gibt Leute, die sagen, es könnte Mitsu da sein, aber ich habe das Gefühl, das sind einfach nur die Leute, die einfach haben wollen, das ist das neue Chrono, obwohl ich das nicht das Gefühl habe, dass das neue Chrono ist. Hatte so ein bisschen Hamauzu Influences, aber ich habe auch nicht das Gefühl, es könnte auch ein völlig neuer Komponist sein, um ehrlich zu sein. Aber auf jeden Fall wunderschön. Es ist ein bisschen schade, dass sie sich dazu entschlossen haben, auch die Charaktere dann in 3D-Grafik aufzumachen, weil ich das Gefühl habe, dieser Chibi-Stil, der gefällt mir einfach nicht so sehr. Also ich glaube, hätten sie einfach Sprites genommen oder Cell-Shading, hätte mir das, glaube ich, besser gefallen. Das stimmt. Weil das Charakter-Artwork an sich sieht super cool aus. Ja, das ist so ein bisschen, das ist der einzige Wermutstropfen. Ich muss auch sagen, also erstmal, mir hat das Spiel von Anfang an vom Stil, vom Gefühl her extrem gut gefallen. Diese ganzen Anleihen zum Klassischen hin, finde ich, spürt man auch total gut in diesem Soundtrack. Dieser Soundtrack ist so, zum einen ist er relativ melancholisch, aber hat dieses Adventuring-Feeling, weißt du, was ich meine? Dieses klassische RPG-Gefühl, das du halt damals gehabt hast, eben dieses klassische, fast so ein bisschen... Ja, ist ganz schwer zu sagen. Also, dieses leicht, diese kindlich naive und ein bisschen aufgeregte, gespannte Abenteuergefühl so ein bisschen, aber halt einfach melancholischer. Ich finde, das passt extrem gut. Ich war auch extrem begeistert davon. Das Einzige, was tatsächlich so ein bisschen das Problem ist, dass wenn man eben gerade die Character-Artworks sieht, man sieht ja auch ganz viel noch anderes Artwork, das ist eben so ein bisschen auch Teile des alten Trailers eben mit eingebaut, mit upgedatetem Artwork und so ein Kram. Dann habe ich auch das Gefühl, dass tatsächlich einfach diese 3D-Modelle, die eben so ein bisschen chibi sind, dieses klassische 3D-Modell, das man früher eben hatte, was hauptsächlich so aussah wegen Sprites und nicht, weil die das unbedingt so aussehen haben wollten. Sondern es ging halt eben darum, dass es halt nicht anders darstellbar war. Dass das tatsächlich ein bisschen schade ist, zum einen, entweder hätten sie einfach Sprites nehmen sollen, hätte mich, glaube ich, nicht so gestört, oder sie hätten eher realistisches Chara-Design einfach übernommen, so wie sie es in ihren Concept-Arts auch haben. Das ist so das Einzige, was ich quasi so ein bisschen schade finde. Der ganze Rest ist tatsächlich super wunderschön. Also muss ich auch sagen, dass das tatsächlich einfach ein extrem schönes Spiel definitiv geworden ist. Da muss man halt einfach dann mal schauen quasi, wie das dann rauskommt. Aber ist ja auch total cool. Es erscheint ja auch schon demnächst. Es ist ja schon für Anfang 2016 irgendwann angekündigt. In Japan, genau. Und Lokalisierung sollte auch kein Problem sein, weil es wurde auf der E3 angekündigt. Dementsprechend. Richtig. Ich glaube auch, dass das definitiv im Westen kommen wird. Das ist tatsächlich ein Spiel, auf das ich auch tatsächlich super viel Bock hatte. Das ist dieses ganze Gefühl, dieses PS1, PS2-Ära noch früher. Zum Beispiel Chrono Trigger, die ersten Final Fantasies und so ein Kram. Das ist halt auch vor allem die Zeit, in der ich das gespielt habe. Ich meine, ich bin ja super lange aus diesem ganzen Kram raus. Ich habe ja diese ganzen klassischen JRPGs, habe ich alle gespielt, die es auf dem Super Nintendo gab. Danach halt nicht mehr. Ich habe nie eine PS1 besessen, habe da kaum was gespielt, außer eben Final Fantasy 7 zum Beispiel und so ein paar einzelne Oddballs. Aber seitdem bin ich raus, aber deswegen entsprechend natürlich für mich auch einfach aus nostalgischen Gründen, habe ich das Gefühl, ich fühle mich da viel eher zu Hause als im modernen JRPG. Super, super schön auf jeden Fall. Ja, ich habe ehrlich gesagt damit nicht mehr gerechnet, dass wir dieser überhaupt noch irgendwas zu diesem Titel hören. Nö, ich auch nicht. Ich dachte auch, das wird so ein Ding. Ich meine, das war ja schon ein bisschen das, was wir damals auch ein bisschen kritisiert haben, dass wir gesagt haben, naja, ist jetzt so ein kleines Problem quasi, weil das ist jetzt wieder so ein Titel, man sieht jetzt Concept Art. Ist schon schön, dass sie ihn gezeigt haben, aber das ist halt so, please be excited for further announcements und dann hören wir halt 2 Jahre nichts davon. Da ist es aber so ein Mid-Range-Budget-Titel quasi, oder eigentlich wahrscheinlich sogar ein relativ Low-Budget-Titel in Anführungsstrichen, ist natürlich super schön zu sehen, dass sie halt auch super schnell wieder was zu haben. Aus dem Anfang 2016, selbst mit Port, würde es wahrscheinlich bis Mitte 2016 auch hier in Deutschland sein. Das ist nicht mehr allzu lang. Also richtig. Das ist natürlich schon ziemlich, ziemlich schön. Es gab ja diese Getricks, so Square Enix hat es viel angekündigt, aber es muss ja erstmal Sachen fertig werden. Und es sieht so aus, als würden die Sachen tatsächlich fertig werden. Was in der Tat. Was mega spektakulär ist, eigentlich, wenn man es genau nimmt. Für Square Enix auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also definitiv ein super, super schönes Spiel, auf jeden Fall. Bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Ja, dann war noch Holly auf der Bühne, hat nur kurz was zu Dragon Quest Heroes 2 gesagt, keine neuen Materialien, aber sagt, bitte gespannt draus sein, nächstes Jahr erscheint es. Mhm. Auch Dragon Quest 11 hat gesagt, ihr habt es gerade erst gesehen, wir haben leider nichts Neues dazu zeigen, aber seid gespannt drauf. Also, naja, no shit, Dragon Quest 11, alle sind gespannt drauf. Was spannend war, war auf jeden Fall neue Infos zu Dragon Quest Builders. Absolut. Weißt du, ob wir dafür schon geredet haben, hier im Podcast? Ich glaube noch gar nicht. Ich glaube, ich habe es nur erwähnt bei der Dragon Quest 11 Präsentation kurz. Echt verrückt. Dass es kommt, aber mehr auch nicht. Ja. Keine Ahnung. Also tatsächlich ist das so ein Titel, von dem ich überhaupt gar nichts erwartet habe. Wie er damals auch schon das war. Anscheinend war ja auch damals das große Kommentar so von wegen, ne? Bisher wusste ich, dass ich sowas haben will und jetzt will ich es irgendwie doch haben. Ich hatte mich da bisher noch gar nicht mit beschäftigt. Also gar nicht. Ich hatte den Titel, ich wusste, was es ungefähr sein sollte und dieses typische so, naja, Minecraft meets Dragon Quest ist halt so, keine Ahnung, interessiert mich überhaupt nicht. Jetzt, wo ich es gesehen habe, muss ich sagen, merkwürdigerweise ist es bei mir auch so, irgendwie sieht es mega awesome aus. Die ganze Idee einfach komplett einfach Minecraft. Ich meine, es sieht ein bisschen schöner aus als Minecraft. Das ist halt eben diese ganze reine Pixel-Art. Ist halt auch nicht so schwer. Natürlich nicht, aber also, mir gefällt der Artstyle eigentlich ganz gut. Es ist trotzdem 100% Minecraft. Alles ist viereckig, auch wie du abbaust und so ein Kram. Es ist einfach Minecraft vom Spielprinzip her, 1:1. Nur, dass du halt das so ein bisschen der Eindruck entsteht, dass du halt ein bisschen mehr Dragon Quest mit drin hast. Du hast ein bisschen RPG, du hast noch andere Sachen, du baust ja anscheinend richtige ganze Dörfer, wo dann NPCs und so ein Kram rumlaufen, mit denen ein bisschen mehr Interaktion ist. Du kannst dann auch Inns bauen und Shops, die dann auch wirklich als Shops und Inns funktionieren. Richtig, genau. Das heißt, du kannst dann deine eigene RPG-Welt quasi bauen. Das heißt, mehr RPG ist mit drin und vor allem ist auch so ein bisschen mehr Quest-driven Storyline und sowas mit drin. Du siehst ja auch am Ende dann, ne, also er baut ja diese kleine Spirale in den Himmel, wo er dann in die Entfernung guckt und dann siehst du ein bisschen Mordor-mäßig quasi diesen leuchtenden Turm und so. Dass man das Gefühl hat, okay, da gibt's dann auch ein Endgame. All das wurde ja auch in Minecraft eingebaut, aber Minecraft war von Anfang an Randomly Generated Exploration Sandbox. Ja. Das war der Kern von Minecraft. Das ist auch gut so, ich liebe Minecraft auch dafür, aber gleichzeitig sich zu denken, ein bisschen davon wegzugehen und ein bisschen mehr Purpose für alles zu haben. Es ist eben nicht alles nur einfach ein großer Spielplatz, in dem du machen kannst, was du willst, sondern es gibt eine gewisse Struktur. Es gibt eben zum Beispiel NPCs, mit denen du reden kannst, die so ein bisschen mehr RPG-Feeling reinbringen. Du kannst Gebäude bauen, die eine richtige Funktion haben. Das du kannst ja noch ein bisschen mixen mit RPG Maker, habe ich dann so ein bisschen das Gefühl. Genau, richtig. Und das ist ehrlich gesagt eine super faszinierende Kombination. Wie gesagt, ich wusste auch nicht, dass mich das faszinieren würde, aber jetzt, wo ich den Trailer gesehen habe, ich das Gefühl, ich hätte da voll Bock drauf. Ein Minecraft mit mehr Story und Quest und ein Minecraft-RPG einfach, wo du das Gefühl hast, du bist in Minecraft, aber trotzdem gibt es ein bisschen mehr als nur dich selbst in der Welt. Super cool, ehrlich gesagt. Deswegen bin ich auch ehrlich gesagt relativ gespannt darauf, wie das wird. Ja. Ich glaube, da kann nicht viel schief gehen. Ich glaube, dieses Minecraft-Prinzip, das sie hier fast 1:1 übernehmen, ist halt relativ einfach und damit fast auch unverwüstlich. Damit können sie nicht viel falsch machen. Und dem ganzen Rest, glaube ich, dem würde ich auch locker zutrauen, dass das Ding irgendwie solide wird. Vor allem Minecraft ist ja, also jetzt, ich glaube, letzte Woche ist Minecraft, die Vita-Version, offiziell das bestverkaufteste Vita-Spiel in Japan. Ja. Aller Zeiten. Mhm. Das erscheint ja für PS4, ich glaube auch PS3 und Vita. Und ich meine, Dragon Quest ist eh schon einer der größten IPs, die es in Japan gibt. Minecraft ist super beliebt, auch vor allem für jüngere Leute, auch auf dem Handheld vor allem. Ich glaube, das könnte absolut riesig werden. Es könnte riesiger werden als Dragon Quest Heroes, wenn das richtig einschlägt. Und ich bin auch, also dieses Potenzial von dem, da habe ich auch zuerst gedacht, das erste, was ich damals gedacht habe, als es angekündigt wurde, ich habe damals schon gesagt, naja, okay, was, Minecraft? Okay, es macht irgendwie Sinn. Und dann guckst du dir das so an und denkst so, irgendwie ist das echt cool. Und sie haben ja nochmal gesagt, cool, so wie das storymäßig auch, es wird ja auch in die Dragon Quest Lore ja auch eingebaut. Das ist anscheinend ein, in Anführungszeichen, Sequel zu Dragon Quest 1, wenn ich es richtig verstanden habe. Also in Dragon Quest 1 am Ende hast du anscheinend, wenn du vorm Bösewicht stehst, so diese klassische JRPG, Entscheidung. Willst du den Boss bekämpfen oder gibst du auf und teilst dir mit ihm die Welt? Und natürlich sagen alle, nee, du bekämpfst den Boss am Ende, aber diese, also Dragon Quest Builders baut dann darauf, du hättest dich für die andere Richtung entschieden. Und richtig. Sozusagen der Held ist sozusagen so bösewicht geworden und du musst jetzt diese kaputte Welt wieder aufbauen. Also, keine Ahnung, es ist total abstrus irgendwie. Auch jetzt darüber, sich so quasi begeistert zu sein, das macht doch gar keinen Sinn richtig, aber irgendwie finde ich es auch extrem cool eigentlich, muss ich sagen. Ey, ganz kurzer Nachtrag, ich habe mir einfach gerade nur mal Kanji und so ein Kram angeguckt. Ich glaube, es ist tatsächlich einfach Setsuna, einfach nur der Name. Ich glaube nicht, dass das eine große Bedeutung hat. Ich glaube, es ist schon eine Doppelbedeutung, weil sie haben sehr absichtlich schon Katakana geschrieben. Ja, deswegen, das ist halt so ein bisschen weird, keine Ahnung. Also ansonsten ist halt einfach halt die Opferung und der Schnee von Setsuna, keine Ahnung, es ist ganz, ganz schwer, wie es jetzt genau ist. Also Yuki ist auf jeden Fall einfach Schnee. Und Ikeni ist genau dasselbe, also ist auch einfach Opferung. Und im Zusammenhang halt so, ja, quasi, weiß ich nicht genau, wie das Sinn ergibt, quasi vom Titel her. Ich meine, viele sagen halt, Schmerz wird auf jeden Fall passen, auch zum Setting her und so weiter. Sie haben schon gesagt, absolut, es ist so ein Theme auch, also... Ja, der Schmerz des Schnees und der Opferung. Ich glaube, es ist schon auch im Absicht, dass die Setsuna heißt. Natürlich, es ist auf jeden Fall Absicht, dass die Setsuna heißt. Das Gefühl habe ich auch definitiv. Gerade weil es eben noch in Katakana geschrieben ist und deswegen eben nicht ganz klar ist, was es eigentlich heißen soll quasi. Ach, Japanisch. Ja, Japanisch ist schon eine sehr schöne Sprache. Ja, genau. Nachdem wir jetzt über Dragon Quest Builders viel begeisterter waren, als vielleicht quasi erwartet war, gehen wir nochmal zu Capcom. Capcom war, glaube ich, die größte Enttäuschung von der Pressekonferenz. Ja. 20 Jahre Resident Evil und was kommt da rum? Umbrella Corps. It's fucking nothing. Ja, so kann man es auch zusammenfassen. Ja, tatsächlich, das große Problem ist daran, alle wissen, dass nächstes Jahr Resident Evil 20-jähriges Jubiläum hat. Es war klar, Capcom kommt, dann kam eben auch das Logo für Resident Evil 20 Years Anniversary und alle waren so, die offensichtlichste Antwort wäre Resident Evil 7. Resident Evil 7, vielleicht haben sie aus 6 gelernt, vielleicht machen sie das Spektakuläres draus, vielleicht hat 7 ein großes Tie-In mit anderem Kram, vielleicht gibt's noch ein Remake von 3 und sie kündigen jetzt an, dass es das Remake von 1, 2 und 3 in einem großen Bundle geben wird für wenig Geld, als Jubiläums-Edition quasi, oder 1000 Möglichkeiten mit einem 20-jährigen Jubiläum und was kommt um die Ecke, ist ein Third-Person-kompetitiver Multiplayer-Shooter für $30. So ein Mid-Range- Battlefield mit Zombies, so ungefähr, und Cover-Shooter-Mechanik. Es sieht so generisch aus, wie es klingt. Es könnte nicht generischer aussehen. Es könnte wirklich nicht generischer aussehen. Selbst wenn sie sich Mühe damit gegeben hätten. Ich muss sagen, ich habe ja die Live-Ankündigung nicht mitbekommen. Ich habe natürlich am nächsten Morgen, als ich mit Joe und Sascha darüber geredet habe, wie die Pressekonferenz war, haben die beiden schon gesagt, ne, so und so ist gelaufen. Entsprechend habe ich zumindest halbwegs neutral mir den Trailer angucken können. Wenn man es jetzt einfach nur für das nimmt, was es ist, ein Multiplayer-Cover-Based-Shooter mit ein paar Gimmicks und Zombies im Resident-Evil-Universum, habe ich das Gefühl, das könnte sogar einigermaßen funktionieren. Es sieht jetzt nicht super beschissen aus, es sieht nicht super hakelig aus, ich habe schon das Gefühl, dass es einigermaßen klappen könnte. Problem ist, glaube ich, tatsächlich, warum zeigen die davor das Logo von 20 Years Anniversary Resident Evil? Das ist das größte Problem, das ich mit habe. Hätten sie das Logo im Trailer weggelassen, hätte es, glaube ich, gar keine große Aufregung gegeben. Ich meine, das ist immer noch ein scheiß Titel, aber so hat man das Gefühl, dass das ihr Titel fürs 20-jährige Jubiläum ist. Und das kann es einfach nicht sein. Ganz ehrlich, Capcom, ihr habt schon so viel Scheiße gebaut mit dieser Resident Evil-Serie. Es kann nicht sein, dass das euer großes 20th Anniversary-Ding ist. Nicht, wenn der 1er-Remake super erfolgreich war. Nicht, wenn ihr gerade den 2er-Remake angekündigt habt. Hätte einfach nur einen Trailer zum ersten Trailer zum 2er-Remake gezeigt oder so. Richtig, auch das würde Sinn machen, wie gesagt. Oder selbst wenn es 7 gewesen wäre, auch auf 7 warten alle. Ich meine, auch im Jubiläumsjahr wird vielleicht ein 7 erscheinen. Die haben bestimmt noch Ankündigungen dazu, aber sich bei Sony auf die Pressekonferenz auf die Bühne zu stellen, wie gesagt, dieses Logo zu zeigen, wurde ja eben quasi, ne, das klassische Zombie-Gesicht quasi das so. Den ersten Zombie, den du siehst in Resident Evil 1, wenn er sich richtig umdreht. So das Profil quasi und dann das 20 Years, ne, Resident Evil. Ich habe das Gefühl, das Logo hat alles kaputt gemacht, weil das quasi so dieses, oh, jetzt kommt was zum Jubiläum und dann ist es halt einfach nur so ein beschissener. Ja, wie alle dachten jetzt erst noch, oh, okay, das kann's ja nicht sein, danach kommt noch was und dann geht er einfach. Ja, gut, wie gesagt, wie es davor ja auch schon war, ne, also auch davor gab's ja schon so Sachen, keine Ahnung, dass irgendwie Yakuza... Ja, bei Yakuza das aus, es kann nicht sein, dass nur das 1er ist, und, ja, okay. Okay, es kommt noch Yakuza 6, richtig, aber da war's eben nicht der Fall. Wie gesagt, keine Ahnung, da brauchst du noch nicht zu viel zu sagen, es ist halt so ein Multiplayer-Shooter mit ein paar Gimmicks, die halt auf die Zombies bezogen sind. An sich finde ich die Idee gar nicht so verkehrt, dass du eben zwei Teams hast, die gegeneinander kämpfen. Keins der Teams ist Zombie, das heißt, es ist nicht wie Left 4 Dead oder so ein Kram, sondern es ist wirklich... zwei gemirrorte Teams quasi, die gegeneinander antreten. Und wahrscheinlich dann Zombies dann sozusagen ja, neutrale Zombies sind halt Monster. Einfach Flavor im Environment. Anscheinend gibt's irgendwie so einen Zombie-Jammer, der dafür sorgt, dass dich Zombies nicht angreifen. Den kann man wohl spezifisch auch kaputt machen bei Leuten. Das heißt, man kann Zombies auch benutzen, sich an jemanden ranschleichen, quasi den Jammer kaputt hauen und dann abhauen. Ob jetzt alle so einen Jammer haben und quasi grundlegend die meiste Zeit die Zombies ignorieren können, das weiß ich nicht genau. Die Zombies scheinen zumindest irgendwie interagierbare Umgebung zu sein, die eben einfach auch dann auf gewisse Leute reagiert und so. Das heißt, man kann wahrscheinlich vielleicht ganz coole Fallen stellen. Vielleicht gibt's irgendwie ein Zombie-Pheromon, das man auf Leute schmeißt und dann werden die von Zombies angegriffen oder so. Also sie scheinen schon so ein bisschen mehr zu sein als einfach nur reine Hintergrunddekoration. Und das könnte natürlich als Gimmick ganz nett sein, aber es ist halt nach wie vor nur ein Gimmick. Wir brauchen nicht jetzt darüber reden, dass das ganze Spielprinzip revolutioniert. Vom Prinzip her ist es ein 4 gegen 4 Shooter. Und davon gibt es sehr viele andere. Und da ist das große Problem, ja. Du hast im Westen, wo das logischerweise auch erscheinen wird, eine endlose Konkurrenz. Gerade wenn du so einen Midrange 30-Euro-Titel machst, da setzt du dich zwischen alle Stühle. Free-to-Play hätte vielleicht funktioniert, weil die Einstiegsschwelle super gering ist. Und ein Vollpreistitel mit dem gewissen Budget dahinter hätte halt vielleicht einfach mit, in Anführungsstrichen, einem Call of Duty, einem Battlefield oder so halbwegs mithalten können, im Sinne von was Production Value angeht. 30 Euro ist zu teuer für eine geringe Einstiegsschwelle, fürs einmal auszuprobieren, und gleichzeitig wird es wahrscheinlich nicht genug liefern, dass man da deswegen aufhört, Call of Duty oder Battlefield oder sowas zu spielen. Gerade sowas wie Battlefront kommt demnächst auch, also viel Konkurrenz. Das heißt, im Westen sehe ich nicht genau, wer das Ding kaufen soll, und dann bist du in Japan, und in Japan sind Ego-Shooter völlig irrelevant. Ich weiß gar nicht, wie du auf die Idee kommt, dass da irgendwie, ist ja nicht mein Ego-Shooter, aber ein Third-Person-Shooter, aber bis auf so ein paar Oddballs, die halt funktionieren aus ihren eigenen Gründen, ist Japan kein Shooter-Markt, überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, das wird nirgendwo gut laufen können und wird einfach verschwinden. Das wird so ein, wir tauchen auf, alle Leute spielen es wegen dem Gimmick 2 Wochen lang und dann hat sich's erledigt. Ich erwarte auch nicht viel von diesem Titel. Nee, also ist tatsächlich eine so verpasste Chance. Ich meine, wie gesagt, ich glaube, sie werden zum Anniversary noch irgendwas anderes und auch noch mehr machen. Es wird noch Resident Evil 7 Ankündigungen kommen, aber für die Pressekonferenz im Kontext war es jetzt schon sehr enttäuschend auf jeden Fall. Das muss ich auch sagen. Ja, die letzte Third-Party-Firma, die jetzt noch da war, war Spike Chunsoft. Die ist hier wahrscheinlich nicht ganz so bekannt, aber ist anscheinend in Japan auch momentan dabei, immer größer zu werden. Und die haben einen neuen Trailer zu Exist Archive gezeigt. Das ist ein PS4 Vita-Spiel, was vor der TGS schon angekündigt wurde. Es wird auch von Trias gemacht, also die Star Ocean 5 machen. Nachdem Trias ja eigentlich schon für tot gehalten wurde, weil sie von einem Mobile-Hersteller gekauft worden sind, sind sie ja so quick lebendig wie nie zuvor fast. Und Exist Archive ist von seiner ganzen, vom Setting, von Gameplay, also es ist ein klassisches 2D-Side-Scrolling-JRPG und hat einen Kampfsystem ähnlich wie Valkyrie Profile und hat auch Gameplay-Systeme wie Valkyrie Profile und hat auch den gleichen Komponisten wie Valkyrie Profile. Es ist quasi der spirituelle Nachfolger zu Valkyrie Profile. Für die, die es nicht kennen, also das hatte damals ein relativ cooles Kampfsystem, in dem du einfach, du hattest 4 Leute in einer Party und jeder deiner Partymitglieder war auf einer der 4 Face-Buttons eben zugewiesen, und je nachdem, wie du diese 4 Tasten gekombot hast, konntest du verschiedene Sachen machen. Also es war so ein klassisches Tri-Ace, hat ja eh immer mit Kampfsystemen rumexperimentiert, und das war auch so eine dieser großen Sachen. Das andere war auch diese Mechanik, also bei Kühlprofe war es so, dass du eben Helden benutzen musstest und konntest sie dann nach Valhalla schicken, wenn sie bestimmte, also bestimmte Kriterien erreicht haben, weil letztendlich du als Valkyrie nur dafür da warst, um eben in einem Krieg, der in Valhalla stattfindet, eben Leute zu rekrutieren. Und du dann immer überlegen musst, okay, wen schicke ich da jetzt hoch, den habe ich aber unten dann nicht mehr, aber Zeus, Odin will auf jeden Fall, dass ich Leute hochschicke, und das hat eine super coole Dynamik, und auch die ganze Lore und das ganze Setting mit diesem Norse Mythology-Dings war super cool. Das Ding ist jetzt natürlich so, dass sie, dadurch, dass die Valkyrie Profile IP Square Enix gehört, können sie das natürlich nicht machen, aber deswegen spielt es auch eher in so einer Zukunftswelt, in der es aber trotzdem auch darum geht, Überlebende nach oben zu schicken und so weiter. Also das ganze Gameplay-System ist einfach Valkyrie Profile, und es sieht ehrlich gesagt auch schon ziemlich cool aus, auch da wieder aber, genauso wie bei Setsuna, dieses Chibi-Design. Wenn das nicht wäre, dann würde ich auch sagen, ich habe voll Bock, ich habe auch so Bock auf dieses Spiel trotzdem, aber... Und das Ding ist ja bei uns beiden zum Beispiel, ich habe ja nichts gegen an sich gegen Anime-Design, aber so dieses Chibi-Design, das ist echt nicht so meins. Ich habe immer das Gefühl, so, nee. Also entweder Full-Anime oder halt was ganz anderes oder Cell-Shading sowas, aber nicht so Chibi-3D, das mag ich ja nicht so. Ja, aber ging mir ähnlich. Ich habe mir jetzt auch nur den Trailer dazu angeguckt. Mein Arzt ist ja ähnlich, das ist ja auch bekannt, es ist ja ähnlich wie bei dir, ich mag dieses Chibi-mäßige auch nicht, habe auch das Gefühl, das hätte man anders machen können. Grundlegend, dieses ganze Spielprinzip finde ich super faszinierend, Valkyria Profile habe ich auch nie gespielt, aber das hast du ja auch schon mal öfter mal drüber geredet. Durchaus interessant auf jeden Fall, ich glaube auch das könnte ganz gut funktionieren, ist halt ein bisschen schade tatsächlich, dass sie sich ziemlich straight einfach an diese Mechanik halten, dass sie versuchen quasi einen spirituellen Nachfolger quasi zu schaffen, bloß halt dadurch, dass du nicht unbedingt davon ausgehen kannst, dass alle Valkyria Profile gespielt haben, bauen sie einfach Valkyria Profile nochmal bloß mit einem anderen Setting. So ein bisschen das Gefühl hat man, was ein bisschen vielleicht verpasste Chance ist, habe ich das Gefühl. Aber ansonsten, ja, keine Ahnung, sieht auf jeden Fall ganz cool aus und ist einfach, wie gesagt, vom Spielprinzip her, glaube ich, auch ziemlich unterhaltsam, von daher kann das eigentlich nur gut gehen. Und auf jeden Fall cool, dass halt eben Trials noch existiert, so in der Form. Ja. Wie das, aber wie gesagt, das wussten wir ja auch letztendlich schon, das ist jetzt ja nicht damit erst bestätigt worden, aber ja. Ja. Dann gibt's Danganronpa V3 für PS4 und Vita, das angekündigt wurde. Ja. Da kann man letztendlich gar nichts zu sagen. Ich glaube, sie selbst haben es beschrieben mit, es gibt eine neue Schule, wo sich alle gegenseitig umbringen und let's go. Der Trailer besteht aus eigentlich nichts außer einem 2D-Teddybär mit einer guten, einer bösen Seite, der wirres Zeug erzählt und sich da mit anderen Teddybären trifft. Ich habe da selten so wenig aus einem Dings mitgenommen, aus dem Trailer mitgenommen. Ich kann ja auch Japanisch, ich sag euch, ich habe da nichts verpasst. Ich habe nicht das Gefühl, dass man da viel mitnehmen konnte, selbst wenn man es verstanden also, hat. Also man muss schon Danganronpa kennen. Also Danganronpa 1 und 2 sind ja auch im Westen mittlerweile für die Vita erschienen. Auch in Another Episode, ein Spin-Off. Danganronpa ist eine Visual Novel auf jeden Fall. Hat so ein bisschen Anleihen auch von Ace Attorney, also so ein bisschen so Trial-System und bisschen Puzzle- und Rätsel-Gameplay, Ermittler-Gameplay, aber ist, wenn du das Gefühl hast, Ace Attorney ist abgedreht, ist Danganronpa ungefähr das Zehnfache davon. Und Ace Attorney ist schon ziemlich verrückt, wie wir alle wissen. Aber In einem relativ normalen Rahmen, nee. Zumindest. Ja, naja. Achso, du meinst jetzt Ace Attorney, ja. Ja, ich meine Ace Attorney, richtig, ja. Danganronpa ist einfach komplett von vorne bis hinten crazy. Von vorne bis hinten. Das fängt mit diesem Typ, mit diesem Monokuma an, das ist der Bösewicht sozusagen, der super nihilistisch und einfach nur super strange. Und alle Charaktere sind alle super strange, alle total überzogen. Also es geht ja damit los, erster Teil ist halt, dass die Hauptcharaktere sind alle in so einer Schule für so Elite-Schüler. Das sind dann Japan's Greatest Otaku, Japan's Greatest Idol, Japan's Greatest Swimmer, Japan's Greatest Blablabla. Und du bist halt der Japan's Greatest, du bist der Greatest Lucker, weil du der Einzige bist aus dem japanischen Pool, der einfach nur durch Lotterie reingekommen ist. Das heißt, du bist der Normale unter völligen Verrückten, quasi. Oh Gott. Und spielst ein völlig verrücktes Spiel in einer völlig verrückten Schule. Und genau das ist Danganronpa, das dafür mögen die Leute Danganronpa. Und der neue Teil kommt jetzt für PS4 und Vita. Ich bin ehrlich gesagt immer noch ein bisschen so, ja klar, PS4 macht irgendwie schon Sinn auch für Westen und so, aber Visual Novel und so wie, habe ich immer noch das Gefühl, so viel mehr wird die PS4-Version da nicht bringen. Also die Vita-Basis ist schon da. Visual Novels laufen auf der Vita eh ganz gut. Ich meine, klar, es schadet wahrscheinlich nicht, eine PS4-Version zu machen. Also von daher, sich dazu zu beschweren, ist eigentlich unsinnig. Aber so ein bisschen überrascht war ich schon davon, weil ich gedacht habe, auch wenn die Vita jetzt im Westen nicht ganz so gut läuft, Danganronpa ist im Westen auch relativ beliebt, läuft auch relativ gut, hätte ich gedacht, naja, passt einfach so. Aber gut. Jetzt kommt ein neues Danganronpa, viele Leute freuen sich. Ich habe Danganronpa 2 noch nicht gespielt zum Beispiel. Eins fand ich, war mir fast auch schon ein bisschen zu... extrem. Ich habe zwei neulich erst gekauft im Sale, werde es mir demnächst auch mal zu Gemüte führen. Aber ich bin jetzt auch noch gar nicht so gespannt auf drei, weil erstmal gucken, wie zwei eigentlich war. Ist auf jeden Fall sehr verrückt. Also ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, wenn du sagst, ich habe nichts verstanden in dem Trailer, weil... Nee, keine Ahnung. Also wie gesagt, selbst unter japanischen Medien würde ich sagen, ist Danganronpa mit so eines der verrücktesten Sachen, die es so gibt. Ja. Und das heißt was bei Japan. Das heißt in der Tat was bei Japan. Ich fand's auch extrem weird auf jeden Fall. Aber ich habe auch tatsächlich von Danganronpa genau eine Sache gesehen. Das war der Trailer zu 3 und ich habe das Gefühl, ich weiß genauso viel wie vorher. Ja, dann hatten wir noch so ein paar kleinere Maintenance-Sachen quasi. Genau. Die PS4 Faceplates sind, glaube ich, so das vielleicht größte davon, das, die HDD-Faceplates. Ja, es hat verschiedene Farben so, naja. Ja, aber der ganze Rest ist auch nicht so mega interessant, außer dass sie noch Morpheus in scheiß PlayStation VR umgenannt haben, was der größte Witz der Welt ist. Ach ja, gut, natürlich, es gibt natürlich noch die Preissenkung, die vielleicht noch ganz interessant ist. Richtig. Ich mein, kurz zu den Faceplates, das sind tatsächlich einfach nur verschiedenfarbige Plates, mehr ist es letztendlich nicht. Ich glaube, den meisten im Westen irgendwie kommen halt die Farben vielleicht ein bisschen merkwürdig vor, weil das halt schon etwas... Das ist nicht so rot-schwarz-grün klassisch, sondern ne, ist schon viel Neon und so ein Kram dabei. Knallpink, knallgelb, knall was ja. Aber ansonsten, ja, keine Ahnung. PlayStation Now gibt es demnächst auch in Japan. Ja. Das ist jetzt auch einfach nur mal so in den Raum gestellt. Und Morpheus heißt PlayStation VR. Genau. Was auch tatsächlich einfach der unkreativste Name des Universums ist. Ich fand sogar Morpheus besser, ehrlich gesagt. Ich fand Morpheus eigentlich auch cooler, aber naja, ich meine, PlayStation VR ist natürlich, du hast PlayStation drin, du hast VR. Es ist schon auf jeden Fall das, was am meisten Sinn macht. Natürlich das Langweiligste von denen, aber es macht schon am meisten Sinn, irgendwie. Absolut, definitiv. Das Einzige, was vielleicht da noch genannt werden soll, ich meine, letztendlich, die Tech-Demos, die sie da gezeigt hat, ist natürlich auch halbwegs ähnlich zum Westen. Natürlich haben sie noch ein paar, die extra eher für den japanischen Markt dann auch gemacht sind. Also es gibt eine Hatsune Miku Tech-Demo, es gab eine Final Fantasy 14 Tech-Demo. Es gab eine Danganronpa Tech Demo und das Notorious Summer Lesson das, vom Mario von Tekken. Wenn man sich mal wieder creepy fühlen will, dann sollte man sich mal den Trailer angucken. Ich weiß nicht, aber irgendwelche Artikel gesagt haben, ich habe mich beim Spielen von Summer Lesson super creepy gefühlt und das ist auch gut so, weil mir das zeigt, wie realitätsnah VR sein kann. Aber ja. Trotzdem ist es immer noch gruselig. Man ist vom Prinzip her mit einer, also man hat eine Lehrerin quasi, die einem über den Sommer in Anführungsstrichen Nachhilfe gibt. Anscheinend, ich habe mich mit Händen, du bist der Lehrer. Du gibst Ach, du bist der Lehrer? Ja. Ach, so rum ist es okay, du das gibst der, ich gleich. Ich es gibt ja zwei Charaktere, es gibt eine Japanerin, eine Westlerin und du, der Westlerin bringst du sozusagen Japanisch bei und der Japanerin bringst du Englisch bei. Ah, okay, gut. Aber auf jeden Fall läuft es darauf hinaus, dass du dann eben als Lehrer, andersrum wäre sie als Lehrerin gewesen, das Prinzip ist dasselbe, du bist in einem Sommerstrandhaus so ungefähr mit ihr alleine und alles ist logischerweise aus der Ego-Perspektive, das heißt, du betrachtest sie die ganze Zeit creepy, während sie mit dir redet und dann kannst du mit ihr super viele Aktivitäten machen und anscheinend bringst du ihr nicht nur Englisch bei, sondern alles, was es sonst noch zu tun gibt. Ich glaube, du kannst auch Gitarre spielen. Richtig, du kannst Gitarre spielen, du kannst im Garten rumeiern und mit ihr irgendwelche Gartenprojekte und sowas machen. Das ist einfach so, ein junges Mädchen lebt einfach über den Sommer bei ihr und du bringst ihr einfach alles übers Leben bei, so ungefähr. Was aber ganz lustig ist, am Ende kommt anscheinend Harada, also der Producer von Tekken und auch der Producer von dieser Tech-Demo, kommt dann auch in der Spielwelt zu dir und fragt dich, wie du das gefallen hat. Wenn du auf Nein klickst, dann zieht da so eine Schnur und du fällst einfach so ein Loch runter, so ein endloses. Oh, schön. Das finde ich ganz lustig eigentlich. es ist einfach ein bisschen merkwürdig. Man fühlt sich ein bisschen komisch. Es ist nicht mal übertrieben. Es ist sehr japanisch. Also. Ja, es ist sehr japanisch. Es ist nicht mal besonders übertrieben. Es ist nicht jetzt irgendwie, keine Ahnung, nicht, dass du jetzt irgendwie... Also sie ist auch nicht, dazu muss man sagen, sie ist auch nicht besonders knapp bekleidet oder so. Also sie ist schon ganz normal bekleidet. Also beide. Ja, das wollte ich gerade sagen. Es ist jetzt nicht irgendwie so, dass du, keine Ahnung, beim Dead or Alive Beachvolleyball zuguckst und es die ganze Zeit einfach nur wackelnde Brustphysik in deinem Gesicht ist, sondern es ist schon so, dass du das Gefühl hast, sie ist halt, sie hat keinen großen Ausschnitt, sie hat keinen übertrieben. Du kannst nicht mal in den Ausschnitt reingucken. Ich hab eine Demo gesehen, da hat's einer versucht, aber du kannst. Ja, natürlich, das ist das Erste, was alle versuchen wahrscheinlich. Sie hat aber trotzdem noch eine Hotpants an, sie ist ein hübsches junges Mädchen, also es ist jetzt auch nicht komplett völlig irgendwie entsexualisiert, aber es ist auch nicht so übertrieben, wie es hätte sein können. Trotzdem ist es einfach, fühlt sich einfach komisch an. Also, keine Ahnung, mir geht's zumindest so. Ich habe das Gefühl, dass man da irgendwie gar nicht anders... Ich glaube, du bist da nicht der Einzige. Ich glaube, im Westen allgemein ist es etwas, was, glaube ich, den meisten irgendwie so auffällt. Ich habe jetzt auch nur die Tech-Demo, ehrlich gesagt, mit dem westlichen Mädchen gesehen. Ich wusste gar nicht, dass es auch ein japanisches Mädchen gab. Ob es da große Unterschiede gibt, wahrscheinlich nicht, aber ich habe es halt nur diese eine. Ich glaube, das japanische Mädchen ist nicht im Sommerhaus, glaube ich. Da bist du dann, ich glaube, in einem klassisch japanischen Haus, aber bin mir nicht mehr sicher. Okay. Ja, keine Ahnung. Ein bisschen weird auf jeden Fall. Wie gesagt, das Größte, glaube ich, aus dem ganzen Ding ist noch die Preissenkung, die es in Japan geben wird. Ja, ab zum 1. Oktober von 39.980 Yen auf 34.980 Yen, also ungefähr 5.000 Yen weniger. Das ist ungefähr eine Preissenkung von ungefähr 40 bis 50 Euro. Ja. So gesehen, wenn man das eh so anschaut, 40.000 Yen waren eh nicht so teuer, das waren ungefähr 300 Euro. Und da nochmal jetzt 40 Euro weg sind, ja. 260 Euro für eine PS4, ich glaube, da kann man eigentlich nichts dagegen sagen. Wir wissen ja auch, in Japan läuft der Verkauf immer noch so ein bisschen schleppend. Dazu werde ich vielleicht im Fahrt noch ein bisschen was sagen. Aber genau, zum 1. Oktober kommen die Preissenkungen. Damit, das würde auch erklären, warum super viele japanische Spiele, die ursprünglich im September erscheinen sollten, alle in Oktober verschoben wurden. Weil natürlich alle natürlich das mitnehmen wollen. Wenn jemand sich eine neue Konsole mitnimmt, dann ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass er sich 3, 4, 5 Spiele mitnimmt. Und da will man natürlich dann auf jeden Fall gerade so neu dabei sein. Absolut. Genau, also macht Sinn. In Japan fast noch mehr als überall anders. Wie gesagt, Japan ist so noch der schwierigste Markt für Sony momentan. Dann werde ich, wie gesagt, im Fazit noch ein bisschen mehr sagen. Mhm. Aber das war es eigentlich erstmal von der Sony-Pressekonferenz. Richtig. Sonstige Spiele, wir werden jetzt noch so ein paar Titel ansprechen. Das Wichtigste ist tatsächlich damit auch schon genannt. Es gibt natürlich noch ein paar richtig große Sachen. Wir werden natürlich noch über Persona reden, wir werden über Final Fantasy reden und Dark Souls. Aber alles, was nebenher so gelaufen ist, sind einfach dann eher kleinere Titel, von denen wir auch nicht, also wo wir zum einen nicht viel sagen können zum Teil und einfach nicht groß viel zu sagen werden. Ich glaube, einer von diesen Titeln, die eben nicht einer dieser richtig großen noch sind, die wir auf jeden Fall erwähnen sollten, ist Shingeki no Kyojin, also Attack on Titan. Das Spiel, da gab es neue Spielszenen zu sehen. Ich habe ja die Serie nie gesehen. Die Serie hast du ja ein bisschen geguckt. Ja. Das scheint ja tatsächlich jetzt auch, nachdem alle schon so ein bisschen skeptisch am Anfang waren, doch ziemlich cool auszusehen. Definitiv. Also was die größte Skepsis war halt eben, wie das 3D-Manöver-Gear funktionieren wird, weil das so das Wichtigste in Attack on Titan ist, nämlich diese also die Kämpfe in Attack on Titan funktionieren halt eben so, dass du eben so mit Dampf betriebene, wie soll ich sagen, so Enterhakenkanonen hast, mit denen du eben, oder mit denen eben die Charaktere sich zum einen entweder in hohen Gebäuden hochschwingen können oder eben, um diese Titanen zu bekämpfen, sich dann am Titan festhängen, dann mit dem Dampf aus der Maschine sich dann hoch, sozusagen schleudern und dann eben versuchen, irgendwie an die Schwachstelle des Titans zu kommen, nämlich der Nacken. Mhm. Und dass sie sich halt dann am Seil, je nachdem, wie sie dann eben den Dampf sozusagen regulieren, an ihrer Hüfte, dann sich auch eben in der Luft halbwegs bewegen können, also so ein bisschen fliegen können. Und das auch in einer sehr hohen Geschwindigkeit, also sie bewegen sich so auch weiter, das heißt, so ein bisschen wie Spider-Man sich durch die Häusergassen so bewegt, bewegen sie sich auch weiter und nutzen sozusagen dann diese Enterhaken, um dann von A nach B zu kommen. Und dann haben gesagt, dass das richtig zu machen, dass es auch richtig so aussieht, wie das eben im Anime aussieht und dass es auch Spaß macht und intuitiv ist, das wird super schwierig. Und was man halt bisher schon gesehen hat, war eben das Tutorial, wo man eben beigebracht kriegt, wie man eben das zu benutzen hat und tatsächlich scheint das sehr gut zu funktionieren. Also es ist nicht so, dass du komplett frei zum Beispiel am Titan dich festhalten kannst. Sie haben mehrere Punkte, an denen du dich sozusagen festhaken kannst, aber es sind teilweise richtig viele Punkte. Das heißt, du kannst auch schon Arme, Beine und so anvisieren, je nachdem, was du eben treffen möchtest. Kannst dich dann auch mit den Schultertasten, wenn ich es richtig verstanden habe, dann auch nach links, nach rechts bewegen, während du in der Luft bist und dich sozusagen mit dem Dampf eben hin und her bewegen. Wenn du auf Angreifen drückst, dann macht er eine Animation, die dann sofort dann darauf aus, dass sie dann eben mit Vollgas auf die Stelle eben drauf liegt und dann eben einen Schlag ansetzen kann. Und es sieht super gut intuitiv zu bedienen aus. Das Tempo ist vielleicht noch ein bisschen langsamer als im Anime, aber trotzdem schon relativ nah dran. Grafisch natürlich hat man schon erwartet, Cell-Shading sieht relativ gut aus, finde ich. Also ist relativ nah auch im Anime. Und ja, also ich muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht. Ich glaube, das könnte richtig gut funktionieren, auch gameplaymäßig. Und ich meine, dahingehend, diese Kämpfe gegen Titanen, du bist halt einer von diesen kleinen, winzigen Menschen, die gegen diese Titanen kämpfen. Und wenn sie dann auch dieses Gefühl von, du bist wirklich der Schwächere erzeugen können, dann könnte das eine richtig, richtig gute Adaption werden. Also auf jeden Fall, ich glaube, grundlegend bietet sich ja gerade dieser Anime und Manga halt krass für eine Videospielumsetzung an. Ja. Ne? Also ich meine, wenn man sich halt genug Mühe gibt und genug Geld in die Hand nimmt quasi, dass man auch ein entsprechendes Production Value reinstecken kann, habe ich auch das Gefühl, das kann eigentlich nur gut werden, so ungefähr. Mal schauen, wie es jetzt funktioniert, aber tatsächlich fand ich auch, dass es eigentlich schon ziemlich awesome aussah, so wie es da funktioniert. Ich glaube auch letztendlich ist die Technik ja auch gar nicht so krass schwer umzusetzen. Es gibt einige erfolgreiche Spider-Man-Spiele, dieses einfach quasi, ne, so ein bisschen allein schon die Fortbewegung quasi, ich glaube, ich ist gar nicht so schwer zu machen. Tatsächlich, was ich gedacht habe, was vielleicht so ein bisschen der Fall gewesen wäre, weil du auch schon gesagt hast, ich meine, ich habe ja den Anime nie gesehen, aber die Geschwindigkeit quasi, die es hat, ich habe das Gefühl, dieses klassische, keine Ahnung, diesen erweiterten Sense quasi, den diese Leute haben, einfach das Training und so ein Kram, damit umzusetzen, ist einfach so kurze Zeitlupen-Situation quasi. Ja, weißt du, so kurz einen Knopf drücken kannst, hast du kurz eine Zeitlupe zum Anvisieren und dann geht es aber ziemlich zügig weiter, glaube ich. Damit kann man ein bisschen umgehen, weil es natürlich einfach auch spielmechanisch Sinn macht, dass das ein Spiel ein bisschen langsamer ist, damit du genug Zeit hast, um zu manövrieren und Sachen zu machen. Ich glaube, es hätte man damit umgehen können, dass man das Spiel ein bisschen schneller macht, aber dafür eben die Möglichkeit gibt, kurze Zeit einfach die Zeit zu verlangsamen, um dann eben richtig anzuvisieren, um den richtigen Angriff zu setzen und so. Aber das ist ja alles, ne? Das ist quasi dann einfach nur eine Variante davon wäre das nur gewesen. Insgesamt sieht es auf jeden Fall ziemlich cool aus, muss ich auch sagen. Das könnte schon ganz, ganz spektakulär werden eigentlich. Genau, ansonsten, ja, ich weiß nicht, ich drop jetzt noch ein paar Names, also Sword Art Online 4 wurde angekündigt, noch keine Plattform genannt, aber höchstwahrscheinlich PlayStation, weil alle bisher vorher auf der PlayStation waren. Ja. Seiken Densetsu 1 Remake, also hierzu dann wahrscheinlich eher als Final Fantasy Adventure bekannt, vielleicht auch eher als der erste Teil der Mana-Reihe bekannt, wird geremaked, für Vita, iOS und Android. Durch iOS und Android kann man schon damit schon mal, zumindest schon mal feststellen, es wird auf jeden Fall kein richtig heftiges AAA-Remake werden, aber es wird auf jeden Fall geremaked, das ist original kam für den Game Boy, das heißt, sehr viel schlechter kann er nicht aussehen. Genau, Star Ocean Second Evolution, ein Port des PSP-Remasters damals, vom zweiten Star Ocean wurde auch angekündigt für PS4 und Vita, auch ein bisschen überraschend, muss ich sagen. Ja. Digimon World New Order, für die, die Digimon World früher auf der PS1 gespielt haben, das kommt exklusiv für die Vita raus, könnte aber auch, wenn es in den Westen kommt, auch für PS4 erscheinen, genauso wie das kommende Digimon Story Cyber Sleuth nächstes Jahr im Westen kommen wird. Klassisches Digimon World Design, also ein bisschen wie Pokémon, das heißt, deine Digimon laufen neben dir her, du siehst die Digimon auf der offenen Welt, diesmal was Neues, du hast zwei Digimon, du hast auch zwei gegen zwei Kämpfe im Echtzeitkampfsystem, sieht ehrlich gesagt ganz cool aus. Mhm. Ja, ansonsten noch von den kleinen Dingen, World of Tanks wurde für die PS4 angekündigt, war bisher auf den Konsolen exklusiv auf der Xbox. Ich glaube, das ist tatsächlich auch nicht mehr eins der kleineren, nur halt für den japanischen Markt nicht ganz so relevant, aber es ist für den japanischen Markt in dem Sinne relevant, dass sie eine Kollaboration mit Girls und Panzer haben. Das wusste ich gar nicht. Ich weiß nicht, ob sie PS4 exklusiv sind, aber es wird auf jeden Fall Girls und Panzer Skins für World of Tanks haben. Und die Serie war super beliebt in Japan. Das stimmt, ja. Super, super beliebt in Japan. Das ist tatsächlich ganz interessant, das wusste ich gar nicht. Ansonsten ist halt World of Tanks einfach im Westen ein ziemlich großes Phänomen immer noch. Ja. Von daher ist es, glaube ich, allein deswegen relevant. Wie gesagt, wie das jetzt in Japan funktioniert, weiß ich nicht, aber ich glaube tatsächlich, dass es als Spiel halbwegs sogar funktionieren könnte. Es ist immer noch Free-to-Play, das heißt also, das ist, wie gesagt, eine super geringe Einstiegshürde. Und dass ich tatsächlich dann einfach jetzt auch noch das Panzergirls gedödel da haben, quasi das Crossover, das ist tatsächlich, glaube ich, tatsächlich doch nochmal so ein Punkt, den hat sich ja manch einer anziehend findet. Aber ja. Genau. Mal schauen, wie das läuft. Dann Gyakuten Cyberpunk 6, also Ace Attorney 6 wurde für den 3DS angekündigt, auch wenig überraschend. Was immer überraschend ist, es wurde bereits für den West angekündigt. Und das ist ziemlich spektakulär, nachdem Ace Attorney 5 so lange in den Sternen stand, ob es in den Westen kommt. Ace Attorney 6 kommt auf jeden Fall in den Westen, wurde jetzt schon angekündigt, hat einen ersten Trailer gesehen. Sieht ehrlich gesagt auch wieder ein bisschen verrückt aus, du bist nicht mehr, diesmal bist du in so einem ganz komischen Land anscheinend, in dem es einen Richter gibt und Staatsanwälte, aber keine Anwälte normalerweise, die Leute verteidigen. Und dann kommt Phoenix Wright hin und sagt, so geht das nicht weiter, ich verteidige jetzt diesen Jungen. Und die Leute sagen dann, nee, das geht doch gar nicht, wir haben einen Spiegel, der uns zeigt, was die Wahrheit ist, der Typ ist der Mörder. Und so, nee, die Wahrheit finde ich auch so heraus. Also klar, auch wieder so ein bisschen, ist halt Gag mit Cybern. Ich freue mich drauf, wird bestimmt cool werden. Was aber auch bedeutet wahrscheinlich, dass dieser Spin-off, der zurzeit von Sherlock Holmes England spielt, wahrscheinlich nicht in den Westen schaffen wird, was ein bisschen schade ist. Aber naja, man kann nicht alles haben anscheinend. In der Tat. Dead or Alive Extreme 3. Für die, die es mitbekommen haben, ja, das wurde angekündigt. Das wurde im Westen, ist vielleicht besser bekannt als Dead or Alive Extreme Beach Volleyball. Ich wollte sagen. Also es heißt im Japanischen jetzt einfach nur Dead or Alive Extreme 3. Es ist genau das, was ihr euch denkt. Dead or Alive Charaktere, Bikini, Strand. Und irgendwo ist da wohl anscheinend noch eine Beachvolleyball-Simulation mit vielleicht dabei. Oder irgendwelche anderen Sachen. Auf jeden Fall, sie haben abstimmen lassen, weil sie haben gesagt, es kommen nur 9 von den weiblichen Charakteren in das Spiel. Und da mussten die Japaner eben ein kostenpflichtiges Theme für die PS4 kaufen, um dafür abzustimmen, welche Charaktere reinkommen. Wenig überraschend ist, dass es tatsächlich alle japanisch inspirierten Charaktere haben es alle reingeschafft. Überraschung. Aber was überraschend war, weil nach der Hälfte war es so, dass tatsächlich das so aussah, als würden alle westlich inspirierten Charaktere rausfallen. Tatsächlich hat es aber, ich glaube, Helena hat es geschafft reinzukommen, hat dann die einzige chinesische Charaktere, nämlich Lei Fang, verdrängt. Das heißt, es gibt ein westlichen Charakter, wird auf jeden Fall im Spiel sein. Auch wenig überraschend, dass das Lolli-Mädel mit großem Abstand auf Platz 1 war. Und genau, diese 9 Charaktere werden drin sein. Ich bin mir aber ziemlich sicher, falls euer Lieblingscharakter nicht dabei sein wird, es wird auf jeden Fall DLC geben. Es ist nie im Leben, dass sie diese Charaktere da rauslassen. Ich meine, das ist ja schon, wie viel Einsicht braucht man in der Geschäftspraxis, wenn die tatsächlich einfach abstimmen lassen, indem du halt die Hintergründe für Geld kaufen musst. Für 3 Euro sogar. Für 3 auf viel Geld sogar. Und das in Japan auch noch funktioniert. Und zwar ohne Mucks, ohne irgendwas. Das ist kein großer Aufschrei, kein, ach, das ist ja völlig Abzocke, sondern, aha, wunderbar, so funktioniert es also, dann kaufe ich den Scheiß. Das heißt, vielleicht also, mache ich mir sogar mehrere PSN-Accounts, damit ich es mehrmals kaufe. Richtig. Das heißt also, du hast dann tatsächlich einfach eine Gesellschaft, die das akzeptiert und eine Firma, die gewillt ist. Das heißt also, der ganze Scheiß wird 100% als DLC kommen, alles was letztlich kommt. Und sie haben auch gesagt, sie werden sehr wahrscheinlich es kompatibel machen. Was auch niemanden schocken sollte, dass das die offensichtlichste Kombination ist. Das ist halt einfach Fanservice hoch 100 und das mit VR zu verbinden ist ungefähr tatsächlich die offensichtlichste Variante der Welt. Das ist wie Pornos und VR, das muss einfach sein. Es wäre dumm, es nicht zu tun. Richtig. Wenn sie nicht tun würden, dann würde ich auch sagen, irgendwie, weiß nicht, ich hab das Gefühl. Da ist was schiefgelaufen. Ich weiß nicht, warum. Die haben irgendwie nicht verstanden, worum es geht anscheinend. Anscheinend ist doch nur ein Zufall. Es ist nicht hardcore sexistisch, was sie da machen, sondern sie haben anscheinend doch wirklich vorgehabt, eine Beachvolleyball-Simulation zu machen. Und haben nicht gar nicht, verstehen gar nicht, wo die ganze Aufregung mit den Mädchen ist. Ja. Ansonsten würde ich sagen, haben wir jetzt noch so die drei für uns vielleicht auch interessantesten Sachen. Die drei größten, ja. Steigen wir vielleicht gerne mit Dark Souls 3 ein. Dark Souls 3 hat ein Release-Date. In Japan zumindest, einen festen. In Japan, richtig. 25. März, wenn ich mich richtig erinnere. Eine Woche nach Uncharted 4, genau. Und im Westen kommt es irgendwann im April. Richtig, also aber auch nicht viel später. Also richtig, ich habe das Gefühl, damit möchte man auch ein bisschen so den anderen Heavy-Hittern aus dem März vielleicht ein bisschen aus dem Weg gehen, weiß nicht. Auch wenn Dark Souls halt nicht muss, aber der März ist schon ziemlich voll nächstes Jahr am besten. Der März ist schon ziemlich voll. Andererseits habe ich auch das Gefühl, dass Dark Souls 3 ziemlich in der eigenen Sphäre existiert, aber das macht schon Sinn tatsächlich, das zu machen, ja. So mega viel sonst kann man da auch gerade gar nicht zu sagen. Man hat jetzt nicht viel neue Infos gekriegt. Das Einzige, was man jetzt so Neues ist, dass Miyazaki gesagt hat, okay, sie möchten New Game Plus auf jeden Fall noch mal ein bisschen verändern, eher wie eben Dark Souls 2 machen, dass du nicht wieder sofort automatisch in New Game Plus gehst, was ja in Bloodborne wieder der Fall war. Was meiner Meinung nach ganz gut ist, ich habe lieber die Freiheit zu entscheiden, will ich jetzt wirklich New Game Plus gehen oder nicht. Mhm. Er hat auch gesagt, sie wollen noch mal das mit dem, wie hieß das? Mit dem, also dass die Waffen kaputt gehen, haben sie im Nachhinein hat er gesagt, okay, im Dark Souls 2 war es vielleicht doch ein bisschen zu schnell. Das wollen sie wieder ein bisschen ändern, dass es wieder ein bisschen länger dauert, bis die Waffen kaputt gehen. Ja. Aber sonst hat er sich nicht so viel aus sich herauslocken lassen. Also sie nicht sind wirklich. Also Entwicklung läuft anscheinend sehr gut. Sie haben ab jetzt, also ab gestern, konnte man sich registrieren für den Netzwerkstresstest, der im Mitte Oktober anlaufen wird. Wenn ihr eine PS4 habt, der Stress ist leider exklusiv für die PS4. Registriert euch auf der Seite von Bandai Namco. Wenn ihr genommen werdet, dann habt ihr die Möglichkeit, zwischen dem 18. und 20. Oktober abends auf jeden Fall schon mal Dark Souls 3 anzuspielen. Ich habe mich schon registriert, ich hoffe mal, dass ich irgendwie genommen werde, weil ich habe auf jeden Fall schon Bock drauf. Ja. Aber ansonsten wurde nicht so viel gezeigt, es war auf jeden Fall spielbar. Viele Japaner waren auch in den Ständen, aber jetzt so richtig viel neues Material haben wir jetzt nicht gesehen, leider. Nee, also es gab halt nochmal Gameplay-Demo und so ein Kram, die man sich angucken konnte. Richtig, und so. Man konnte es dann, wie gesagt, auch wieder selbst spielen. Richtig, man konnte es selbst spielen, was ja auch schon auf der Gamescom der Fall war. Sie haben noch gesagt oder ein bisschen so gedroppt quasi, dass sie ein bisschen was am Magiesystem verändern wollen. Aber oh ja, es gibt wieder MP, glaube ich. Richtig. Also aber wie aus dem ersten, gab es im ersten Tags MP? In Demon's Souls gab es MP. In ersten Dark Souls gab es schon Uses einfach. Also fünfmal Uses und dann, wenn du am Bonfire gerestet hast, dann hast du die halt zurückgekriegt, ja. Genau, sie haben also das und so. Aber das sind alles hauptsächlich Kleinigkeiten letztendlich, ja. Von daher richtig, richtig viel haben wir dazu nicht gesehen. Aber ich glaube auch, dass da jetzt nicht mehr so krass viel kommen wird, bis es dann eben Richtung Launch geht. Und es ist ja auch noch nicht mehr wahnsinnig lang hin. Und richtig. Ich glaube auch, Dark Souls 3 ist da jetzt auch ist halt so eine sichere Bank, ne? Da muss man jetzt auch nicht mehr viel drum machen. Also genau. Die Leute, die spielen wollen, die werden es spielen und fertig. Und ich glaube, der ganze Rest ist einfach, alle sind gespannt und dann passt es schon. Persona 5. Ja. War nicht irgendwie so. Soll ich vielleicht noch über Final Fantasy 15 reden? Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen weniger als Persona 5. Dann machen wir das, schieß los. Ja, Final Fantasy 15, es gab ja wieder ein Live-Letter, also ein Active Time Report und wir haben auch die etwas erweitertere Version vom Dawn 2.0 Trailer gesehen. Der war kürzer, aber man hat zumindest nicht 2 Minuten König Regis dabei zugesehen, wie er Noctis in der Hand hält. man hat ein bisschen mehr von Luna gesehen, dass eben auch, man sieht sie dann nicht nur in der Position, wie man sie im Erstfeld gesehen hat, nämlich, dass sie nur als kleines Kind eben von diesem einen Soldaten eben festgenommen wird, sondern dann sieht sie auch erwachsen, sie wird trotzdem unter Gunpoint gehalten, aber anscheinend ist sie super wichtig für das Imperium, gegen das man ja anscheinend kämpft und sie ist zwar unter Geiselhaft, aber sie scheint trotzdem so wichtig zu sein, dass sie nicht erschossen wird, also so genau was sie ist, weiß man nicht, man hat gemeint, sie ist auch als die Oracle bekannt, also in irgendeiner Weise eine Funktion als Orakel wird es wahrscheinlich haben, warum sie für das Empire wichtig ist. Man hat auch endlich diese schwarzhaarige Frau zum ersten Mal wieder gesehen, nachdem man sie zum ersten Mal schon in diesem, weiß nicht, im ersten Trailer, im ersten Re-Reveal-Trailer für die PS4 hat man so diese ganzen Charaktere in so eine Zusammenfassung, so in so, weiß nicht, so länglichen Linien nochmal gesehen. Da war auch so eine schwarzhaarige Frau dabei, die aber sonst nie mehr aufgetaucht ist. Und die ist anscheinend eine Begleiterin von ihr. Hat auch den Namen schon gehört, den haben wir hier vergessen, ich glaube irgendwas mit Giselle oder irgendwie sowas. Und die scheint, also sie hat eine Lanze an, und es gab in einem anderen Versus 3 Trailer früher schon mal einen weiblichen Dragoon, deren Gesicht man nie gesehen hat und alles mögliche, das könnte die vielleicht sein. Nächste sind Active Time Report, soll es einfach mehr zu geben, was an sich cool ist. Wir haben ja was ein bisschen moniert wurde, bisher hat man noch relativ wenig weibliche Charaktere gesehen, aber die sieht ehrlich gesagt ziemlich cool aus vom Design her, und weiblicher Dragoon, als jemand, der auch in Final Fantasy 14 Dragoon spielt, ist immer cool. Dragoon ist eh mein Lieblingsjob, mehr oder weniger. Man hat im Active Time Report 9 auch gesehen, Chocobo reiten, wie das funktionieren wird, wie man Chocobos kriegen kann. Man hat noch ein paar mehr Artworks gesehen, auch zum König, zu Noctis und so weiter, zur Background Story. Also Noctis und Luna haben auf jeden Fall was mit der Kindheit irgendwie miteinander zu tun. Wird natürlich aber alles noch nicht verraten. Aber ansonsten gab es natürlich auch nicht so viel neue Informationen. Also wie gesagt, bisschen neues Footage. Entwicklung geht gut voran, laut Meinung der Entwickler und so. Also in dem Sinne nichts Spektakuläres, aber es scheint einigermaßen seinen Gang zu nehmen. Ja. Deswegen, ja. War auf jeden Fall auf der TGS auch präsent. Das ist ja auch das erste Mal dementsprechend nach der Gamescom. Von daher, ja. 5.15 ist auf einem guten Track. Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch das Gefühl, das ist halt einfach so viel Maintenance Work in Anführungsstrichen waren, ne? Also man hat so ein paar kleine Sachen gesehen, von die jetzt nicht besonders spektakulär oder neu waren, sondern einfach so Bestätigungen für gewisse Dinge, die halt eh immer gleich sind. Ich meine, sie sind halt super offen. Also ich momentan war ich doch das Gefühl, sie sind vielleicht fast ein bisschen zu offen. Letzte Active Time Report haben sie, glaube ich, 5 Minuten erklärt, warum sie jetzt, also im ersten Trailer haben wir gesehen, dass die Autos in dieser Final Fantasy Welt links fahren, also wie in Japan und in UK. Und im neuesten Trailer haben wir gesehen, okay, wir haben uns anders überlegt, wir haben jetzt das Lenkrad ist auf der anderen Seite und wir fahren jetzt alle rechts. Na, dann ist alles okay, cool. Aber dann war das irgendwie so, aber wir haben es nicht gemacht, weil wir haben uns nicht überlegt zuerst, es fahren ja mehr Leute rechts und nicht mehr links. Deswegen haben wir gedacht, wir haben schon überlegt, wie passt das in diese Welt rein, und kulturell dieses eine Land, ist es dann eher so, dass wir sagen, von der Geschichte her, wie ist es denn mit, warum fahren Leute überhaupt rechts und links? Und dann haben wir gemerkt, okay, das Land hier ist eigentlich eher schon so von der Mentalität her, dass sie eher rechts fahren. Und das andere Land ist eher so, dass sie links fahren, aber dort fahren sie trotzdem rechts. Dann war ich so, okay. Warum, Leute? Wenn ihr wirklich so gearbeitet habt früher und heutzutage immer noch so ein bisschen tut, dann verstehe ich ganz genau, warum diese Spiele nie fertig geworden sind. Und ich meine, das haben sie ja bei Final Fantasy 14 ja auch schon gesagt. Als Yoshi da angekommen ist, hat er gemeint, wir haben so viele Polygone in diesem kleinen Glas, das auf diesem Tisch steht, wie halt die Charaktere. Das funktioniert halt nicht. Es ist komplett nutzlos, sinnfrei und keine Ahnung. Ja, das fand ich, auch diese Geschichte fand ich sehr exemplarisch schön. Ich meine, das Problem ist ja nicht mal, dass sie sich derartige Gedanken gemacht haben. Ist ja alles in Ordnung. Ja. Das größte Problem, was ich damit habe, ist, dass sie da so lange drüber reden. Warum denn? Haben sie jemals daran gedacht, dass das tatsächlich in irgendeiner Form interessant sein könnte, auf lange Sicht gesehen, dass sie da eine Viertelstunde reden? Ich meine, jetzt kann ich Leuten erklären, warum ich meine, wir sind doch auch rechts gefahren, nicht links. Richtig, aber es ist so abstrus irgendwie, aber tatsächlich ist es irgendwie so ein bisschen, ja. Sie sind manchmal tatsächlich ein bisschen zu offen, aber ansonsten. Ich meine, nachdem sie 5 Jahre lang nichts gesagt haben, kann man sagen, na gut. Trotzdem besser auf jeden Fall jetzt als vorher, definitiv, ja. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu Persona 5, dem eigentlich letzten Teil auch, bevor wir dann nochmal ganz kurz auf die Asien-Konferenz eingehen und dann auch fertig sind. Persona 5, das war dieses große Ding, alle haben gesagt, okay, E3 war Persona 5 nicht anwesend, erscheint Persona 5 noch 2015. Nachdem Atlas USA auch noch letzten Monat gesagt hat, wir sind immer noch auf Track für 2015, muss man halt sagen, nee, sind wir nicht, sondern es erscheint jetzt im Sommer 2016, also es wurde offiziell verschoben. Ehrlich gesagt war es recht überraschend, dass wir es so schnell erfahren haben, weil Atlas hat ja typisch Atlas halt einen 40-Stunden-Livestream für die TGS angekündigt und alle haben schon erwartet, okay, wie bei den letzten Livestreams auch, es wird 40 Stunden irgendwelchen Random-Kram zu Persona geben und dann nochmal werden wir nochmal getrollt werden und dann gibt's, nachdem wir gedacht haben, das war's schon, gibt's dann nochmal neues zu Persona 5. Ungefähr das haben wir uns gedacht. Aber der Stream ging an und es gab dann sofort einen Countdown, 55 Minuten, 55 Sekunden, alle waren so, keine Ahnung, es wird halt der erste Troll werden von vielen. Atlas halt. Mhm. Und ich habe es mir aber trotzdem angeguckt, weil es lief coole Persona-Musik im Hintergrund. Und dann kam der Countdown zu Ende und war so, der Countdown ist zu Ende. Mal gucken, was da los ist. Das sieht aus wie ein neuer Trailer. Nee, es kann kein neuer Trailer sein. Es ist tatsächlich ein neuer Trailer. Und das heißt, nach einer Stunde schon konnte man den neuen Trailer sehen. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich fand den ersten noch ein bisschen besser, aber der war schon ziemlich, ziemlich cool. Man sieht noch mehr Gameplay, man sieht mehr Exploration, also nicht nur Schule, sondern auch, wie sieht's in der Stadt aus. Man hat sowohl so eine Art Nachtviertel gesehen, als auch so ein normales, ja, Businessviertel in Tokio. Man hat auch das Ganze, man sieht auch schon die Umgebung, ist also technisch auf jeden Fall ein ganz anderes Niveau als Persona 4 und Persona 3 waren. Was nicht verwunderlich ist, weil die auf der PS2 erschienen sind. Sehr viel mehr NPCs, Leute durch die Stadt laufen. Der Grafikstil ist super cool, also super cooles Cell-Shading. Das Kampfsystem sieht super cool aus. Man hat jetzt auch zum ersten Mal die ganzen Personas von den jeweiligen Hauptcharakteren gesehen. Der ganze Stil mit den Masken ist super cool gelungen. Der Soundtrack, also was sie diesmal im Trailer verwendet haben, ist anscheinend das Boss-Theme, ist auch wieder typisch Shoji Meguro, ziemlich gut gelungen. Hat auch schon sehr viel Voice-Work gehört, auch von Charakteren, die man nicht im Trailer gesehen hat, aber wenn man sich die Credits angeschaut hat, das ist, ich würde behaupten, ist vielleicht mit das beste Japanese Voice-Acting-Line-Up, das ich je gesehen habe. Mhm. Somit alles, das Who is Who im Voice-Acting ist da. Umso trauriger, dass es wahrscheinlich kein Dual-Audio geben wird im Westen. Ja, wie gesagt, der ganze Trailer von vorne bis hinten richtig awesome und dann natürlich der Wermutstropfen im Sommer 2016. Ich muss aber sagen, ich habe mich noch nie gleichzeitig so berauscht von einem Trailer gefühlt und gleichzeitig so traurig, weil es ist zwar schon cool, dass sie gesagt haben, naja, wir wissen, es ist irgendwie traurig, dass wir es verschieben mussten, aber wir dachten uns, wir machen wenigstens einen richtig coolen Trailer. Dass du gleichzeitig sagst, richtig geiler Trailer, ist schon richtig so eine Wiedergutmachung, gleichzeitig aber dadurch, dass es so gut war, ist es noch viel schwerer zu warten jetzt. Und dass jetzt gleich bis Sommer verschoben wurde, ist krass. Also sie haben es auch nochmal erklärt, er gesagt, sie wollen es nicht, aber sie haben gedacht, es ist super, also super ambitioniertes Spiel, sie haben es jetzt, so großes Spiel haben sie noch nie gemacht und sie brauchen einfach noch ein bisschen Zeit für Polishing. Man hat auch im Developer-Video auch noch ein paar andere Szenen gesehen und ich muss ehrlich sagen, es sieht jetzt schon super gepolished aus und wenn es jetzt nur darum geht, noch mehr Polish drauf zu tun, vielleicht noch ein paar Gameplay-Elemente, die sie vielleicht nur deswegen eingebaut haben, weil es jetzt doch eine PS4-Version gibt, noch einbauen, dann nehmt euch die Zeit. Das Spiel sieht so aus, als würde es richtig, richtig gut werden können und dementsprechend ist auch gut, dass sie die Zeit nehmen. Das Einzige, wo viele sagen, zu Recht auch vielleicht sagen, was vielleicht ein bisschen problematisch ist, problematisch in Anführungszeichen, wir haben ja damals gesagt, Persona 5 könnte deswegen vor allem im Westen so groß sein, weil es das erste große JRPG wird, was im Westen erscheint. Und wenn es im Sommer erst in Japan erscheint, ist die wahrscheinlich recht groß, dass Persona 5 vielleicht mit Final Fantasy 15 kollidieren könnte. Und ganz davon abgesehen, wie gut Final Fantasy 15 wird, wenn Final Fantasy 15 erscheint, stirbt jedes JRPG, das in der Nähe erscheint. Also Mundpropaganda kann dich nur bis zu einem gewissen Grad bringen, aber wenn Final Fantasy 15 erscheint, ist es egal. Also ja, deswegen wäre es schon sehr gut, wenn das noch vor Final Fantasy 15 im Westen erscheinen würde, weil mittlerweile ja klar ist, Final Fantasy 15 erscheint 2016 und es soll auch weltweit gleichzeitig erscheinen, was relativ machbar ist für ein Final Fantasy. Und ich glaube, dass es im Herbst erscheinen wird und es wäre ganz gut, wenn es im Westen vor Herbst erscheinen könnte. Weil sonst es vielleicht dann doch wieder ein bisschen schwierig wird mit der Konkurrenz. Das stimmt allerdings, ja. Das ist wahr. Ich glaube tatsächlich, dass Persona auch darauf achten muss, weil es eben so ein Schwellenspiel ist. Ja. Wo man das Gefühl hat, dass es halt an der Grenze ist, dazu richtig groß zu werden, aber eben noch nicht diesen Punkt erreicht hat. Und ich glaube, gerade an dem Zeitpunkt wäre es super fatal, wenn 5 sich nicht wirklich richtig gut verkauft. Wenn 5 nicht so der Erfolg wird, der es sein könnte. Ja. Was quasi den Tod, was großes Spiele-Ding quasi angeht, bedeuten würde für die Serie. Und das wäre tatsächlich super schade. Und alle wissen, dass es passiert. Ich meine, Tales of the Abyss damals, seinerzeit, ich weiß noch ganz genau, hat den Fehler gemacht. Eine Woche nach Final Fantasy 12 erschienen zu sein. Denkst du, irgendjemand hat das interessiert? Nein. Selbst obwohl Final Fantasy 12 ein bisschen kritisch beäugt wurde, es hat Final Fantasy 12. Ist egal, Final Fantasy ist so ein ziemlich eigenes Ding, das stimmt auf jeden Fall. Da gibt es wenige Serien auch, die damit irgendwie in der Form konkurrieren können. Da hast du dann wieder dasselbe mit, wenn ein Dragon Quest erscheint, dann muss wieder Final Fantasy ein bisschen aufpassen und so, aber das gibt tatsächlich relativ wenige. Ich meine, nächster wird ja eh schon so, dass alle gesagt haben, Final Fantasy 15, Persona 5 und Dragon Quest 11 in einem Jahr. Holy das stimmt Moly. Allerdings. Die müssen auch schauen, dass sie alle ein bisschen Abstand voneinander haben. Die können sich nur gegenseitig in den Karren fahren. Ich glaube tatsächlich, dass da Dragon Quest 11 und Final Fantasy in der Hinsicht nichts jetzt so groß zu verlieren haben, im Sinne von die verschwindende Versenkung, weil sie das eigentlich spielen. 11 ist noch das erste, wo ich das glaube, dass das vielleicht noch in Anfang 2017 verschoben wird. Aber wenn das auch noch Ende 2016 erscheint, oh loje. Da gibt's auf jeden Fall dann einiges, das stimmt, ja. Ansonsten zum ganzen Rest, keine Ahnung, ist halt Persona. Ich habe natürlich auch alles wieder angeguckt dazu, was es dazu zu sehen gab. Ich muss ja sagen, dass ich grundlegend das ganze Spielprinzip und so ganz cool finde. Du hast mir ja super viel auch schon von Persona 4 Golden erzählt und so ein Kram, während du es gespielt hast, warst du ja extrem begeistert. Das heißt, ich habe schon immer wieder was davon mitgekriegt. 5 bin ich ja, das ist natürlich auch wieder so eine Stilfrage einfach, aber das, was ich bislang von 5 gesehen hatte, ist ein bisschen schwierig bei mir eben mit dem Stil. Ich find's ganz cool, dass es eben aber trotzdem sehr eigen aussieht. Das zumindest muss ich sagen. Ich hatte sowieso das ganze Gefühl, dass ich sagen muss, was ich ein bisschen schade finde derzeit im JRPG-Bereich, dass es, gerade wenn man es zum Westen vergleicht, was Spielmechanik zum Beispiel angeht und allgemein RPG-Systeme, extrem innovativ ist, wohingegen der Westen relativ auf der Stelle tritt und so ein paar Ausnahmen wie Elder Scrolls und so ein Kram quasi abgelöst werden von 3000 Dingen, die sich sehr, sehr ähnlich spielen, ist ja da Japan quasi letztendlich der große Innovator, der eigentlich bei jedem neuen Serienteil, bei den großen Serien immer wieder was Neues macht. Gleichzeitig muss ich sagen, ist die Ästhetik aber etwas, was sich in den letzten Jahren, der ganze Stil hat sich so gut wie gar nicht verändert. Wir haben da vorhin ja schon kurz drüber geredet. Letztendlich natürlich hast du natürlich auch eine Zeit gehabt, in der super viel auf den Handheld-Bereich gelaufen ist, wo dann eben auch nicht viel möglich war mit Grafik, wo du natürlich mit dem klassischen Anime-Stil super gut arbeiten kannst, weil es eben relativ comichaft ist, es ist relativ einfach umzusetzen. Trotzdem scheint es mir da ein bisschen hängen geblieben zu sein, gerade wenn ich mir so viel Star Ocean und sowas zum Beispiel angucke. Und da ist dann natürlich, obwohl Persona 5 natürlich auch ganz krass Anime-Stil hat, habe ich trotzdem das Gefühl, immerhin hat es seinen eigenen Stil. Es ist natürlich diese typische Ästhetik, aber trotzdem erkennst du Persona, du erkennst Persona 5 gerade auch. Und das hat mir tatsächlich ziemlich gut gefallen auch. Aber ansonsten, glaube ich, zum ganzen Rest muss ich, glaube ich, nicht mehr groß viel sagen. Es sind halt viele Infos. Ich bin jetzt auch mal gespannt, wie das laufen wird, wie erfolgreich das ist. Ich habe das Gefühl, sie haben in der Vergangenheit jetzt gerade, das haben wir auch schon öfter mal erwähnt, vielleicht ein paar Chancen verpasst, das tatsächlich doch noch ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken, ein bisschen mehr in die Aufmerksamkeit zu bringen. Ich meine, jetzt, wo es verschoben wird, vor allem im Sommer, wir haben ja alle schon gedacht, so, es wird vielleicht verschoben, weil es gab ja diese große Debatte, naja, wird es jetzt 2015 kommen oder nicht? Und um ehrlich zu sein, ich verstehe bis heute nicht, warum Atlus USA bis letzten Monat auch gesagt hat, es erscheint 2015, weil was haben sie denn eigentlich davon, dass sie das sagen? Ja. Ich meine, hätten sie gesagt, wir wissen nicht genau, hätten alle schon gesagt, oh, es wird verschoben, aber wir hatten eh alle schon ein bisschen damit gerechnet, dass es verschoben wird. Also, und jetzt sagen halt alle, naja, ihr habt halt offensichtlich entweder gelogen oder ihr habt halt völlig komische Kommunikation mit dem Japan-Team gehabt, was natürlich nicht auszuschließen ist bei japanischen Firmen immer, aber trotzdem, irgendwann musst du auch, also wenn du es lokalisieren musst, ja auch feststellen, naja, wir schaffen es wahrscheinlich in 3 Monaten nicht, wir haben bis jetzt noch nicht das fertige Ding zum Lokalisieren und so gekriegt, wir haben noch keine Werbematerialien und nichts, dann musst du ja auch selbst wissen, naja, geht halt nicht. Naja, wie auch immer, jedenfalls, ja, was wollte ich jetzt sagen? Ja, ich glaube, ja, dadurch, dass es jetzt verschoben wurde im Sommer, ist ja theoretisch sogar möglich, dass es für den Westen ja nochmal einen E3-Auftritt geben wird. Also, ja, richtig. Ich glaube das auch tatsächlich, dass da noch was passieren wird. Trotzdem haben wir schon, ne, wie gesagt, in der Vergangenheit ein paar Mal gesagt, daher wäre jetzt eine Chance gewesen, das vielleicht noch ein bisschen weiter zu pushen, ist noch nicht passiert. Mal abwarten, wie sie dann in Zukunft mit umgehen. Ich glaube tatsächlich, dass Persona auf jeden Fall dann eine ziemlich große Chance hat. Mal schauen, wie sie dann letztendlich genutzt wird, auch wie sich das Ganze umsetzt. Ist ja immer jetzt alles sehr spekulativ. Nachher kauft es dann letztendlich doch keiner und schon hat sich das Ganze erledigt, aber Potenzial zumindest ist da. Gerade im Westen. Da sind wir jetzt mal gespannt drauf. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt noch ganz kurz auf die Asien-Konferenz ein. Wir sind jetzt auch schon wieder bei soliden 2 Stunden. Das heißt also, das machen wir jetzt einfach noch als kurzen Abschluss. Dann machen wir ein kleines Fazit. Genau. Und dann sind wir auch das ist auch nur ganz kurz. Also, da wir letzte Folge erst das Asien-Thema hatten, ist es auch ganz cool, wenn wir jetzt diesmal zur TGS noch neue Zahlen und neue Informationen eben zu diesem Markt gekriegt haben. Nämlich, Sony hatte einen Tag nach seiner Japan-Konferenz nämlich noch eine spezifische Asien-Konferenz, auf der jetzt an sich nicht so viel Neues angekündigt wurde, aber es war trotzdem interessant eben zu sehen, wie Sony eben auch in die asiatische Region pusht, was wir auch letzte Folge eben schon gesagt haben. Und sie haben da auch ein paar Statistiken gezeigt, und zwar ist es zum einen so, dass die PlayStation 4 sich sowohl Hardware als auch was die Software angeht, sich in Asien momentan viel besser verkauft als die PS2. Mhm. Und die PS2 war schon so dieses Juggernaut, auch in Asien. Und auch super viele Third-Party-Leute wieder dort waren und Lokalisierung angekündigt haben. Zum Beispiel der Typ von Yakuza war wieder da, unser Freund. Hat angekündigt, dass Yakuza 1, das Remake, und Yakuza 6 am gleichen Tag, wohlgemerkt, in Korea als auch in Asien erscheinen werden. Sowohl in Koreanisch als auch in traditionell Chinesisch. Mhm. Star Ocean 5 wird relativ zeitnah auch in Koreanisch, Traditional Chinese kommen. Dieses Gundam-Spiel, von dem ich erzählt habe, wird lokalisiert werden auch auf Englisch. Also die wenigsten Spiele leider auch auf Englisch, sonst wäre es auch für uns cool, weil wenn sie sagen, Yakuza 6 kommt auch in Asien auf Englisch raus, dann ha. Wäre alles gegessen. Also fast alle großen Third-Party-Titel sind dort. Im Dragon Quest Builders kommt Asien raus. Ein Titel, wo wir selbst zum Beispiel noch gar nicht wissen, kommt Dragon Quest Builders in den Westen, weil Dragon Quest ist ja mit dem Westen auch so eins, würde ich behaupten, ist auch so eines dieser, neben Gundam, so eines dieser großen japanischen Serien, die im Westen noch nie so wirklich Fuß gefasst haben. Deswegen bildet das mich auch nicht sicher, ob es in den Westen kommt. Kommt auf jeden Fall in Asien raus auch. Mhm. Und das zeigt auch wieder, wie stark der asiatische Markt ist, wie stark der auch für Sony sein kann und auch für die Third-Party-Leute, weil ehrlich gesagt, in so ein paar Diskussionen, Debatten und Artikel, die ich dann gelesen habe, haben halt eben gesagt, wenn man sich das so ein bisschen weiterdenkt, dann wird Nintendo möglicherweise ein Problem haben, auf dem japanischen Markt Third-Party Entwickler oder Publisher für sich zu oder für den NX zu gewinnen. Ganz normal abgesehen, was der NX jetzt wird, wenn es eine Home-Konsole wird zum Beispiel, weil es nämlich momentan auch so ist, dass der 3DS zwar in den asiatischen Ländern offiziell erhältlich ist, aber die Wii U zum Beispiel nicht. Das bedeutet für einen japanischen Publisher, der zwar schon ein Spiel erst für Japan entwickelt, aber trotzdem weiß, dieses Spiel wird dann auch Potenzial haben, es in Asien zu verkaufen, wird es sich dann zweimal überlegen, für den NX zu entwickeln oder für eine Nintendo-Konsole als für die PlayStation, die oder für eine Sony-Konsole, die schon auf dem asiatischen Markt sehr präsent sind, durchaus erfolgreich sind und auch alle Leute, die eben diese Spiele spielen wollen, auch wissen, dass sie diese Konsolen bereits besitzen. Und das wird dann auch nicht nur das, und diese Entscheidung wird dann auch dann natürlich den japanischen Markt beeinflussen. Und dementsprechend wird es, glaube ich, für Nintendo, wenn das so weitergeht, sehr schwer, dann noch nachzuholen, weil wir alle wissen, der japanische Markt ist nicht mehr so stark und deswegen macht es natürlich für die japanischen Third-Party-Publisher Sinn, dann auch den asiatischen Markt eben mit einzubeziehen. Und da hat Sony momentan, so wie es aussieht, die absolut besten Karten, wenn man sich auch anschaut, wie viel Support sie machen. Also die meisten Lokalisierungen sind anscheinend auch nicht von den Third-Partys selbst, sondern werden auch von Sony gepusht. Also Sony Computer Entertainment hilft da auch bei Lokalisierung mit und dementsprechend... Ja, dementsprechend geben sich krass viel Mühe einfach mit dem asiatischen Markt. Sie haben ja schon, ne, dann auch gesagt zu China, naja, sie sind so halbwegs so ein bisschen schwierig, es könnte schon noch besser laufen, die Zensur ist halt so ein Problem, ja. Aber trotzdem, auch da verkauft sich die Konsole und ich finde es tatsächlich krass, dass sie einfach so viele Leute haben, die tatsächlich auch auf die Bühne kommen, gerade Third Parties und halt sagen, wir publishen unsere, ne, wir veröffentlichen unseren Kram fast zeitgleich. Traditional Chinese und Korean ist halt komplett normal mittlerweile. Und ich meine, wir kriegen die meisten japanischen Spiele nicht mal zeitgleich im Westen momentan. Würde ich ja mal behaupten, der Westen hat schon eine sehr viel längere Beziehung mit Japan. Auf jeden Fall. Und zeitgleich, also Global Simultaneous Release von JRPGs zum Beispiel ist nicht mal Final Fantasy 13 erschien damals global gleichzeitig, also. Ja, auf jeden Fall. Es ist also schon sehr spektakulär, man hat schon das Gefühl, dass sie da tatsächlich sehr in diese Richtung pushen. Und es macht ja auch Sinn. Jetzt ist natürlich die Frage, was macht der Rest so ein bisschen? Microsoft ist raus. Microsoft selbst, ist auch. Aber selbst Microsoft, sagt man, ist in Asien besser verankert als Nintendo momentan. Nintendo ist halt. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ist am Handymarkt irre, Mann. Sie, vor allem, weil Microsoft sich halt auch gerade Mühe gibt, ja, vor allem, und auch ein Microsoft, der ja theoretisch zuerst veröffentlicht quasi auch in China. Und das stimmt definitiv, aber ich meine, es geht jetzt ja gerade quasi hauptsächlich um den japanischen Markt. Und da ist natürlich Nintendo tatsächlich auf einem, in einer schwierigen Position gerade. Wobei das natürlich auch zu Nintendo passt, keine Ahnung. Hätte irgendjemand von uns erwartet, dass Nintendo da morgen einen perfekten Plan für die Ich meine, letztendlich, Sony hat natürlich den Vorteil auch als global, selbst, also als Mutterunternehmen, ja. Sie sind natürlich in Asien schon längst. Sie haben ihre Vertriebswege in Asien. Es wird sich viel einfacher, dort auch ein PlayStation-Ökosystem aufzubauen, also für Nintendo jetzt zum Beispiel. Das auf jeden Fall, das stimmt, ja. Ist natürlich, wie gesagt, ist halt so ein Problem. Muss man halt wirklich tatsächlich dann einfach schauen, ob sich in irgendeiner Form noch jemand, oder ob sich dann Nintendo quasi noch wirklich dann in Zukunft auch Mühe geben will oder nicht. Vor allem, weil es eben ja auch Auswirkungen auf den japanischen Markt haben kann, durchaus, ne? Wenn der NX eben quasi, wenn sie sagen, okay, wir mit der PlayStation-Plattform, die Third-Party-Entwickler, haben wir halt eben auch gleich einen Partner für ganz Südostasien, auch einen Partner, der gegebenenfalls, wie zum Beispiel du schon gesagt hast, auch bei Lokalisierung unterstützt, der da ganz klar dafür ist, der in die Richtung pusht. Haben wir natürlich dann alles quasi unter einem Dach, warum dann quasi noch das Ganze für Nintendo veröffentlichen, die dann wirklich nur für Japan relevant sind. Muss man jetzt mal schauen, was das für die Zukunft bedeutet, aber auf jeden Fall erkennt Sony definitiv an, dass das ein großer, riesiger Markt ist, in den sie in Zukunft auch noch weiter einsteigen wollen. Genau. Ja. Dann würde ich mal zum Fazit, glaube ich, kommen. Vielleicht noch kurz, also Konami war auf der TGS, war aber nur dort mit Metal Gear Online und PES und hat jetzt auch ganz offiziell angekündigt, dass sie außer PES klassisches AAA-Konsolenentwicklung aufgeben werden. Das kommt jetzt wahrscheinlich für niemanden überraschen. Alles lief darauf hin. In den letzten Tagen kam dann auch raus, dass der sozusagen der Chefmacher der Fox Engine, also für die Konami bekannt ist, raus ist. Weil er gesagt hat, naja, dann habe ich hier eigentlich nichts mehr verloren. Und ja, damit könnte man fast sagen, Konami ist damit quasi, ja, nicht tot, aber raus aus dem großen Geschäft. Eine der ganz großen traditionellen japanischen Publisher wird nur noch Pachinko-Spiele machen und Mobile und was weiß ich was. Ja. Werden wir vielleicht auch irgendwann mal zu einem größeren Thema vielleicht nochmal darüber reden, so eine Konami Retrospective oder so. Das sage ich jetzt einfach so, keine Ahnung. Aber an sich, wenn man so darüber nachdenkt, Konami, vor allem weil sie auch noch Hudson mitnehmen quasi, das ist schon ein großes Ding und auf jeden Fall. Vor allem, weil halt, also ich meine, ne, sie machen jetzt halt noch den Online-Modus für Metal Gear Solid 5 und dann halt noch PES in Zukunft, aber und da hat dieses komische Chibi Baseball-Spiel, aber das war's halt. Ich meine, PES wird wahrscheinlich jährlich immer noch laufen, weil PES halt PES ist, aber... Wohl sagen, PES ist ja das Einzige, was du schon gesagt hast, es wird auch in Zukunft laufen. Was halt krass ist, ist halt einfach, was sie damit für Franchise begraben. Metal Gear Solid, klar, ist jetzt Kojima raus, aber naja, keine Ahnung, hätte trotzdem in Zukunft was draus werden können. Silent Hill ist auch etwas, was bei denen liegt. Castlevania. Nichts zu gesagt, Castlevania. Keine Ahnung. Ich meine, wie gesagt, alles hat sich in die Richtung entwickelt, das macht doch alles irgendwie Sinn. Jetzt, wo Kojima gegangen ist, haben wir schon oft genug gesagt, wen hat eigentlich Konami noch und was hat Konami noch? Was betreiben sie eigentlich noch? Und natürlich, sie haben immer wieder betont, ihr selbst, auch das ist ja das Interessante daran, sie haben immer wieder selbst betont, wir wollen mehr in den Mobile-Markt, wir werden aber nie ein reiner Mobile-Entwickler werden. Jetzt, ehrlich gesagt, sieht es genau danach aus. Ihr werdet noch ein paar Shingo-Entwickler. Guckt euch mal den neuesten Trailer zum neuesten Castlevania-Spiel an. Das ist so traurig. Ein richtig. Komischer halb bekleidete Vampirin und so weiter und komische Pachinko und oh Gott. Ja, das also ist super traurig. Konami. Es ist super traurig. Und deswegen ist es auch allgemein etwas super Trauriges, weil halt einfach bei Konami so viel Kram liegt, der halt in Zukunft noch, ne, was hätte werden können. Wo man noch gespannt sein drauf konnte. Hat man von allen eher gedacht, Square Enix war auf dem Weg dahin. Und guck mal, wo Square Enix jetzt ist. Also. Ja. Die haben sich halt umentschieden. Die gehen genau in die andere Richtung wieder. Die haben gesagt, nee, scheiß drauf, wir ziehen das jetzt doch durch. Wahnsinn. Ja, wie gesagt, also vielleicht machen wir noch irgendwann mal so was zu Konami, weil. Ich habe schon das Gefühl, dass da jetzt so ein richtig riesiges, fettes, traditionelles Studio irgendwie halb gestorben ist, oder? Auf jeden Fall. Ich meine, was man noch ganz kurz am Rand erwähnen kann, ist ja auch, dass jetzt ein bisschen mehr dazu bekannt ist, wie das jetzt mit Kojima gelaufen ist. Es hat sich ja eine ehemalige Komponistin quasi gemeldet, die für an Metal Gear Solid 5 zum Beispiel gearbeitet hat. Und anscheinend ist es ja wohl so, dass zumindest das, was sie erzählt, ist natürlich alles völlig unbestätigt und natürlich hat sich noch niemand geäußert, aber zumindest das die Quelle, die dem Ganzen am nächsten steht, die wir bisher haben. Und sie meinte, anscheinend lag es wohl hauptsächlich daran, dass Konami super unzufrieden damit war, wie der Geschäftssinn von Kojima war. Alle meinen, es ist natürlich ein genialer Entwickler gewesen, aber das Problem war wohl so ein bisschen, dass er nie wirklich das Geschäft im Blick hatte, dass super viel Geld quasi aus dem Fenster rausgeworfen wurde für Projekte, die... keine Ahnung, die nie irgendwie etwas werden können. Zum Beispiel war es wohl so, dass er bei ihr, eben bei dieser Komponistin 20 Tracks in Auftrag gegeben hat, die sie alle produziert hat. Sie wurde für alle 20 Tracks produziert und kein einziger wurde verwendet davon, weil der Kojima wohl einfach nicht gefallen hat von der Qualität her oder von irgendwas anderem und hat gesagt, okay, dann benutzen wir es nicht, dann machen wir halt was anderes. So ging es wohl mit vielen Dingen, dass er sich halt auch, ne, so dieses Square Enix-Ding, über das wir vorhin geredet haben, er hat sich irgendwie in gewisse Dinge einfach verrannt, hat super viel Geld in gewisse Teile gesteckt, die letztendlich nicht wirklich relevant für das Spiel waren und so. Also anscheinend ging es wohl hauptsächlich um sowas. Vielleicht so ein bisschen sowieso wie Ken Levine bei 2K, also bei Irrational damals. Da haben wir ja auch wie gesagt, dass das vielleicht so das Grundsache war, um 2K ja. Ken Levine gehen lässt. Und Tim Schafer hat mir auch schon oft gesagt, naja. Auch der kann nicht so gut, super gut mit Peter Geld. Peter Molyneux. Macht ja auch Sinn. Ja. Aber das ist halt so, genau, anscheinend war es so ein bisschen die Geschichte so ungefähr. Also können wir mir auch vorstellen. Ich kann mir das auch vorstellen, ja. Also es ist halt die Frage, ob es tatsächlich jetzt irgendwie der Fall war oder nicht. Aber trotzdem... ja, das ist halt das, was wir quasi von jemandem haben, der dem Ganzen bisher am nächsten stand und sich dazu geäußert hat, so ungefähr. Und es würde tatsächlich auch auf dem Papier Sinn machen, ausgeführt, dass das so eine klassische Entwickler- und gerade Designerkrankheit ist von... Ich habe aber das Gefühl, dass immer noch beide Geschichten, also auch die Geschichte, dass er trotzdem bei Konami bleiben wollte und das glaube ich auch immer noch. Ich glaube auch, dass Konami das anders hätte regeln können. Klar sagen, hey, gewisse Dinge gehen halt nicht, wir müssen da einschreiten und so, für, keine Ahnung, wer weiß, wie das am Ende das gelaufen ist. Aber gut, wenn sie jetzt AAA-Game aufgeben wollen, dann hätten sie Kojima eh. Wäre er eh gegangen oder... Ja, das ist halt so die Frage. Ich habe halt das Gefühl gerade, dass sich diese Entscheidung auch ein bisschen darauf beruht, dass eben Kojima weg ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass von Anfang an so geplant war. Sie haben, wie gesagt, ja auch immer wieder betont, dass das nicht der Plan ist, dass sie nicht vorhaben, reiner Mobile-Entwickler zu werden. Und ich glaube tatsächlich auch, dass es tatsächlich damals nicht der Plan war. Aber nachdem Kojima weg war, nachdem Silent Hills damit gestorben war, ich meine, allein Silent Hills, das macht ja auch Sinn. Sie hätten das nicht jetzt ankündigen können, wenn Silent Hills noch in der Pipeline wäre. Ja. Weil Silent Hills wahrscheinlich erst frühestens nächstes Jahr Ende gekommen wäre, vielleicht sogar später. Das heißt also, da wäre ein Spiel gewesen, das sie noch 2-3 Jahre lang entwickeln, was definitiv AAA ist. In der Zwischenzeit machen sie. Also ich glaube nicht, dass das quasi gekommen wäre, wenn es dabei geblieben wäre, dass Silent Hills entwickelt wird. Das heißt, entsprechend glaube ich schon, dass auch was damit zu tun, dass Kojima tatsächlich dann weggegangen ist und weg war. Und dann war so, okay, jetzt können wir es eigentlich ganz lassen, weil sonst haben wir nichts mehr groß. Fazitmäßig sonst? Ja, also ich würde sagen... Oder willst du erstmal anfangen, weil ich habe wahrscheinlich nichts mehr zu sagen. Okay. Ja, klar. Also ich habe ja die TGS, wie gesagt, nicht groß live erlebt. Ich habe mir nicht die Sony-Pressekonferenz angeguckt, weil ich von Anfang an wusste, dass da nichts mega Spektakuläres für mich dabei ist. Ich habe im Nachhinein halt super viel geguckt, einzelne Teile mir angeschaut und vor allem halt super viele Trailer gesehen. Ich habe das Gefühl, sie war schon ziemlich vollgepackt mit Infos und ich glaube gerade für JRPG-Fans oder allgemein Fans von japanischen Spielen, dem japanischen Markt, war das eine durchaus coole Presse, Pressekonferenz, eine durchaus coole Messe. Vor allem, weil eben auch viel dabei war, mit dem man, glaube ich, nicht gerechnet hat. Sowas wie zum Beispiel Project Setsuna, der ganze Yakuza-Kram und so. Ich glaube, da waren schon einige Titel, Shingeki no Kyojin hat man nochmal mehr dazu gesehen und sowas. Da waren, glaube ich, einige Titel, die auch viele Leute wirklich erwarten. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine relativ coole und erfolgreiche TGS war. Man konnte ja auch anscheinend ziemlich viel spielen auf dem Showfloor. Es wurde auch tatsächlich noch viel innerhalb dann wirklich der Messe angekündigt, was ja auch relativ selten der Fall ist. Im Normalfall hat man ja wirklich ziemlich schnell mit den Pressekonferenzen alles aus dem Weg. Von daher, ohne sie jetzt, wie gesagt, selbst so zu erlebt zu haben, wie zum Beispiel auch die E3, wo ich mir ja fast alles irgendwie live angucke und sowas, muss ich doch sagen, dass ich das Gefühl habe, dass es eine ziemlich gute Messe definitiv war für die Leute, die da waren, noch allgemein international. Ich finde es super spannend, was eben auf der Asia-Pressekonferenz von Sony zum Beispiel gelaufen ist innerhalb der TGS. Super interessant, definitiv. Und ja, also insgesamt, glaube ich, würde ich ein halbwegs positives Fazit ziehen. Ich habe das Gefühl, auch die Sony-Pressekonferenz war cool. Kann natürlich nicht genau einschätzen, wie spannend oder unspannend das Ganze jetzt war, weil ich natürlich nicht weiß, auf welche Titel wer jetzt wie gewartet hat. Aber ich muss sagen, ich als westlicher Spieler, das, was ich von der TGS gesehen habe, da waren durchaus einige coole Überraschungen dabei, die mich auch durchaus begeistert haben. Ein Nioh zum Beispiel. Zum Beispiel eben noch mehr zu Project Setsuna. Selbst Minecraft Builders. Da waren einige Titel auf jeden Fall dabei, die mir doch Spaß gemacht haben, auch als jemand, der da nicht groß drin steht. Dragon Quest Builders meinst du? Minecraft Builders. Dragon Quest Builders. Dragon Quest Builders. von daher, ich würde sagen, also wie gesagt, als Außenstehender, denen ist alles nicht so wahnsinnig interessiert, ich fand das, was ich davon mitgekriegt habe, durchaus ziemlich cool. Cool. Also ich als jemand, der natürlich sehr viel mehr drin steckt, also Merlin, der auch wirklich super viel ist in den letzten Tagen damit verbracht, muss sagen, ich glaube, das war wahrscheinlich eine der besten Tokyo Game Show seit langer, langer Zeit. Ich habe letztes Jahr schon gesagt, dass die ziemlich cool waren. Zum ersten Mal wieder das Gefühl, okay, TGS ist mal wieder was. Dieses Jahr hatte ich schon Anzeichen von, dass ich fühle, okay, wir sind so ein bisschen wieder in der PS2-Ära, das ist ein bisschen übertrieben, aber super viele Neuankündigungen, viele von den Third-Party-Publishern, die in der letzten Generation anscheinend so ein bisschen Probleme hatten, jetzt außer Capcom vielleicht und jetzt natürlich außer Konami, haben das Gefühl, okay, es kommen auch ein paar neue dazu, beziehungsweise die alten konsolidieren sich so ein bisschen und zeigen die richtige Richtung, sie kommen mit coolen Neuankündigungen, sehen ziemlich cool aus, super viel ist auf dem Showfloor spielbar. Und auch das, die Qualität an Spielen, die auf der TGS dieses Jahr zu sehen waren. Also wenn du da so ein Persona 5 hast, Final Fantasy 15 sieht aus, als würde es auf jeden Fall irgendwie fertig werden. Dann hast du so eben sowas wie Nioh, du hast dann Shingeki no Kyojin, du hast, keine Ahnung, ein Star Ocean 5. Also richtig, richtig coole Sachen, die man alles auf der TGS gesehen hat. Und ich glaube, es was mich in der Hinsicht so ein bisschen positiv stimmt, ist, wir wissen, dass die PS4 in Japan immer noch sich schleppend verkauft. Also sie ist zwar mittlerweile, verkauft sich besser als letztes Jahr, aber sie ist immer noch hinter der Wii U zurück. Und das muss man sich mal denken geben, was das bedeutet. Also es verkauft sich immer noch sehr schleppend. Ich denke mal, dass die Preissenkung was dazu bringen wird. Und ich meine, es kommen jetzt letztlich auch dann demnächst auch immer mal die Spiele. Aber man muss halt eben sagen, der Konsolenmarkt in Japan wird einfach nicht mehr so groß sein, wie er früher war. Das wissen wir einfach. Ich glaube, die PS4 kann auf jeden Fall noch erfolgreicher werden. Metal Gear Solid 5 hat dem Ganzen schon ein bisschen so einen Bump gegeben. Aber ich glaube, Sony hat auf der TGS auf jeden Fall gezeigt, dass, oder nicht nur Sony, sondern eben auch die Third-Party-Publisher haben gezeigt, naja, wir wollen aber eigentlich nicht Mobile-Entwickler sein. Also wenn du dann so Stimmen aus der Industrie hörst, die meisten Entwickler wollen ja nicht für Mobile entwickeln. Die sind ja schon in die Industrie gegangen, eben um diese großen Spiele zu entwickeln. Und dass sie mittlerweile trotz auch die, sage ich mal, den Optimismus haben zu sagen, na ja, wir haben den westlichen Markt und den asiatischen Markt, die beide in irgendeiner Weise, sage ich jetzt mal, auch für diese Art von Spielen receptive sind. Wir probieren es einfach nochmal. Square Enix scheint momentan auf dem Weg zu sein, wo wir alle sagen, jetzt auch nach der E3, dass man sagen kann, okay, mit der TGS haben sie gezeigt, wir kündigen nicht nur Sachen an, sondern wir bringen Sachen auch wirklich raus. Star Ocean 5 sind super gepolished, kommt mal raus, Setsuna ist schon sehr viel, in einer sehr viel früheren oder späteren Entwicklungsphase, als wir gedacht haben. Also es sieht alles wirklich sehr, sehr gut aus und auch, dass Sega mit Yakuza 6 jetzt so die PS3 laufen lässt, also das ist ja auch so ein Trend, was man bemerken konnte, die PS3 scheint so langsam endlich begraben zu werden und ich denke, dass, obwohl ich immer noch skeptisch bin, ob die PS4 mega erfolgreich werden kann in Japan, glaube ich, dass diese TGS gezeigt hat, Konsolengaming in Japan ist auf jeden Fall noch nicht tot, noch, also nicht immer annäherndsweise. Ja. Und deswegen, also ich muss sagen, es war wirklich mit einer der spannendsten und coolsten TGS seit langer, langer Zeit. Also hab sie wirklich sehr, sehr genossen und freue mich auf super viele Sachen, die jetzt auf dieser TGS angekündigt wurden oder von der jetzt mehr gezeigt wurden. Also ich bin jetzt super hyped auf nächstes Jahr. Ja. Ich muss tatsächlich auch sagen, das ist tatsächlich noch sowas, was ich dann auch noch anfügen würde, dass ich auch sehr überrascht davon war, wie krass sie dann eben doch das Konsolengaming noch pushen in Japan und eben nicht dieser große Abgesang, den man vielleicht auch hätte erwarten können auf Konsolengaming mit viel mehr Mobile und so einem Kram, sondern tatsächlich extrem solides Line-Up, was PS4, was PS Vita auch angeht. Nicht mehr so viel PS3, das heißt, sie pushen wirklich auch richtig krass in Richtung 4 und nicht nur so, naja, der Markt, der jetzt noch besteht, den bedienen wir noch und alles andere machen wir woanders hin, sondern wirklich solider Push in Richtung PS4. Da geht doch tatsächlich noch einiges, das stimmt, ja. Und dann eben doch größere Serien, die auch plötzlich wieder auftauchen. Richtig, und auch vor allem auch die sag ich mal, das Selbstbewusstsein auch ein bisschen Risiko anzugehen mit so, nicht gerade AAA-Produktion, aber halt so mittelmäßig, also so Mittelbudget-Produktion, Star Ocean, auch ein Dragon Quest Builders vielleicht. die ganzen Vanillaware-Titel. Also das auch in der Richtung, dass sie sagen, ja, auch das kann vor allem auch im Westen funktionieren. Wir brauchen nicht dieses große AAA, damit im Westen etwas funktionieren kann. Ich meine, etwas, was ja Square Enix vor ein paar Jahren eingefallen ist und das sie aber jetzt mittlerweile auch zumindest konsequent durchziehen. Und ich glaube, so muss es auch gehen. Genau dieses Mittelbudget-Bing fehlt momentan so ein bisschen. Das, was auch irgendwie so den früher auch den Konsolenmarkt so ein bisschen ausgemacht hat. Von daher, ja. Also ich würde auf jeden Fall ein klares Plus unter die TGS setzen. Ja, definitiv. Ja, würde ich sagen, dann sind wir am Ende angekommen. Wieder ja, zwei und eine Viertelstunde so ungefähr, die wir hier vollgekriegt haben. Es gab dann doch tatsächlich ziemlich viel zu besprechen auf jeden Fall. Wie gesagt, auch selbst für mich als Außenstehenden, der sich das Ganze dann im Nachhinein einfach lange Naht gegeben hat und immer mehr Sachen angeklickt hat und so, super spannend definitiv. Wir werden natürlich auch versuchen, so wie gesagt, das Größte immer zu verlinken und so. Alles, was wir erwähnt haben, das heißt, ihr könnt euch einfach da durchklicken und müsst euch nicht noch die Mühe machen quasi. Da kann man dann die TGS zumindest in Trailern ziemlich gut einfach timeline-mäßig verfolgen. Und ich nehme an, die Leute, die sich dafür interessieren, die werden eh parallel einfach ein bisschen reingeguckt haben. Aber hier auf jeden Fall nochmal unsere Übersicht. Wie gesagt, das war, glaube ich, für Joe, wie er gerade schon gesagt hat, eine sehr spannende TGS, für mich definitiv auch und entsprechend, glaube ich, war das durchaus erfolgreich und so, wie es sein sollte. Genau, und dann hören wir uns einfach, wie gesagt, in wahrscheinlich 2 Wochen wieder. Ich werde jetzt schon mal so anfangen. Wahrscheinlich ist gut, weil der ganze Umzug Dingsbums, also... Richtig, der Umzug wird dazwischen sein. Es ist nicht so ganz klar, wo wir sein werden. Joe ist wahrscheinlich bei seinen Eltern in der Zeit in so einem Kram. Ich bin viel mit Bewerbungen und so beschäftigt. Das heißt, es ist gerade alles viel durcheinander. Wir können, glaube ich, nicht 100% garantieren, dass das der Fall sein wird. Einfach bei uns auf Twitter folgen, auf Facebook liken und dergleichen. Ihr kennt die ganzen Geschichten und dann einfach mal schauen. Da werden wir uns auf jeden Fall melden und irgendwie alle auf dem Laufenden halten, nochmal einen Post auf der Website machen und so, und dann kriegt man bestimmt mal zwischendurch mit, wie und wann es vielleicht zu einer neuen Aufnahme kommt. Wir hoffen aber mal, dass es zumindest in einem normalen Rahmen von, wenn es nicht in 2 Wochen klappt, dann vielleicht in 3 oder 4 Wochen irgendwie so. Ich denke, spätestens bis dahin sollte sich dann irgendwie ein Termin gefunden haben, an dem wir das aufnehmen können, und dann gucken wir einfach mal. Der Podcast bleibt auf jeden Fall bestehen, das können wir mir versichern. Das definitiv, ja. Es sei denn, es ergibt sich jetzt irgendwas anderes super Merkwürdiges, aber der Podcast bleibt eigentlich bestehen. Und Joe hört einfach das Videospiel auf. Und richtig, ich habe einfach keinen Bock mehr. Ich habe jetzt beschlossen, nee, das ist doch, ich werde jetzt Profigolfer. Tschüss, Videospiel. Ah, das wäre schön. Dann machen wir eben Profigolf-Podcast. Du als Profigolfer und ich als, keine Ahnung, ich fange dann einfach an, Golfsimulation zu spielen oder so. Irgendwie finden wir schon zueinander. Ja, wunderbar. Dann hoffen wir, bleibt uns gewogen. Ihr hattet Spaß in der Folge und wir hören uns, ja, sobald wir die Zeit finden, eine neue Folge aufzunehmen, was hoffentlich nicht allzu lange dauern sollte. Mein Name ist Merli. Mein Name ist Joe. Und ihr habt gerade Uncommentaste Podcast gehört. Zu hören unter www.uncommentaste.de. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Wir haben jetzt ganz schön viel Hören drin.